So, ich laufe dann mal. Es war früher wohl so eine Sache, Kreide zu essen, dass man Fieber kriegt. Ich dachte, dass man in die Schule muss. Dass man eine höhere Stimme hat. Das ist ja dieses Wolf und sieben Geißlein-Ding. Mhm. Aber hast du schon mal ein Stück Kreide in den Mund genommen und draufgebissen? Nee, aber ich habe mal in Seife gebissen als Kind. Ich frag mich, das hat aber jeder schon mal gemacht. Ich frage mich aber bitte nicht, warum. Ich glaube, ich hatte in der einen Hand ein Wurstbrot und in der anderen Hand Seife und dann kam irgendwie eines zum anderen. Du hast dich klar für die richtige Seite entschieden. Ihr Geschichtswissen haben sie aus Videospielen, ihre Umgangsformen von Reddit und ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, hier sitzen wir wieder zusammen. Der Jürgen. Der Dominik. Und der Philipp. Und mal wieder geht's um eine volle Episode in voller Länge. Ach. Mir war jetzt die letzte schon ewig her. Ja, ist auch viel zu lange her. Es ist so lange her, dass ich unbedingt den Dominik fragen muss, ob er braun geworden ist. Warst du im Urlaub? Alter. Komm mal klar. Komm mal klar. Ich kann's echt nicht mehr hören. Echt? Ich werde sehr, sehr schnell braun. Und es gab ja schon ein paar sonnige Tage jetzt im Frühjahr und das hat bei mir auf jeden Fall gereicht, dass ich eine vernünftige Farbe habe, sag ich mal so. Und dann bin ich auf Arbeit gekommen und habe ungelogen am Tag mindestens 5 Leute gehabt, die mich gefragt haben, ob ich im Urlaub war, weil ich so braun bin. Und ich konnte es irgendwann nicht mehr hören. Und habe dann von der Julia ein Badge gekriegt, auf dem stand, ja, ich bin sehr braun, nein, ich war nicht im Urlaub. Danke, Julia, das war ganz toll. Oh, das ist eine echt gute Idee. Ja, und könnt ihr mich jetzt mal wieder aus euren Quereleien vielleicht rauslassen? Danke. Ich habe dich da involviert, stimmt jetzt, wo du sagst. Ja, deswegen bin ich ja auch jetzt, ich bin ja immer noch involviert. Aber was habe ich denn, ich habe dir für die Julia noch was anderes. Die Julia war beim Friseur und ich habe dir geschrieben, du sollst dir eine Mail schicken. Genau, so fing alles an. Das war tatsächlich auch nicht witzig. Herzlich willkommen zu Wir quatschen private Dinge im Podcast. Ich habe was semi... Privates. Also das ist eigentlich gar nicht privat, das ist eigentlich total, total podcastbezogen. Und zwar hat der Mo mir geschrieben, das Mo Mama Moan Down Moan. Holen wir den Maurau, der muss mal zum Bauen auch. Oberbayer, wie heißt das nicht, Oberbayer? Oberpfälzer. Oberpfälzer, die Dünnummer mit O. Naja, also der Mo heißt wahrscheinlich gar nicht Mo, sondern irgendwie was anderes. Ist ja jetzt auch egal, ich habe mich verrannt in meinen Gedanken. Kannst du noch ein bisschen mehr noch über seinen Namen reden, bitte? So, also, kennt ihr das, wenn auf einmal ein Name immer wieder rumschwirrt? So, kennt das, einmal hörst du was und auf einmal kommt dieser Name immer wieder auf. Das ja, ist, glaube ich, bei Popstars und dergleichen ist das ja häufig so. Wenn du merkst, der ist jetzt total im Trend. Ich kenne das mit grauen Skoda Octavia Kombi. Achso, das, ich kaufe mir ein Auto oder interessiere mich für ein Auto und sehe es plötzlich überall rumfahren, Phänomen. Ja. Da wird mir ein, falls jemand, der zuhört, und das meine ich 100% ernst, einen guten Rabatt bei Seat kriegt, dann soll er mir bitte schreiben. Ich bin auf der Suche. Genau, auf jeden Fall, der Mo hat mir geschrieben und hat unter anderem mega abgefeiert, weil das nämlich ein ehemaliger Arbeitskollege ist vom Markus Rehmann und vom Schöppi, nicht Schöppi, Schönlein, nicht Schöppi ist wie jemand anders. Keine Ahnung, ehemalige Arbeitskollegen vom Jürgen und von mir, die wir halt erwähnt haben, schon ein, zweimal und speziell der Herr Schönlein ist in München übelst am Podcast empfehlen, so dass uns schon bewusst, dass der ein großer Fan des Podcasts ist und der Mo hat sich anscheinend ultra gefreut und war mega begeistert, dass da diese Connection da ist, so von seinem, ich nenne es jetzt mal Lieblingspodcast zu seinen Kollegen und hat gemeint, ich soll schöne Grüße an sowohl euch beide als auch den Herrn Rehmann und den Herrn Schönlein ausrichten. Mo, ich habe es hier mitgemacht. Genau. Und der Punkt, die Namen kommen immer wieder. Ich war in Hamburg auf der OMR, so eine Marketingmesse in der vergangenen Woche. Online Rockstar Media. Online Marketing Rockstars, genau. Ah. Und die Geschichte dauert noch ein bisschen, aber ich glaube, die wird wertvoll. Ich habe auch das Gefühl, dass deine Einleitungen immer länger sind als die eigentlichen Anekdoten. Ja, das ist ein allgemeines Problem meines Lebens. Mach aber ruhig weiter. Wenn der Payoff hoch genug ist, ist es ja auch okay. Kriegst du später alles zurück. Auf jeden Fall, der Herr Rehmann hat ein eigenes Bier. Und zwar Superfreunde-Bier. Falls einer von euch schon mal auf dieses Bier gestoßen ist, Das gibt's im Norden des Landes vor allen Dingen. Das wird in Hamburg gebraut. Und jedes Mal, wenn ich dort bin, schaue ich, dass ich das herkriege. Zum Beispiel im Galopper des Jahres. Nee, im Galopper des Jahres. Da gab's das nicht. Kneipe in Hamburg. Aber das, also das kann man wirklich öffentlich kaufen. Ja, das ist nicht was, was er im Freundeskreis gebraut hat. Nein. Sondern, okay. Ich glaube, dass die schon vernünftig Distribution unter das machen. Ja. So. Aber also, es hat Craft Beer. So, super, ne? Super Freunde Bier, genau. Sehr zu empfehlen. Bin ich zum Burgeressen eingeladen worden und im Burgerladen gab's sogar einen Pilz. Fand ich total lecker und total gut. Dicke Empfehlung. So. Und der Herr Rehmann hat jetzt nämlich mit einem anderen ehemaligen Arbeitskollegen, mit dem Lukas, zusammen den Games-Podcast gemacht. Ganz frisch. Ich habe es noch nicht wirklich gehört, aber das ist ein typischer Fall von, den empfehle ich jetzt einfach mal pauschal. Und warum machst du dann Werbung jetzt dafür hier? News Game Plan. Hallo? Ich kann quasi, allein Lukas' Stimme ist schon wert, gehört zu werden. Eine der angenehmsten Stimmen, die ich kenne. Und du hast aber nach 5 Minuten direkt wieder ausgeschaltet. Ich hab wenigstens die ganze Folge gehört. Und? Ja, es halt, geht halt um Videospiele. Ja. Bin ich halt raus mittlerweile. So, wobei, stimmt gar nicht. Ich habe mir eine Oculus Quest bestellt. Ich wollte gerade sagen, du bist doch derjenige von uns, der noch mit am meisten spielt im Moment. Ich bin jetzt wieder drin. Und ja. Ich spiele auch ganz viel Into the Breach zurzeit. Das hat mich irgendwie angefixt. Das habe ich im Podcast schon mal erwähnt. Ist dir das bewusst? Nein. Ich habe das schon mal empfohlen und war auch eine Weile ordentlich süchtig. Aber ich pack's einfach nicht. Hast du das auf normal jemals geschafft? Wie? Das ist drecksschwer, das Spiel, ist dir das bewusst? Das einmal durchzukommen. Ja, mit dem Anfangssquad, das man hat, einmal alle Inseln befreit und den Dings, ja. Auf normal. Auf normal. Habe ich noch nie geschafft. Was? Das ist jetzt so schwer auch nicht. Da mache ich irgendwas falsch. Das glaube ich auch. Ja. Auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Spiel. Dann schmeiß ich auch noch 2 Podcast-Empfehlungen rein. In dem Fall Pop kann alles. Und ich hau ab. 2 Geschichten von Personen mit Sehnsucht in der damaligen DDR nach einer Systemveränderung oder nach Flucht, die viel gemeinsam haben und viel aber doch sehr unterschiedlich sind und auch völlig unterschiedlich erzählt werden und betrachtet werden. Beide Podcasts sehr empfehlenswert. Sehr cool. Das finde ich wieder super, wie profan du mich da jetzt stehen lässt, wo ich nur Bier und Computerspiele empfohlen habe. Es sind doch schöne Sachen. Nein, macht nur Spaß. Alles gut. So, ich empfehle den Podcast der Zeit, wo politische und kulturelle Themen diskutiert werden. Der Serienpodcast von der, nee, der TV-Podcast von der Zeit, der ist ganz hörbar. Wie heißt der? Die Schaulustigen. Ah ja. Mit Sophie Passmann und dem Chefredakteur von irgendwie Zeit Online wahrscheinlich. Genau, und du willst tatsächlich auch noch was empfehlen, lieber Jürgen. Ja, ich wusste gar nicht, dass wir schon dabei sind, aber Da kann ich dir die Brücke tatsächlich auch schlagen, sobald du es empfohlen hast. Soll ich erst noch 2 andere Sachen empfehlen? Ja. Yeah. Ich habe nämlich eine Folge für Akte Aurora geschrieben. Hey. die würde ich jetzt mal dringend empfehlen, ja. Staffel 2, Folge 4. Um was geht's denn da? Da geht's um einen verschwundenen Magier. Verrückt. Mhm. Total verrückte Geschichte. Hast du deine Tochter gefragt, was sie gern hören würde? Nein. Okay. Und wer genau hinhört, der hört sogar mich? Wer genau hinhört, hört sogar den Philipp, der war auch dabei. Ja. Als Magier? Und ihr müsst unbedingt Schmerzenssache hören. Also das ist auch ein Projekt, das mir zunehmend Spaß macht, auch wenn es eigentlich um Leid geht. Eigentlich eher wehtut. Aber doch, das ist sehr gut. Das entwickelt sich sehr, sehr schön, sehr, sehr positiv. Ja. Höre ich gerne. Nee, eigentlich wollte ich nämlich, ich habe meine persönliche Podcast-Episode des Jahres 2019, glaube ich, schon gefunden. Wow. Und das ist die Folge Nummer 140 von Reply All, einem Podcast, den ich vorher überhaupt nicht gehört habe. Das ist eine Produktion von Gimlet. Mhm. Und da geht es im Großen und Ganzen, glaube ich, einfach um Internetthemen, oder? The Roman Mars Mazda Virus. Genau, das ist die Folge. Und die Geschichte ist, auch Player deswegen. Die Geschichte ist, ich muss das ganz kurz erklären, weil es ist so schön. Das zeigt so schön, was Podcast als Medium sein kann und ist und warum ich das so liebe. Es geht darum, dass es hat sich ein Hörer an die gewendet, der hat sich ein neues Auto gekauft, einen Mazda. Und der hört wahnsinnig viele Podcasts, hat irgendwie 150 Podcasts, glaube ich, in seinem Podcatcher drin. Und er hat sich wahnsinnig gefreut, dass er in seinem neuen Auto über Bluetooth kabellos diese Podcasts anhören kann. Mega gut. Mega gut. War mega glücklich, aber es gab einen Podcast, bei dem gab es technische Probleme. Was? Und zwar hat er bei 99% Invisible hat das Autoradio zum Absturz gebracht. Oh, ich habe einen Verdacht. Und es war aber nur dieser eine Podcast und alle anderen haben funktioniert. Ja, lass mich raten, die 99 und das Prozent war eine URL-Encoding-Geschichte. Lauwarm. Ah, also okay. Die Richtung stimmt, die technischen Details stimmen nicht, aber genau. Ja, du möchtest beitragen zu meiner Geschichte. Ich weiß nicht, das dauert noch ein bisschen länger. Also jedenfalls hat er sich dahin gewendet und zwar nicht an dem Macher von 99% Invisible, sondern an diesen Roman Mars von Reply All, ja, und hat ihn um Hilfe gefragt, ja, ob er irgendwie eine Idee hat, was man denn da machen könnte. Und sie waren dann auch relativ schnell dabei, zu sagen, ja, okay, das Einzige, was jetzt diesen Podcast wirklich von den anderen unterscheidet, ist das Prozentzeichen im Namen. Ja, ja. So, ja. Prozentzeichen ist jetzt, gefolgt von einem Leerzeichen, ja, ja, ja. Ist jetzt naheliegend, bei MySQL ist Prozentzeichen auch sowas wie ein Platzhalter, ein Sternchen quasi, ein Jokerzeichen. Und auch bei anderen Programmiersprachen sind Prozentzeichen oft so geschützt, naja, für irgendwas, genau. Jetzt haben sie natürlich, können sie jetzt einfach hergehen und könnten das ausprobieren, indem sie irgendwie, keine Ahnung, fiktive Podcasts anlegen, wo auch Prozent vorkommt und gewisse Zeichen und dann herauszufinden, bei welchen das Problem auch auftritt. Es gefällt mir, wie du denkst. Ja. Genau das haben sie gemacht. Ja, sehr gut. Sie haben aber nicht einfach nur fiktive Podcasts angelegt, sie haben sich Podcasts erdacht mit einem Prozentzeichen, nein, größer, nein, kleiner und allen möglichen Zeichen im Namen, mehrere, und haben für jeden davon eine Folge produziert. Nein, nein! Das ist fantastisch. Ist teilweise mit professioneller Unterstützung. Nee, was heißt mit professioneller Unterstützung? Die haben Podcast-Weltstars. Ja, ja, ja. Also für die eine Folge haben sie die Frau von Serial, die Sprecherin von Serial. Das war die Kochfolge, ne? Ja. Das war der Hammer. Also die kacken dann irgendwann nur noch ab, was da hier die A-Prominenz der Podcastler in den USA halt dann diese Podcasts. Wegen Podcast, so einem Quatsch. Ja. Und vor allem, also, das ist so schön gemacht. Also am Anfang denkst du, ja, okay, er hat jetzt noch irgendwie ein Cover irgendwie selber gepinselt, ja, und hat noch irgendwie Intro-Musik komponiert, was schon crazy wäre. Und dann kommt noch die Frau von Serial und macht eine komplette Folge über eine halbe Stunde. Es ist ein fiktiver Koch-Podcast, ja. Der heißt irgendwie kleiner, größer, irgendwie ungefähr. Und der Gag an dem Podcast ist, sie erklärt ihm ein Rezept, dass er live nachkocht, aber sie darf keine konkreten Maßeinheiten verwenden, sondern nur Vergleiche. Ist das eine ungefähr gute Idee? Ja. Also, du musst jetzt Eier reintun und zwar mehr, als du Nippel hast. Oder eine Menge Zucker, die ungefähr so groß ist wie so ein Stressball. Und aber tatsächlich für Kochen finde ich, funktioniert das gar nicht so schlecht. Das ist fantastisch. Beschreibungen hast. Ich hab den abonniert in der Hoffnung, dass die irgendwann damit weitermachen. Also die gibt's alle, die kannst du alle abonnieren. Ja. Die stehen alle irgendwie auf iTunes und in den üblichen Verzeichnissen. Also eigentlich, jetzt mal, ich will da nicht so drauf rumreiten, aber es ist so ein bisschen wie diese Idee, die ich hatte mit diesem Halbgar-Podcast, wo jedes Ding was Einzelnes ist, nur dass sie jeweils einzelne Podcasts gemacht haben, um diesen einen Podcast nur zu befeuern. Ist das eine gute Idee? Ja, ich meine, du hast natürlich jetzt schon heavy gespoilert. Ja, ja. Ein bisschen die Überraschung ist halt auch noch das Geile, aber selbst dann ist es absolut unbedingt anhören. Also wirklich. Unbedingt anhören. Ohne Witz, ich höre das jetzt auf dem Heimweg an, ich habe es jetzt schon runtergeladen. Und sie machen es halt nicht, sie machen es halt nicht zum Selbstzweck und das ist eigentlich das Geile. Weil es geht eigentlich darum, diesem Typen zu helfen. Ja. Und ich lasse jetzt noch einen Spoiler los, ja. Es geht am Ende so weit, dass sie sogar noch den Entwickler der Originalsoftware von dem Mazda Entertainment System interviewen für den Podcast. Okay, aber das finde ich ja fast, das finde ich ja fast schon auf der Hand oder naheliegend. Nein, den musst du das mal rausfinden. Hallo, von irgendeiner Car-Stereo-Software irgendwie den Entwickler rauszukriegen und den dann. Also ich könnte tatsächlich von manchen Marken, könnte ich dir Leute sagen. Na gut, also sie haben ja halt in irgendeinem Board, haben sie den Quellcode gefunden und da halt über irgendwie die Kommentare sind sie dann drauf gekommen. Ja. Also, aber trotzdem. Okay, also ist jetzt die Frage, ne, haben die bei Mazda angefragt und haben gesagt, können wir mal mit unserem Entwickler reden? Oder? Sie haben irgendwo den Code rausgefischt und darüber dann den Entwickler rausgefunden, der nicht mehr bei Mazda ist. Sie fragen bei Mazda auch noch an, so ohne alles zu spoilern, was passiert, aber wirklich hörenswert. Das ist ja fantastisch. Vor allem diese Folge ist doch gar nicht so lang. Wo passt das alles hin? Und irgendwie, also es ist auch so, dass er quasi seinen Podcast-Kollegen erzählt, was er da gemacht hat, so, ne? Der ist dann selber total überrascht. So. Genau, und seine Kumpels sind halt auch völlig baff, was er da für einen Aufwand reingesteckt hat. So. Wie absurd das Ganze halt ist. Und für die eigentliche Folge hörst du immer nur einen super kurzen Ausschnitt aus diesen Episoden, die sie produziert haben. Gut. Die reißen es wirklich nur ganz kurz an, so. Ja, und das ist wieder so ein Beispiel, wo ich jetzt vorhin gesagt habe, es ist krass, wie manchmal die Dinge so zusammenkommen, weil der Jürgen schickt in unseren Ach-Slack diese Empfehlung, so ungefähr Podcast-Folge des Jahres für ihn, unbedingt anhören, Jungs, und ich schaue da drauf und dann ist es, also der Gründer von Gimlet hat am Tag vorher auf dieser Hamburger Messe, wo ich war, einen Vortrag gehalten. Habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Gimlet gehört, weil mir das nicht bewusst war. Die machen so gutes Zeug, das ist der Hammer. Und das, also dieser Zufall, dass das ausgerechnet dann jetzt innerhalb von 24 Stunden ist. Und die sind jetzt von Spotify gekauft worden. Ja. Ja. Aber dann kannst du dir auch noch Alex Inc. angucken. Das ist die Serie mit, wie heißt der? Zach Braff von Scrubs, der, ne? Ist das inzwischen draußen? Ja, das ist schon, das ist schon wieder durch, die erste Staffel. Das hat quasi so die Gründungsgeschichte von Gimlet erzählt. Ja. Ach, das ist Gimlet? Ja. Ach, Schmarrn. Ja, ja. Naja. Ach, ehrlich. Ansonsten kann ich Weil mir war krass, mir ist nämlich bewusst, dass, Und das hat er noch erzählt, so ungefähr, dass sie alles ins Netz gestellt haben und sonst wie. Und es gibt einen Podcast, wo sie über die Gehälter und die Aufteilung des Umsatzes und so ganz offen. Und mir war bewusst, dass Zach Braff quasi eine Doku mal über Podcast. Mir ja, war nicht bewusst, dass das die Firma ist. Es ist keine Doku. Also da kriege ich Gänsehaut, würde meine Mama sagen. Es ist angelehnt an die Entstehungsgeschichte. Ich glaube, es ist schon noch relativ frei. Ja. Also es ist eine Comedy-Serie. Okay. Es hat aber keinen Dokumentarcharakter. Ah, okay, dann habe ich das verwechselt. Ansonsten aus deren Haus kann ich noch Heavyweight empfehlen. Und bitte, liebe Leute, hört das alles und ladet es euch runter, solange man da noch so rankommt, weil ich will jetzt nicht den düsteren Propheten geben, aber wenn halt eine Bezahlplattform so eine Plattform schluckt, die vorher Podcasts produziert haben, ich glaube, das dauert halt nicht ewig und dann landen die Dinge nicht mehr einfach als normale RSS. Jetzt malen wir mal hier den Teufel nicht an die Wand. Ja, ja. Noch gehört Spotify zumindest zu den, wenn nicht zu den Guten, zumindest zu den Neutralen. Ja. Das ist quasi die Schweiz der Podcast-Landschaft. Ja. Und wir kriegen auch immer mehr Hörer über Spotify. Also schon allein dafür, dass man da neue Zielgruppen erschließt. Wir sind leider nicht auf dieser. Ich habe neulich geguckt. Na, dann meld uns halt an. Hätte ich doch keinen auf. Darf ich? Mein Segen hast du. Ist das einfach? Keine Ahnung. Das dürft gar nicht. Okay, reminder mich selbst, ich melde uns bei dieser an. Wisst ihr, wo ich uns angemeldet habe? Oh. Auf dem Erlanger Podcast Festival. Wie ist denn das? Das sich da nennt Ohrenschmaus. Ohrenschmalz wäre aber auch schön. Schon. Also Ohrenschmalzbrot, hat das schon mal jemand als Name vergessen? Du ziehst du den ganz schön runter. Große, coole Ankündigung. Vor allem bin ich total überfressen, weil ich mittags einen Dönerteller gegessen habe und abends ein unfassbar geiles Kerscher-Hähnchen-Schnitzel-Sandwich und musste mich vorhin schon ewig hinlegen und jetzt bitte nichts von Ohrenschmalz, weil das ist wie beim Sinn des Lebens, wo ich dieses letzte Pfefferminzplättchen noch kriege, um dann zu platzen. Aber Monsieur, es ist nur ein klitzekleines Minztäfelchen. Auch dünn. So, aber Ohrenschmaus, ja. Bitte. Ja. So, darf ich weiter? Seid ihr? Ja, darf ich? Und da wollte ich eigentlich noch was sagen. Jetzt bräuchten wir die Grillen. Wo ist schauen, wenn man die braucht? Ja, Die hatte ich doch mal hier irgendwo. Wo sind die Grillen? Ich weiß nicht, warum sind die hier nicht? Where are the grills? Ich hab sie nicht mehr. Keine Ahnung. Bear Grills. Jedenfalls sind wir da. Und das ist jetzt auch tatsächlich so, dass wir hier mit Live-Publikum arbeiten, was ja jetzt nichts Neues für uns alte Hasen ist. Ja. Aber es ist zum ersten Mal so, dass man da auch wirklich hingehen kann, so auch ohne, dass man irgendwo einem elitären auf eine Schule sein muss oder zufällig auf so einer Messe. Ja, dass man eine Schule besucht haben muss. Also, wo kann man uns dann sehen? Ich bitte uns ja hören. Weißt, andere würden das groß mit extra produziertem Trailer irgendwie, weißt, und Großwerbung, wir sind live auf der Bühne. Und wir. Aber wann ist es denn? Wir placken erstmal eine Viertelstunde andere Podcasts und dann erwähnen wir das in so einem halben Nebensatz. Also, ich fasse das nochmal zusammen. 28. Juni in Erlangen. Ja. Da kommen auch zwei Tage vorher so Leute wie Radio Nukular zum Beispiel. Ja. Zeitgleich mit uns sind auch irgendwie Podcaster, die man vielleicht schon mal, also kennt man wahrscheinlich nicht, aber irgendwie Gemischtes Hack, glaube ich. Waren das die? Ich weiß gar nicht. Irgendwer so. Also sind jetzt, da wir hingehen, auch bekannte Namen da auf der Bühne. Und das sollte man sich nicht entgehen lassen. Und was zahlt man da? Also wir zahlen nichts, das ist die gute Nachricht. Wir kriegen auch, glaube ich, nichts. Aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da muss man gucken. Das ist aufgeteilt so ein bisschen auf unterschiedliche Locations. Also wir sind im Garten und die anderen, also die richtigen Podcaster, die sind dann im E-Werk. Und was soll das heißen? So, vor allen Dingen, es war jetzt gerade irgendwie offensichtlich ironisch. Und das ist ein typischer Fall von, das wird jetzt gleich peinlich, aber ich kenne Gemischtes Hack tatsächlich nicht. So, das kam jetzt gerade vor, wie, habe ich das jemals im Podcast erzählt, wo wir bei Radio Nukular im Backstage-Bereich waren und ich die Larissa von Neo Magazin Royal getroffen habe und die nicht kannte und mir noch danach gedacht habe, was für ein nettes Mädel. So, die war mega sympathisch, weil das halt die Freundin von dem einen war und ich fand die mega nett und habe erzählt, was die für eine nette Person ich kennengelernt habe mit ihrem Hund und so. Und danach kam das ist die Larissa von Neo Magazin Royal. Okay, so. Das wusste ich bis gerade eben nicht. Die Larissa, die legt auch auf und so. Weißt du nicht mehr was? Nee. Die sind aber auch also nicht der Jürgen hat es jetzt gerade erfahren. Die sind aber auch nicht mehr zusammen. Also ja, ist ja wurscht, aber dem wusstest du nicht? Nein. Ich habe es ein bisschen später erfahren. Okay, also dass die irgendwie auflegt und so, das habe ich irgendwie mitbekommen an dem Abend. Aber die war mega nett, gell? Ah, okay. Ja, die waren nett. Und ungefähr so wäre es mir wahrscheinlich gegangen, wenn ich hier die, wie heißt der Hackbraten? Gemischtes Hack. Gemischtes Hackbraten? Gemischter Hackbraten. Die sind so mit der beliebteste Comedy-Podcast gerade. Okay, mit uns halt. Ignorance das ist jetzt ein bisschen schade für die, dass die zeitgleich mit uns halt ran müssen, aber Ignorance is a bliss. Genau. Also wenn ihr in der Gegend seid, 28. Juni, würde mich sehr freuen, wenn wir da nicht vor irgendwie zwei Leuten, die da irgendwie zufällig keine Tickets mehr für die anderen bekommen haben, freier bei uns Eintritt. Dann hocken. Ist das freier Eintritt? Ich glaube schon. Also ich möchte vor allen Dingen an der Stelle auch mal betonen, dass bitte jeder auf uns zukommen soll und uns ansprechen soll, weil ich meine, speziell du, vielleicht, Jürgen, wenn wir und nicht Philipp, ihr wirkt natürlich unglaublich unnahbar. Vielleicht, wenn wir gerade nicht aufzeichnen haben. Aber wir freuen uns quasi zu interagieren. Ja, unbedingt. Also traut ich, euch. Ich will da ja auch an den anderen Tagen eigentlich vor Ort sein. Dann so quasi privat sozusagen. Ja, nee, werde ich auch hingehen. Also in Abgrenzung zu? Zu nicht privat, aber als quasi offizieller Podcast-Botschafter? Naja, wenn ich da sitze und einen Podcast präsentiere, dann bin ich ja an der Stelle nicht privat, sondern bin ich ja quasi, du verstehst schon, was ich meine. Du willst dich jetzt aber auch absichtlich dumm stellen. Ja, will ich. So, jetzt versuche ich gerade rauszufinden, ob das wirklich umsonst ist. Das ist tatsächlich, da steht Eintritt frei. Ja, bei uns. Ja, bei uns. Ja und? Naja, andere Kosten. Ja, es geht doch nur um uns. Und vor uns sind die Damen von MWD da, hier von den Nürnberger Nachrichten. Also das wird ganz super, weil ich glaube, ich habe schon ein Thema, das sehr gut dazu passen könnte. Sexismus. Die Geschichte des Sexismus. Die Anne, die kennst du doch auch, meine ehemalige Kollegin. Ja. Und die ist im steten Austausch mit der einen Dame von MWD. Okay. Die Welt ist so klein. Die Welt ist so klein. Ja, gern. Anne habe ich vorletzte Woche habe ich die erst gesehen. Ich auch, was für ein Zufall. Die Welt ist so klein. So, ich würde jetzt gerne mit der Folge anfangen, aber ich habe noch so viel auf meinem Dinge, über die wir vor der Aufnahme reden müssen, Zettel stehen. Ja. Erstmal vielen herzlichen Dank für die ganzen netten Zuschriften, die wir bekommen haben und die ganzen Kommentare. Das fand ich total nett. Weil sie kamen jetzt immer mal wieder, kam was rein. Und ich freue mich, wenn da einfach Leute Kommentare auf die Homepage schreiben und so. Und das motiviert schon mega, sehr, da mega. An den Sachen zu arbeiten. Also du meinst jetzt so allgemein. Genau. Jetzt keine speziell. Ich habe hier nämlich speziell noch ein paar Namen. Das sind nämlich die, die uns über PayPal beglückt haben. Allen voran Elias, das ist schon ein bisschen länger her, aber in der letzten Folge haben wir diesen Danksagungsteil ja weggelassen. Deswegen reichen wir das hier an der Stelle nach. Also vielen Dank, Elias. Vielen Dank, Walter. Der hat auch noch ein paar nette Zeilen bei PayPal dazu geschrieben, wo er sich ganz groß für unseren Podcast bedankt und sagt, der ist wie eine sehr leckere Praline im Alltag mit Krokant und Nougat und Nusssplittern. Oh, und dann noch ein umgedrehtes Smiley. Der Mann hat Geschmack. Weiß nicht genau, was er damit macht. Schlecht. Also er freut sich quasi immer, wenn in seinem Podcatcher eine Folge von uns auftaucht. Und vielen, vielen Dank auch an Ulrike. Da hätte ich jetzt ganz schon mal hier irgendwie einen Trommelwirbel für. Das ist die erste Hörerin, die eine monatliche PayPal-Spende eingerichtet hat. Wait, what? Also das war echt der Hammer. Da haben wir übelst abgefeiert, möchte ich mal behaupten. Ich wusste gar nicht, dass wir sowas anbieten. Aber ja, das haben wir auch neu. Und finde ich super. Also wenn das jemand irgendwie machen will, ich erkläre auch gerne, wie es funktioniert. Auch gerne nur über 10 Cent, aber das ist einfach so diese symbolische Geste. Das ist halt wirklich begeisternd. Das ist so, wenn du was überhaupt nicht auf dem Schirm hast als Möglichkeit, dass irgendjemand sowas machen könnte und dann kommt sowas. Also das hat mich sehr sprachlos gemacht. Vielen Dank, Ulrike. Großartig. Jetzt gucken wir alle hier auf ihr Handy. Nein, ich schaue nicht auf mein Handy, ich schaue meine Hände. Weil ich tatsächlich noch ein Feedback fand ich irgendwie unfassbar witzig. Ja, der hat geschrieben, Moment, also das lese ich jetzt kurz vor, nur diesen Teil. Der Patrick hat geschrieben, euch drei als Gesamtkombi finde ich überragend, Entschuldigung. Jürgen als Vorleser, der immer etwas sachlicher wirkt. Philipp, der manchmal ein bisschen viel redet, aber ein fantastisches Lachen hat, meine Meinung. Also nicht das mit dem viel reden, sondern mit dem fantastischen Lachen. Gefällt mir, wenn man mitlacht, nur weil jemand auf bestimmte Art und Weise lacht. Der hat ansteckendes Lachen, nennt man das. Und Dominik hingegen ist einfach nur herausragend wie Arthur bei King of Queens. Also mein Cousin ist großer King of Queens Fan und das mache ich dem King of Queens Fan und ich habe dem das weitergegeben. Und ich finde es schön, wer King of Queens nicht kennt, das ist der nörgelnde Großvater der Arthur. Also der Vater von Ben Stiller. Oh Gott. Und oh Gott. Fand ich toll. Also so alt fühle ich mich tatsächlich dann auch. Also ja, in Wirklichkeit ist es der Vater von Ben Stiller. Yeah. Genau. Aber ist es etwas, womit du dich jetzt identifizieren kannst und sagst, ach ja, finde ich eigentlich ganz sympathisch oder? Ja, ich war schwer begeistert. Ja, ist ein bisschen splenig, wohnt im Keller. Ja, fühle ich mich komplett abgeholt. Oh Gott. Danke dafür, ich habe mich sehr gefreut. Ich glaube, ich habe auch alle Folgen von King of Queens gesehen. Ich habe erstaunlich wenige gesehen. Es ist dann doch irgendwie, wiederholt sich sehr stark. Ja, ich glaube, bei den Shownotes müssen wir diesmal selbst diesen Bereich noch splitten. Wenn Sie nur das interessiert, nur Podcast-Empfehlung, dann hierher. Ja. Wenn Sie Feedback interessiert, dann. Und kleiner Hinweis, wenn ihr jetzt sagt, oh Mann, wann fängt denn endlich mal die Folge an? Guckt mal, ihr habt in euren Podcatchern oder auch auf der Homepage sowas wie Kapitelmarken. Ja, aber jetzt ist es auch ein bisschen spät, hinbringen. Die Leute da noch was auf nächste verweisen. Mal. Ich habe überlegt, ob wir einen Disclaimer brauchen. Aber ist das wieder so eine Folge, wo man sagt, ach, den solltet ihr am besten mit eurer 7-jährigen Tochter auf dem Weg in Urlaub hören? Das ist gut für alle beteiligt. Ja, ne, man könnte ja, die Gefahr ist, also die größte Gefahr ist, dass man was lernt noch. Buh, über menschliche Abgründe oder? Auch über alles. Ah ja. Also okay. Es ist tatsächlich so, dass ich bei der Folge jetzt extrem die Gefahr sehe, dass entweder ihr oder die Leute draußen oder alle davon schon mal gehört haben. Das wird mich aber nicht davon abhalten, trotzdem jetzt die nächsten, ich schätze mal so 2,5 Stunden. What? Euch etwas über eine Person aus der Geschichte zu erzählen. Sehr schön. Kleine Frage nur noch. Die nicht mehr unter uns weilt. Aber du hast wahrscheinlich mehr als 10 Hinweise, oder? Ich habe ungefähr ein paar mehr. Nicht schlecht. Wen könnte es denn triggern, der jetzt nicht mehr zuhören sollte? Nein, nein, das wollte ich damit nicht sagen. Ich wollte eher sowas, nee, ich kann es jetzt nicht vorab sagen. Na okay, sonst dann zerstöre ich mir zu viel. Dann. Aber vielleicht machen wir eine Kapitelmarke mit Disclaimer ganz am Ende. Da könnt ihr jetzt kurz hinspringen, dann übt ihr auch gleich, wie das mit Kapitelmarken funktioniert. Und dann kommt ihr wieder hierher zurück und dann könnt ihr weiterhören. Das ist jetzt ein bisschen wie diese ganzen interaktiven Netflix-Abenteuer, die es jetzt gibt. Die funktionieren nicht. Ja. Nee, keine Ahnung. Sie müssen mit der Psychiaterin über ihre Mutter sprechen. Ja, wobei die das hier Bandersnatch hat ja funktioniert, ne? Aber die neue mit Bear Grylls, das funktioniert ja null. Willkommen im Wir wiederholen uns und reden über Bandersnatch. Das hatten wir ja schon mal eben. Unity Valkyrie Midford. Was für ein geiler Name. Es wird UMF? Besser. Es wird noch besser. Wird im Oktober 1913 in Swastika, einem Goldgräberstädtchen in Ontario. Swastika? Hakenkreuz? Sehr fantastisch. In einem Goldgräberstädtchen in Ontario, Kanada, gezeugt. Also, das ist jetzt auch der. Und da kommt sie dann auch zur Welt oder wird sie nur gezeugt? Nee, eben nicht, sie wird da gezeugt, aber ich fand es so schön, dass ich die Geschichte diesmal da anfangen lasse. Ja. Hast du gewusst, dass es eine Version von Doom gibt mit einem Hakenkreuz drin? Habe ich gewusst, dass es eine Version von Doom gibt mit einem Hakenkreuz drin? Nur Doom. Ja, und zwar in einem, und zwar in einem Level-Layout. Da war so ein Hakenkreuz drin. Das hat mir in der Version, also keine Ahnung, so die 1.9 ist ja die meist ausgelieferte, aber das hat mir irgendwann auch rausgepatcht. Jeder weiß. Sorry. Naja. Nee, ich glaube, das wusste ich tatsächlich nicht. Aber ich meine, Swastika, das ist jetzt auch so, das wurde ja relativ spät erst negativ belegt. Früher war das einfach ein Glückssymbol. Und man hat irgendwann, ich weiß gar nicht, 70er, 80er Jahre oder so, haben sie die Einwohner der Stadt mal gefragt, ob sie das umbenennen möchten. Und die haben sich quasi ausnahmslos dagegen entschieden. Ja gut, da machst du es dann, glaube ich, auch nicht mehr. Naja, du willst ja auch nicht von so einem kleinen, größenwahnsinnigen Österreicher hier den irgendwie deine, weißt, die Geschichte deiner Heimatstadt zerstören lassen. So, ich möchte euch kurz jetzt, wenn wir schon jetzt nicht mit der Geburt anfangen, sondern vorher, dann möchte ich auch noch kurz ein paar Worte über die Eltern verlieren. Aber vielleicht die Frage noch vorab, könnt ihr mit dem Namen was anfangen? Sagt euch der Name was? Überhaupt nicht. Ist es ein Mädchen oder ein Junge? Sehr gut. Hat die Gaming Engine danach erfunden? Ja, genau. Okay. Oh Gott. Der Vater, David Bertram Ogilvie Freeman Midford. Der Bertram. Ist der Sohn eines echten englischen Barons. Dummerweise, aber nur der Zweitgeborene. So wie ein falscher Hase, so als ein falscher Baron. Ja, er ist sowas Ähnliches wie ein falscher Baron, weil er ist nur der zweitgeborene Sohn. Und nach damaligem englischen Recht heißt das, das komplette Erbe, der Titel und damit auch die ganze Aufmerksamkeit der Eltern geht nicht auf ihn, sondern auf seinen großen Bruder. Boah, mal gleich die Frage, überträgt sich dein Adelstitel eigentlich? An meine Tochter? Ja. Tut's? Ihr habt's gekauft. Also, ja, aber du musst dich doch mit den rechtlichen Bedingungen deines Adelstitels auseinandersetzen. Es wäre so geil, wenn ich einfach mein Testament aufsetzen würde und mein sämtliches Vermögen, in Anführungszeichen, irgendwie spenden würde und meine Tochter nur den Titel erbt. Ich vermache dir das, was am wichtigsten für mich war, zeitlebens, mein Adelstitel. Ja, man sollte sowieso frühzeitig über sein Testament nachdenken. Das, Deep Thoughts. Außerdem ist hier dieser David Bertram ein Onkel, ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig zusammen, da sind die Quellen ein bisschen unklar. Ich glaube, er ist ein Onkel von Winston Churchills Ehefrau. Ich glaube tatsächlich, dass die Beziehung auf Wikipedia falsch steht, aber es gibt unterschiedliche Quellen. Also es ist, irgendwie ist er mit Winston Churchill verwandt. So viel kann man sagen. Also so angeheiert. Irgendwie angeheiratet, ja. Aber freilich kennt Winston Churchill zu der Zeit überhaupt noch keinen. Kennt ihr den Clip, wo ein Deutscher Conan O'Brien drauf aufmerksam macht, wie viel Fehler er in seiner Sinnung hat? Ja. die habe ich es geschickt. Ja. Unbedingt googeln. Absolut fantastisch. Conan O'Brien war in Berlin unterwegs und hat ihn jemand zufällig erwischt. Oder nein, stimmt gar nicht. Nein. Der ist drei Stunden extra hochgefahren, um Conan O'Brien auf einen Fehler in seiner Sendung aufmerksam zu machen. Und der wirkt so, als wenn er doch komplett auf Drogen wäre. Das ist auf YouTube. Einfach mal googeln. Ja. Der ist auch komplett auf Drogen. Ja. Also wirklich. Es gibt keine andere Erklärung. Es gibt keine andere Erklärung. An Davids Seite ist die wunderschöne Sydney Bowles. Und Picks or it didn't happen. Kann ich dir ja später vielleicht noch nachliefern. Nett ausgedrückt waren die beiden, dank ihrer Erziehung, sowas wie der typische englische Landadel, ja. Auch wenn sie eigentlich dann im streng genommenen Sinn nicht adelig waren. Ja, soll heißen, die waren hauptsächlich versnobbt und wahnsinnig exzentrisch. Mhm. Aber in den USA? Nein. Nein, da kommen wir jetzt gleich hin. Okay. Es war auch Kanada. Aber Entschuldigung. Da kommen wir gleich hin. Mhm. Papa David muss als Geschäftsführer in einem Zeitungsverlag schaffen, um den Unterhalt der Familie mitsamt Haushälterin und Kindermädchen und dem ganzen Drumherum, das man halt dann trotzdem auch so hat, ne, wenn man irgendwie von dem Adligen abstammt. Und also er muss tatsächlich arbeiten, um den Unterhalt bestreiten zu können. Und das ist für den Sohn eines Barons und für einen, der wie er wahnsinnig naturverbunden ist, schon auch irgendwie ein hartes Los, ja. Was heißt naturverbunden? Also er flaniert gerne in der Natur oder? Ja, er ist so ein richtiger Outdoor-Mensch. Ja. Er ist so jetzt nicht vielleicht Level Bear Grylls, wo wir es gerade schon von ihm hatten, aber so die Stufe drunter. Ja, er ist schon gerne draußen. Also hat auf jeden Fall so eine Outdoor-Multifunktionsjacke. Ja, genau. Und keine von Jack Wolfskin, ja, aber die hat man ja nur in der Stadt. In einem der Burenkriege verliert David außerdem einen Lungenflügel. Hat er liegen lassen. Ich habe es mir hier notiert, ich wusste, dass du an der Stelle einen Witz machen wirst. Ich habe vermutet, huch, wo ist er denn? Aber es war nah dran. Was ihn jetzt aber nicht davon abhält, zu rauchen wie ein Schlot. Dafür, auf der anderen Seite, trinkt er ausschließlich klares Wasser. Das wiederum aber nur aus einem Pokal, den sein Vater irgendwann mal für eines der Zuchtpferde gewonnen hat. Gut. Also das ist ohne Scheiß eine der exzentrischsten Dinge, die ich jemals gehört habe. Ich sage ja, ein bisschen exzentrisch ist er. Er liebt die Natur, hasst fast jeden außerhalb seiner eigenen Familie und er findet große Freude am Eislaufen zusammen mit seiner geliebten Frau. Okay, aber jetzt wie bin schön ich schon komplett begeistert. Ja, vor allem, er hasst jeden und liebt die Natur. Allein der Satz ist ja großartig. Aber hat er diesen Pokal dann bei der Wanderung immer dabei? Das oder trinkt er dann einfach gute Wasser? Frage. Vermutlich trinkt er irgendwie, keine Ahnung, direkt aus dem Fluss, wenn er unterwegs ist, aber zu Hause trinkt er aus diesem Pokal. Wie viele Menschen kennt ihr, die drei Nieren haben? Ich hoffe mal keinen. Ich kenne jemanden, der hat eine. Ich kenne jemanden, der hat drei. Ja. Weil du den Lungenflügel verloren hast. Ja, fand ich spektakulär. Wie hat man denn drei Nieren? Es gibt manchmal auch, dass Leute vier haben. Aber warum? Das ist so halt viel, einfach eine so viel braucht man doch gar nicht. Zufall. Ja. Ist ein bisschen wie X-Men, nur unnützer. Meistens sind die entweder, also eine davon ist dann, wenn so drei oder vier sind dann oft ein oder zwei nahezu dysfunktional. Es wäre so geil, wenn du einfach eine komplett sinnlose Superkraft, ich habe drei Nieren. So meine inneren Organe laufen um ein Drittel besser. Ja. Ich habe so ein Brustbein, das so ein bisschen vorsteht. Das ist quasi sowas. Mhm. Ja, das ist auch ziemlich sinnlos. Da hätte ich lieber so Adamantium klauen, ehrlich gesagt. Aber es ist besser, als wenn es andersrum, das ist ja häufig, dass es nach innen steht, das ist gefährlich. Die geilste Superkraft aller Zeiten, wenn du quasi, es gibt es auch manchmal, dass du gefragt wirst, wenn du eine Superkraft haben könntest, welche hättest du gern? Ja. Und wisst ihr, welche ich gerne hätte? Welche? Aus der ersten Staffel von Jessica Jones, der Bösewicht. Habt ihr das gesehen? Mhm. Dem seine Fähigkeit ist, dass was er sagt, passiert. Nicht im Sinne von, dass sich irgendwie Dinge aus, er überzeugt Menschen. So, ach doch, das habe ich gesehen. Wenn ich jetzt sage, kauf mir ein Auto, dann kaufst du mir ein Auto. Wenn ich sage, Jürgen, stell dich mal eine Stunde ins Eck, dann stellst du dich eine Stunde ins Eck. Also das finde ich super krass. Jedi Mind Tricks. Ja, genau. Ja, aber da ist doch ein bisschen das Problem, wie führst du dann noch Beziehungen auf Augenhöhe? Kontrolliert Gedanken, genau. Aber das fand ich zum Beispiel auch super interessant, weil der ist ja in die Jessica Jones verknallt und er will ihr ehemaliges Haus dann für sie quasi als Liebesgeschenk. Genau. Und er könnte genauso gut hingehen zu den jetzigen Besitzern und sagen, hey, geh hier raus. So ungefähr, ich will das Haus haben und das wird funktionieren, aber stattdessen zahlt er quasi dafür, weil er das dann mehr Wert hat und das auf Augenhöhe der Jessica Jones zu schenken. Fand ich super interessant, habe ich nie zu Ende geguckt, wird mal Zeit. Aber das ist auch eher so die Kategorie, du hast einen Wunsch frei, was wünschst du dir? Ja, ich wünsche mir unendlich viele Wünsche. Ja. So. Okay, also wir sind beim Exzentriker. Der ist sogar so exzentrisch, dass er an seinem ersten Arbeitstag einen Mungo mit in den Verlag nimmt, um die Ratten im Gebäude zu jagen. Und hat man auch immer einstecken. Ja, auch daheim im Stadthaus sind sowieso auch ein paar Hunde noch untergebracht und im ersten Stock wohnt ein Pony. Dazu haben die Kinder dann, glaube ich, hauptsächlich auch Ringelnattern, Hamster, Mäuse und also alles Mögliche haben die so zu Hause. Witzige Anekdote, als die Mitfords mal mit dem ganzen Zoo per Zug in den Urlaub fahren wollen, müssen sie statt in der ersten Klasse in der dritten Klasse fahren. Was? Ja, weil die ganzen Tiere. Ach so. Das erregt großes. Aber die kann man nicht aufgeben oder so. Die kann man nicht aufgeben, die muss man mitnehmen. Okay. Das erregt großes Aufsehen und zwar nicht wegen der Tiere, sondern weil der Adelige nicht erste Klasse fährt. Mhm. So, das fällt in dem gut bürgerlichen England, fällt sowas natürlich auf. Und die Tatsache, dass das Töchterchen Pamela die Reise im Gepäcknetz verbringt, fällt auch ein bisschen auf. Ja. Ja, Kinder, gutes Stichwort. Die Erstgeborene Nancy Mitford wird später eine berühmte, aber sehr zynische Schriftstellerin. Mhm. Hat man vielleicht schon mal gehört, Nancy Mitford, sehr, sehr bekannt. Was hat die geschrieben? Sag ich dir später. Bücher. Fällt mir dann wieder ein. Literatur. Sie ist der Tyrann des Hauses, der so richtig abgeht, als sie die Liebe der Eltern und die Aufmerksamkeit der Nanny mit der zweitgeborenen Schwester teilen muss. Oh, okay. Pamela, ja, zweitgeborene dann, Schwester. Ja. Die Lage eskaliert teilweise so sehr, dass die Nanny ersetzt werden muss. Ja, und das weil auch, sie kaputt gegangen ist. Und das auch nicht nur einmal. Ja, die Nanny ist schon wieder kaputt. Da war noch Garantie drauf. Die brauchen eine neue Nanny. Genau, also erst haben sie so ein richtiges Ekelpaket. Moment, ist das jetzt irgendwie die Origin-Story von Mary Poppins? Mary Poppins, so dürft ihr euch dann die dritte Nanny ist es dann, die dürft ihr euch vorstellen wie Mary Poppins. Mhm. Ich habe, weil du gesagt hast, umtauschen. Ich habe neulich was Blödes gemacht und habe mich entschuldigt und habe gesagt, ich habe meine Mama gefragt, ob sie meinen Kassenzettel noch hat, ob sie mich umtauschen kann. Oh. Und leider geht das nicht, also entschuldige mich einfach nur. Ist das nicht voll süß? Das ist ein bisschen Selbstbeweihräuchern. Aber ich fand den Gedanken süß, ob meine Mama meinen Kassenzettel noch hat für einen Umtausch. Und? Nee, das ist keine Garantie, kein Umtausch. Das ist alles für die Katze. Irgendwas ist immer. Irgendwas ist doch immer. Es folgen alsbald noch ein paar Kinder, sodass Unity später das fünfte von insgesamt 7 Mitford-Kindern sein wird. Die nur alle hehe. Wobei sie mit Thomas nur einen einzigen Bruder haben wird. Also ja, die kommen, glaube ich, hauptsächlich daher, dass der Bruder relativ spät kommt und man so ja als englischer Fastadel irgendwie dann doch auch gerne einen männlichen Nachfolger hätte. Ja. Nun aber zurück nach Swastika. Als fast schon am Hungertuch nagender Fastadeliger war David dem Goldrausch nach Kanada gefolgt. Und Gold! Und seine Frau hat er direkt mitgenommen, nur die zu dem Zeitpunkt 4 Kinder bleiben zurück in England. Was, alleine? Ja, naja, bei der Nanny halt und den Haushälterinnen und so dem Hauspersonal. Ja, und? Das ist so eigentlich what? Schon ein lustiges Verständnis von Erziehung. So ein, ja, dann irgendwie werden die gut erzogen. Und was machen wir dann noch? Naja, also wenn der Vater auf die Arbeit geht, dann ist er halt nicht daheim. So. Und wenn er halt in Kanada auf die Arbeit geht, dann ist er halt länger nicht daheim. Ja, aber wenn halt irgendwann gar keine mehr irgendwo ist. Nee, aber es war ja damals schon eh so, dass die Kinder, die wurden in der Regel so einen oder zweimal am Tag schön angezogen und dann den Eltern vorgeführt. Und den Rest des Tages waren die irgendwie in Obhut von anderen Leuten. Ja. David war sowieso sehr, sehr fortschrittlich für seine Zeit, denn der war bei den meisten Geburten anwesend von den Kindern. Das ist absolut unüblich. Ja. So rauchend daneben gestanden. Mit seinem Pokal. Aber immer nur ein Pokal, genau, ich wollte sagen. So, jetzt aber wirklich zu Unity. Unity Valkyrie Mitford wird am 8. August 1914 in London geboren. Denn außer einer schwangeren Ehefrau hat er aus Swastika eigentlich nichts mit nach Hause gebracht. Also sie wird dann tatsächlich in London geboren. Warum ist es wichtig, dass sie dort gezeugt wurde? Überhaupt nicht, aber weil ich fand es mit dem Ort. Eine neckische kleine Anekdote. Okay, ne? Okay. Ich fand es mit dem Ort so schön und ich wollte euch unbedingt was über die Eltern erzählen. Und dann habe ich gedacht, naja, okay, dann fange ich halt in Kanada an. Ich gehe mal ganz kurz nochmal. Ich frage mich gerade, wie viele Paare drüber nachdenken, wo sie das Kind zeugen. Das ist doch dieses Ding, dass viele angeblich ihr Kind so benennen, wo es gezeugt wurde. Ja, aber also von Prominenten, die dann so Paris Kinder, und Co. Ja, genau. Aber die Frage ist, was glaubt ihr, wie viel Zeugungstourismus es gibt? Ich glaube nicht allzu viel. Ist das a thing? Glaube ich nicht. Der Jürgen überlegt, ob er was Privates offenbaren möchte. Es gibt hier so einen Jürgen Virginia. Gerber, komm rein, es wird dunkel. Ja. Nee, das ist eigentlich bei uns relativ langweilig. So, weil die alle Carver's Zelt haben. Sie würden alle dann Silberbuck heißen. Das ist irgendwie jetzt auch nicht so der schönste Zweitname. Aber es dann war, lieber Jürgen. als Rückgriff auf die letzte A-Folge. Tja, nee. Also ich glaube, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, das gibt's nicht. Aber pff, oh, was weiß ich schon. Es gibt alles. Was weiß ich schon. Ich gehe mal ganz kurz die sieben Kinder durch, dass ihr zumindest die Namen alle schon mal gehört habt. Nancy wird später mal eine berühmte zynische Schriftstellerin, geboren 1904. Pamela, geboren 1907. Thomas, geboren 1909. Diana, geboren 1910. Unity 1914, Jessica 1917 und Deborah 1920. Ich würde sagen, Unity hat den besten Namen. Ist natürlich Quatsch jetzt, ne? Das ist ja schon der dritte Kind, ist ein Sohn. Habe ich euch gerade Quatsch erzählt. Kann ja mal passieren. Anders als bei den Schwestern ist bei Unitys Geburt der Vater nicht anwesend, denn er hat sich freiwillig für den Ersten Weltkrieg gemeldet. Als Invalide ist er in England stationiert, also hier mit seinem einen Lungenflügel kann man ihn halt auch nicht für alles brauchen. Weshalb Mama Sydney mit dem wenige Tagen alten Kleinkind dann zu ihrem Mann fährt und ihn in der Soldatenstube quasi geht halt nicht zur Air Force. Besucht und da bei ihm einzieht. Einen kurzen Moment lang dachte ich, stattdessen angezogen wird. Aber in dieser recht beengten Soldatenstube muss Unity dann in der Kommodenschublade schlafen. Also irgendwie haben sie es irgendwie mit kreativen Unterbringungsmaßnahmen für ihre Kinder. Okay. Das hat gerade ein bisschen was von den, oder erinnert mich ein bisschen an den Monty Python Sketch mit der katholischen Familie. Weil einfach in jedem, ja, und auch in jeder Schublade, in jedem noch so kleinen Versteck noch ein Kind drin steckt. 1915 kehrt der Vater dann nach einem gesundheitlichen Zusammenbruch aus dem Krieg zurück nach Hause, wo dann im Mai sein Bruder Clement stirbt. Also sein größerer Bruder Clement. Puh. Das heißt, er ist jetzt in der Ryan-Folge. Ja, noch nicht ganz, denn der hinterlässt. Aber hat der einen Sohn? Der hinterlässt eine schwangere Frau. Und jetzt sitzen natürlich alle da, ne, und kreuzen die Finger und hoffen auf einen Jungen als Erben. Beziehungsweise die hoffen wahrscheinlich auf ein Mädchen, oder? Das kann ich an der Stelle nicht beantworten. Ich habe gerade überlegt, ist es immer so, dass quasi der ältere Sohn dann dessen Sohn immer in der Reihenfolge als erstes kommt? Ja, ich glaube schon. Echt? Das würde mir aber ankotzen. Das wäre doch viel logischer, quasi den Bruder dann als nächstes. Nee, warum? Weil das ja der direkte Sohn von dem König, Adelsmann. Und was machst du dann, wenn die Brüder alle durch sind? Fängst du dann bei dem ältesten Nachkommen wieder an? Ja. Oder bei dem letzten? Ja. Also das ist nicht logisch. Okay. Die könnten sich auch tendenziell irgendwann überholen, generationenmäßig. Die, eine Bekannte von mir, jetzt bin ich gespannt auf eine Thronfolge. Nein, aber deren Verwandten und Bekanntenkreis. Deren Mutter kriegt jetzt nochmal ein Kind. Okay. Und wo die dann Thronfolge? 19 Jahre Unterschied. Ja, ist bei dem Patenonkel von meinem Sohn, ist das quasi auch so. Der hat auch eine Schwester, da sind, glaube ich, 18 Jahre dazwischen. Ja. Also diese ganze Thronfolge-Überlegung ist jetzt auch an der Stelle wurscht, denn die Frau bringt einige Monate später ein Mädchen zur Welt. Und das ändert jetzt alles. Ja. Also David ist jetzt offiziell Stammhalter und Familienerbe. Und das bringt einen kometenhaften Aufstieg in der Gunst seines Vaters natürlich mit sich. Ja. Er ist plötzlich der Lieblingssohn. Ganz komisch. Und die ganze Mitford-Sippe zieht dann auch auf das herrschaftliche Herrenhaus von Baron Reedsdale. So ist sein offizieller Titel. Mhm. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass David als invalider Soldat im Krankenstand jetzt auch nicht wirklich die dicke Kohle mit heimschiebt. Nee. Also es bietet sich jetzt ganz gut an, hier beim Vater auf dem Anwesen mit einzuziehen. Im folgenden Jahr stirbt dann auch Unitys Großvater, also tatsächlich hier Baron Reedsdale. Und Vater David wird damit zum zweiten. Dann wird geerbt, oder? Zum zweiten Baron Reedsdale. Ja. Wer jetzt unfassbare Reichtümer erwartet, der irrt, denn der Großvater, der war auch so ein bisschen exzentriker und der hat seine ganze Kohle eigentlich in Haus und Garten gesteckt. Ich habe jetzt gedacht, in Pokale. Ja, kann auch sein, dass er ein paar Pokale irgendwie im Haus hat. Also es ist ein ziemlich cooles Anwesen mit irgendwie kreativer, ausgeflippter Architektur. Aber ein absoluter Horror. Klingt wie so ein neues, modernes Leben in der Großstadt oder so ein Coworking-Space. Ja, aber es ist der absolute Horror im Unterhalt. Ja, passt auch dazu. Und es ist auch so, dass in der Zeit so verpachtete Ländereien, ja, was ja so die Haupteinkunft von dem Landadel damals war. Mit der Industrialisierung wirft nicht mehr so viel ab. Genau, es gibt halt weniger Bauern, das bringt alles nicht mehr so viel ein. Und das führt dann dazu, dass die Familie Mitford dann zwar in dem herrschaftlichen Herrenhaus, ja, der Reedsdales irgendwie wohnt, aber sich dann in einen Flügel des Hauses zurückzieht und in den restlichen 50 Zimmern quasi alles abdeckt, ja. Und nur noch diesen einen Flügel beheizt und bewohnt. Was zum Baba, der hat auch bloß noch einen Flügel. Stimmt, voll gut. Fantastisch. Sparsames Essen, sparsames Heizen, Abendessen in dicken Wolljacken. Und all das reicht immer noch nicht, ja. Lady Reedsdale schafft sehr zum Erstaunen der Besucher die Servietten ab, um Geld zu sparen und ermahnt ihre Gäste nicht zu kleckern. Ja. Auch das Toilettenpapier wird streng rationiert. In wie vielen Hotels wart ihr schon, wo ein Toilettenboy war? Ein Toilettenboy? Ja, also, auf deinem nicht, Zimmer? Oder? Ich hebe sie drauf, Monsieur. Soll ich abschütteln für Monsieur? Papa, abputzen. So. Ich war im Athlon in Berlin. Zweimal oder dreimal schütteln, Monsieur. Ja, genau. Welchen Film ist das? Das ist in irgendeinem Film auch. Wo er dann partout nicht will und dann der Typ unbedingt drauf besteht, dass er das macht. Ist ja egal. Was? Das klingt so nach Mel Brooks, der Pisspartner. Ja, irgendwie sowas. Ja, tatsächlich. So, aber im Athlon ist tatsächlich damals noch so gewesen, wo ich hier Mitte der 2000er war, dass da ein wie heißt es? Jemand, der so an Türen steht und so. Türen. Ein Portier. Portier. Quasi ein Toilettenportier. Der dann halt dann wirklich das Tuch gereicht hat. Also der hat, der war jetzt nicht in den Toiletten oder halt am Pissoir. Ach aber so. Da, wo die Hände gewaschen werden, stand jemand und hat hier quasi. Also ich kenne das aus Harrods. Aus Harrods in London, da war das so. Da stand einer, der hat dir dann das Handtuch gereicht und dir noch Parfum angeboten, irgendwie nach dem Händewaschen. Da hat aber, glaube ich, auch der Toilettengang irgendwie einen Pfund gekostet oder so. Also irgendwie sauteuer. So, also die Retails müssen sparen, ja. Die Kinder bekommen Haushaltsgeld und müssen sich im Grunde davon alles selbst kaufen. Ja, also das ist so ein bisschen Erziehungsmaßnahme. Ja. Und sie werden später sogar Land von ihrem Vater pachten müssen, um dort Gemüse anzubauen, was sie dann wieder der Familie zurückverkaufen irgendwie. Können. Also, okay. Ganz, es bleibt exzentrisch. Ganz strange. Es wird dann ein bisschen komisch, als sie bei so einer. Dann wird es erst komisch. Na, es gibt so eine Versammlung dann, wo so die Pächter der Ländereien irgendwie alle zusammenkommen und da finden die Töchter dann raus, dass sie eine viel höhere Pacht zahlen als alle anderen. Gibt so einen kleinen Eklat. Aber ja, in vielen Dingen. Ich würde sagen, wenn ihr überlegt, über welche Dinge ihr schon Familienstreit hattet, ihr hattet noch nicht darüber geredet, dass ihr die Ländereien teurer verpachtet bekommt, als der Rest der Welt. Ja, aber dass die auch was lernen hier, die Kinder, ne? Ja, ist ja, wie, ja so ein wie so ein Planspiel. Das, ja, nee, ich wollte gerade sagen, ja, wobei bei denen geht es ja um Leben und Tod und Überleben, das hat ja eher was von so einem, ja, wir machen jetzt mal vollen libertären Markt auf und also, ne, so. Das ist das, also da werden wir jetzt noch ein paar Mal drüber stolpern, das geht immer so ein bisschen auf und ab finanziell bei denen, ja. Und auch wenn das so klingt, als würde es bei denen ums Überleben gehen, ne? Sie haben halt dann immer noch irgendwie Haushälter und Nannies und einen Chauffeur und so, also es ist Okay, das ist mega weird. Also gut, dass du das noch mitgibst, weil ich hatte jetzt schon gedacht, dass sie halt jetzt halt so über die Runden kommen, ja. Ja, das liest sich ein bisschen so in den einschlägigen Quellen. Sehr, sehr krude Prioritäten. Sie sind exzentrisch, okay, ja. Auch so in ihren Maßnahmen und ihren Ansichten. Sie sind aber nicht nur exzentrisch, sie sind in vielen Dingen einfach auch streng und konservativ, in anderen dafür aber absolut liberal, ja. Beispielsweise dürfen ihre Kinder, jetzt mal mit Ausnahme von Schweinefleisch und Schellfisch, dürfen sie essen, was und so viel sie wollen. Warum weder Schellfisch noch Schweinefleisch? Das hat irgendwie so religiöse, irgendwie religiöse keine Muscheln. Nein, tatsächlich hält die Mutter das für ungesund. Okay. Also das, okay. Die beiden Dinge. Jojo. Also sie dürfen essen, was und so viel sie wollen, allerdings nur zu den Mahlzeiten. Also da dürfen sie quasi frei wählen, aber nicht so zwischen den Mahlzeiten. Mhm. Das führt dazu, dass Juni, die sich ein paar Jahre lang fast ausschließlich von Kartoffelbrei ernähren wird. Das hat aber das hat fast so ein Kindersplin zu sein, ich will nur Kartoffelbrei essen. Na, sie darf selber bestimmen, was und wie viel sie isst zu den Mahlzeiten. Ach so, so ein ich esse nur noch Pommes-Ding. Ja. Da komme ich wieder auf die eingangs erwähnte Julia zurück. Die ist nämlich sehr originell, was Wörter angeht, auch und Formulierungen. Und die hat neulich, also die ist, kennt ihr den Ausdruck knerschig? Ja, schön. Im Fränkischen, ich weiß, das ist ein fränkisches Wort, glaube ich. Wenn du halt nicht so alles wählerisch. Bist du knerschig, ja. Und sie hat dann neulich den Ausdruck geprägt, sie wäre Knerschitaria. Knerschitaria. Das fand ich Weltklasse. Das ist doch super, wirklich oder? Schön. Ich bin Knerschitaria. Also ich bin Kaschitaria. Ja. Weil du immer vom Kasche isst. Genau. Ich esse nur vom Kasche. Auch von der Schule hält der Baron nicht allzu viel. Da lernt man nur Zeug ab. Nur Tom, der so als Hahn im Korb und als Titelerbe, ja dann auch wieder, schon sehr früh unter Depressionen leidet. Nur der genießt eine schulische Ausbildung in einem Elite-Internat. Also Sekunde, wenn man Depressionen kriegt, ist die beste Lösung ein Internat? Nee, also das hat er jetzt nicht so den direkten Zusammenhang, wie ich euch vielleicht suggeriert habe. Also das ist der Druck quasi, der auf ihm lastet, der schon relativ krass ist. Und er ist aber auch der Einzige, auf den wirklich dann an der Stelle gesetzt wird, glaube ich, so irgendwas zu reißen. Der richtet dann alles. Die Mädchen werden alle zu Hause unterrichtet, von Gouvernanten, aber auch von der Mutter. Und die lernen dann eher so ein Schwarz-Weiß-Weltbild von guten Engländern und bösen, allen anderen halt. Ja, genau, allen anderen. Diese Gouvernanten sind vor allem für Unity ein steter Quell der Freude. Die begrüßt sie eigentlich in der Regel immer mit, ach, sie sind die Neue, mal sehen, wie lange sie es aushalten. Das hat jetzt wirklich was von Mary Poppins. Und da baumen ja auch oft so Ringenattern dann irgendwie vom Handgelenk oder auch mal am Klosetthebel und sowas muss man halt im Hause Midford einfach irgendwie abkönnen. Oh Gott. Als weitere Sparmaßnahme steht bald ein Umzug auf ein kleineres Anwesen an, weil sie das große dann auch wirklich nicht mehr so ohne weiteres halten können. Ja, das ist dann Ashtel Manor. Das ist nicht ganz so groß, aber es ist groß genug für ein Arbeitszimmer, in dem sich der Baron vor seinen Kindern einschließen kann. Und es gibt eine gemauerte Scheune mit mehreren Zimmern und sogar eine Bibliothek, also die wurde so umgebaut, wo sie dann quasi die großen Kinder irgendwie parken und die dann so ein bisschen eigentlich fast schon wie in einem eigenen Haus, mehr oder weniger unbeaufsichtigt von den Eltern, so für sich, vor sich hin wohnen. Ich habe jetzt gedacht, da bringt gerade jemand eine Kiste Bier vorbei, aber ich habe mich leider geirrt. Unity genießt das Landleben und zeigt früh schon Interesse an Sportarten wie Cricket, Tennis und Eislaufen, während die meisten ihrer Geschwister eher das Reiten und die Jagd bevorzugen. Dieses Jahr ist wieder Cricket-WM übrigens. Ja? Ist sie nicht jedes Jahr? Das kann sein. Ich hab einfach keine Ahnung. Aus mir spricht das blanke Unwissen. Ich kenne ja nur die Roboter vom Planeten Cricket. Die kenne ich wiederum. Kennst du nicht? Per Anhalter durch die Galaxis. Ich kenne nur Crockett. Die kommen her und dreschen alles mit ihren Schlägern irgendwie. Das sagt mir gar nichts. Was ist Crockett? Crockett ist ein anderer Sport. Das ist dieses fast schon golfartige Spiel, das du mit diesen Schlägern spielst, durch diese Türchen durchspielst. Okay. Weil ich als Kind immer Cricket und Crockett durcheinander gehauen habe. Das ist auch schwer. Naja. Cricket ist das die englische Variante von Baseball mit diesen großen platten Schlägern. Genau. Und was man in Australien und in England viel spielt. Und auch Indien. Pakistan. Genau. Ja. Also dem kann man was. Den, ja. Und Crockett ist so dieses. Das ist wenn Garten-Minigolf quasi. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du das Gartenleben von, keine Ahnung, von einem betunlichen Anwesen einen Sportart zuordnen würdest, dann wäre es wahrscheinlich Crockett. Naja, heute ist es Wikinger-Schach, früher war es Crockett. Ja, kennt so ein bisschen. Ihr, sagt euch Lacrosse was? Ja. Mhm. Ja, weil das kennen tatsächlich viele nicht. Das ist ein ursprünglichen eher, glaube ich, Indianerspiel, also von den amerikanischen Ureinwohnern. Und in den USA ist es relativ groß. American Pie zum Beispiel, da kommt es auch vor, dass einer Lacrosse spielt. Gibt so oft in amerikanischen Serien mal so, dass in der Highschool oder was dann ein Lacrosse-Team gibt oder so, ja. Und da war ich neulich, mal ein Arbeitskollege von mir, der spielt hier in Nürnberg, ist da sehr aktiv und da habe ich mir vorgenommen, dass ich da endlich mal hingehe. Würde mich auch mal interessieren, glaube ich. Ja, die Saison ist leider vorbei, nächstes Jahr nehme ich dich mit. Das ist immer so. Ja. Ist es ein Vereinsding? Ja. Also das ist hier in Buchenbühl ist der Hockeyverein und die haben eine Lacrosse-Abteilung. Okay. So. Ah ja. Sehr, sehr interessanter Sport. Es gibt auch so eine italienische Variante von, das ist irgendwie auch so eine Mischung aus Lacrosse und Squash. Das kenne ich auch nur aus einem Bud Spencer-Film, wo er gegen einen an so einem Turnier irgendwie so Bälle gegen eine Wand schmettert und die haben so einen großen Handschuh und damit fangen die immer wieder auf. Wisst ihr, was das ist? Ja. Nee. Wie heißt das? Nein, ich weiß es nicht, aber ich hab's vor Augen, was du meinst. Du kennst den Film, quasi. Klingt jetzt ein bisschen wie Squash mit dem gegen die Wand, ne? Ja, es aber ist wie Squash, aber das ist ein bisschen so ein gebogen, so sichelförmig, yeah, genau. So ein Handschuh und damit fangen die das dann immer wieder auf und schleudern das dann halt so. Ich glaube, so ein Ding hatte ich mal in irgendeinem Urlaub als Kind gekriegt, so als Spielzeug. Vielleicht auch irgendwie sowas wie Schleuderball oder so. Ja. Es gibt ja auch eine wahnsinnig geile Doku auf Netflix, über Faustball. Mhm. Wo sie es ist auch wie Squash, nur mit der Hand gespielt, wo sie auf so Betonplätzen irgendwie in der Bronx und so in Amerika irgendwie Faustball spielen. Und das sind dann so die harten Typen, die dann irgendwie gegeneinander antreten, ist auch sehr, sehr, sehr spannend. Mir fällt nur gerade leider der Name nicht ein. Egal. Dodgeball, der Film. Unity, das haben wir schon gelesen. Ne? Alle Kinder lesen auch sehr viel. Und weil es überhaupt keine Verbote gibt, was das Lesen angeht, haben die bald auch ihre Nasen in ganz, ganz schweren literarischem Zeug, also so richtig fiesen Wälzern und irgendwie Philosophie und sonst was. Und warum sollte man das verbieten? Ja, weil es der eigenen Ideologie nicht entspricht. Ja, und weil es jetzt auch nicht so kindgerecht irgendwie alles ist und so. Aber darf ich mal mega intellektuell was droppen? Ich habe mit den Griffelow gelesen. Nein. Dostojewski habe ich ein Buch angefangen. Der Spieler. Ich bin extrem begeistert von meinem Intellekt. Wow. Wie weit bist du schon? Ich bin extrem begeistert von meinem Internet. Und also sie lesen dann auch bald so Dinge wie die Leitartikel der London Times und so. Also die sind auch schon sehr, sehr früh, sehr, sehr vielseitig interessiert. Wie alt sind die? Was das angeht. Würde mich jetzt nur schocken, wenn sie so 11 wären. Nee, aber wahrscheinlich lernen die auch ein bisschen später lesen als normale Kinder, wenn die so zu Hause unterrichtet werden. Oder früher, ich weiß es nicht. Kann ich dir jetzt nicht so genau sagen. Ich glaube jetzt normale Kinder zu der Zeit oder normale Kinder heute? Also ich glaube, das ist so schon im Jugendalter halt. Ja, keine Ahnung, zwischen 10 und 15 sind die alle schon so schwer. Also ich wurde von deinen Geschichten schon massiver geschockt als das. Das wäre jetzt, würde mich sehr treffen, wenn das jetzt die große Pointe wäre, ja. Aber es geht noch weiter. Jeden Sonntag in der Kirche schmieren die sieben Kinder das Gästebuch mit lustigen Namen wie Greta Garbo oder Maurice Chevalier voll und ist auch Maracke Amado. Haha, mega witzig. Naja, kürzen wir das mit der Kindheit ein bisschen ab. Die schriftstellenden Mädels werden die Zeit später als die Hölle dastehen lassen, ja, in ihren Büchern. Mit einem Vater, der beim Essen immer ausrastet, wenn jemand kleckert, und einer Mutter, die ihren Kindern hauptsächlich mit Desinteresse begegnet. Ein Freund der Familie und vermutlich ein früher Stecher von Sohn Thomas. Der wird hingegen zitiert mit: Die Leser von Nancy und Jessica Mitfords Büchern sind wahrscheinlich zu dem Schluss gekommen, dass ihr Zuhause eine Art Unterwelt war, regiert von ihren Eltern Lord und Lady Reedsdale in Gestalt von Hades und seiner Frau Persephone, der Königin der Unterwelt, gierig harkend in den Seelen der Toten und nur durch Stierblut gnädig zu stimmen. Diese Einschätzung teile ich keineswegs. Im Gegenteil, für mich war Ashtal Manor und das Paradies. Lady Reedsdale führte mit unerschütterlicher Sanftmut, Heiterkeit und keinerlei Verwirrung den Vorsitz, so muss man es nennen, über ihre schöne und exzentrische Brut. Mhm. Ja, das ist eine komplett andere Perspektive auf die Dinge. Dann läuft ein bisschen auseinander, die Ansichten. Läuft ein bisschen auseinander, genau. Über Lord Reedsdale äußert sich der gleiche Typ etwas negativer, denn der muss wohl wirklich auch sehr jähzornig auf jeden losgehen, der nicht seiner Meinung ist. Zitat: Die goldene Regel war, dass man in seiner Gegenwart die eigene Meinung am besten für sich behielt. Das war jedoch ziemlich schwierig in einem Haushalt, in dem die Kinder die gesamte Zeit damit verbrachten, absolut jedes Thema unter der Sonne von Religion bis Sex auszudiskutieren. Also das klingt nach einem Pulverfass. Genau. Der Lord ist so, auf der einen Seite ist er der absolute Spaßmacher-Papa, ja, der auch mal die Kinder auf die Schultern nimmt und mit ihnen rumalbert. Auf der anderen Seite ist er ein engstirniger Pedant, der leicht ausflippt. Und Pokalpedant. Wir können davon ausgehen, dass er trotzdem seine Kinder sehr geliebt hat und auch nie geschlagen hat. Aber es wirkt gerade auf Außenstehende halt auch komisch, wenn der Vater im Spiel zwei Töchter mit Bluthunden irgendwie durchs Dorf treibt. Boah. Ja, das würde ich unterschreiben. Das lustige Spiel. Und okay, Tatsache ist auch, dass die Mutter gefühlsmäßig vielleicht etwas zurückhaltend war, ja. Und aber trotz allem, auch trotz Sparkurs und allem, den Kindern fehlt es zu Hause eigentlich an nichts. Das Geld reicht nicht an Kartoffelbrei. Das Geld reicht dann sogar dafür, dass der Vater, der hatte immer so einen heimlichen Traum, und zwar wollte er immer so selbst auch ein Haus planen. Also das hat er wahrscheinlich so ein bisschen auch von seinem Vater übernommen. Ja? Also der wollte so sein eigenes Haus bauen. Ja? Aber so ein richtiges, so ein Manor-Haus oder einfach ein wenig Haus? Na, ist schon dann halt quasi schon ein Anwesen, aber jetzt nicht ganz so übertrieben groß, schon etwas moderner und irgendwie passender als jetzt das große. Praktikables Anwesen. Das dauert dann auch so ein paar Jahre, bis er das plant und baut und so, aber er zieht es dann auch durch, ja, und sie ziehen dahin, aber die Kinder hassen es, ja. Es sieht aus wie eine Kaserne, ein Mädchen in der Naht und eine Irrenanstalt, also das waren Jessicas Worte, nicht meine, und mehr oder weniger war es über die Jahre all das auch mal, ja, also kann man alles da irgendwie wiederfinden. Nur die kleine Deborah findet das Haus ziemlich gut und das führt aus den drei genannten Gründen. Wahrscheinlich. Sie ist auch zu klein, um das halt vorher irgendwie zu checken und findet dann halt auch, das ist relativ abgeschieden und so, und das findet sie halt dann ganz gut. Und das ist aber dann auch der Grund, warum sie und der Vater dann in den kommenden Jahren relativ eng zusammenrücken und die anderen sich dann auch vielleicht so ein bisschen distanzieren und ein bisschen wegdriften. Und nur so für euch zur Einordnung, ne, warum die Töchter vielleicht später das als so schlimm beschreiben mögen. Vor allem Unity liebt es, ihren Papa zu triezen. Ja, also wenn ja dann jemand auch recht schnell ausrastet und jetzornig wird, ja, gibt es ja so Leute, die finden dann auch gerade das wieder spaßig. Und ja, klar. Unity, ja, klar, ist so ein Mensch und untereinander mobben sich die Kinder dann auch immer so in wechselnden Koalitionen, ja, also tun sich dann immer irgendwie untereinander zusammen und mobben dann irgendwie. Jetzt stelle ich mir nur vor, dass die mit dem Intellekt, den die da ja aufbauen, wenn sie hier diese Leitartikel und Co. lesen, sich immer so gegenseitig so wie so Leserbriefe schreiben und so auf intellektueller Art und Weise sich so gegenseitig abwarten. Naja, auf hohem Niveau. Ich habe hier ein schönes Beispiel von wie so ein Mobbing aussieht. Das ist jetzt auch schon mehr als, hey, ich schubst dich mal hier die Treppe runter, oder, naja, Treppe runter ist vielleicht ein bisschen krass, ich schubst dich mal hier oder zwick dich mal oder zieh dich an den Haaren. Nämlich die sensible Deborah, also die Kleine, die muss besonders viel einstecken. Ja. Unity erzählt ihr so oft lange gruselige Geschichten, bis sie halt wirklich in Tränen ausbricht und zum Papa rennt. Oh Gott. Und weil die Geschichten aber immer mit "das Telefon klingelt" beginnen, reichen irgendwann diese drei Worte, um sie halt völlig zusammenbrechen zu lassen. Gott. Das ist ja voll der Psycho-Horror. Ja. Also so viel zum Intellekt, so von wie dann sowas sich auswirkt. Ja, aber das ist ja noch perfider, wenn du ja sozusagen den Intellekt aufbaust, um dir bewusst zu sein, was du da tust und diese Mechanismen völlig ausnutzt. Das ist ja schon boshaft. Also wenn du dir vorstellst, dass du deine kleine Schwester so lange triebst, dass sie bei "das Telefon klingelt" einfach irgendwie in Tränen ausbricht. Ich finde das bei Modern Family, was ohnehin eine super Serie ist, aber da finde ich es auch immer toll, wie die intelligente Tochter von der einen Familie immer die hübsche Tochter, die ein bisschen doof ist, halt irgendwie auch auflaufen lässt und halt irgendwie immer quasi ihr intellektuell überlegen ist und sie halt irgendwie eine Scheiße reitet. Wobei sich die Dynamik so ein bisschen verändert, aber ey, das ist so krass. Die ist jetzt in der 10. Staffel, die Serie, glaube ich. Und wie sich die Kinder halt verändert haben. Yeah. Die waren halt am Anfang wirklich, das waren halt wirklich Kinder, ne? Und jetzt sind das irgendwie Erwachsene. Und die Anne, die war ja so ein Mauerblümchen, ne? Das ist jetzt halt irgendwie eine immer voll aufgebrezelte irgendwie Frau und so. Also das ist Wahnsinn, wenn man eine Serie so lang begleitet und dann so die Entwicklung mit betrachtet. Finde ich, gerade an der Serie fällt mir das immer sehr stark auf. Unity wird die erste der Mitfortschwestern sein, die dann mit 16 doch noch die Schule besuchen darf. Jedoch benimmt sich der Freigeist erwartungsgemäß in der streng katholischen Schule absolut daneben. Und sie muss dann recht bald von den Eltern wieder runtergenommen werden. Hauptsächlich, um einem Verweis zuvorzukommen. Sie kann, wie es scheint, einfach nicht so gut mit Autoritäten umgehen. Mm. Ihre großen Schwestern sind bereits in der Welt unterwegs. Hauptsächlich im Nachtleben von London. Die gehören einer Generation an, die man Bright Young People nennt. Das sind so die gut situierten und gebildeten aus der Zwischenkriegsgeneration. Nein. Naja, könnte schon noch passen. Die jetzt die alten Werte ziemlich strikt ablehnen und eigentlich sich die ganze Zeit nur auf Partys rumtreiben. Da sind auch ganz viele später berühmte Dichter irgendwie unterwegs und Schriftsteller und eben die größeren Mitforts mittendrin. Unity hingegen sitzt zurückgezogen und halbwegs einsam irgendwie auf dem Land fest gerade. Diana, das ist die, oh Gott, die wieviel älteste? Habt ihr aufgepasst? Zwei. Ja, könnt hinkommen. Einfach mal behaupten. Einfach mal mit viel Selbstvertrauen einer starken, festen Stimme sagen. Die heiratet relativ früh in die Guinness-Brauereifamilie ein. Wow. Einen absurd reichen jungen Mann, der natürlich auch von Lord Reedsdale wieder strikt abgelehnt wird. What? Begründung, zu reich. Was? What the fuck? Ja, das war seine offizielle Begründung. Wenn meine Tochter etwas braucht, dann ist es ein für sie gepachtetes Stück Land, von dem sie sich selbst ernähren muss. Was soll meine Tochter mit Ländereien und Reichtum? Das Guinness-Buch der Rekorde ist wirklich von der Guinness-Familie, ist euch das bewusst? Ja. Oh, wie sie halt schon wieder alles. Aber nach allem, was ich euch jetzt über die Mitfort-Mädels erzählt habe, was glaubt ihr, macht das irgendeinen Unterschied, was die Meinung von Lord Reedsdale zu diesem Thema ist? Ich weiß es. Nein. Genau. Nüscht. Also sie. Aber um mal ganz kurz noch auf das Guinness-Buch zu kommen. Ich wette mit dir, dass mindestens 10 von unseren Hörerinnen und Hörern das noch nicht wussten und jetzt sagen, ach, jetzt haben wir was Neues gelernt. Von daher. Bitte melde dich. Das weiß ich nicht, ob das dann alle machen, aber das musst du immer bedenken, auch wenn du irgendwelchen, wenn Leute ankommen und sagen, du, ich habe da so ein Meme entdeckt, das mit dem lustigen zur Seite guckenden Hund, der spricht dann so. Es gibt jeden Tag Leute, die irgendwelche Memes oder Sachen, wo ihr denkt, kenne ich schon, zum ersten Mal sehen. Ja. Lass die ihre Freude dran. Stichwort Larissa. Ich habe jetzt nur auf meinen Moment gewartet, um weiterzureden. Ich habe ihn nicht gefunden. Das ist ja, wenn 3 Egozentriker einen Podcast machen. Also, Diana, wie alle anderen Mitfort-Mädels, eher so Typ Dickkopf. Sie schmollt einfach so lange, bis der Papa letztendlich einknickt und dann doch offiziell seinen Segen gibt. Nach der Weltwirtschaftskrise 1929 ist es übrigens nicht mehr so reich. Ist auch ist vor allem die finanzielle Lage bei den Mitforts wieder mal ziemlich angespannt. Sie müssen ihr neu gebautes Haus vermieten und eine Weile in ihrer Londoner Stadtwohnung leben. Ach, die haben sie auch also noch. So schlecht geht's ihnen. Ja, ich weiß, so schlecht geht's ihnen. Nach dem Kastenbier und dem nächsten Kastenbier sind nur noch 2 Kästen Bier über. Und ich sag's dir, die schlimmste Auswirkung dieser Geldnot, die trifft den Vater, denn der muss seinen Chauffeur entlassen und fortan selbst Auto fahren. Den Rolls Royce selber? Ja, und das genießt er auch sogar eine Zeit lang, aber nur so lange, bis Frauen offiziell erlaubt wird, auch Auto zu fahren, dann ist es für ihn die Hölle. Und dann lässt er das Auto im Autoschuppen stehen. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich eine exzentrische Familie. Ja, deswegen hole ich auch so weit aus, damit dieser Gedanke wirklich auch bei euch tief eingepflanzt also bisher, wird. Bisher, ich weiß nicht, Philipp, wie es dir geht, aber ich bin schon gut amüsiert, allein von dem Familienleben von denen, ja. Wie absurd ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt schon gerne eine Sitcom übrigens. Also wenn jetzt eine Story noch kommt, bin ich höchst entzückt, aber ich bräuchte eigentlich gar keine. Habt ihr irgendwie eine Idee, was noch? Nee, ich muss die ganze Zeit an The Royal Tenenbaums denken. Ich muss bei Unity einfach immer an Rick and Morty denken. Oh, die vierte Staffel ist jetzt angekündigt worden, hast du gesehen? Mm. Da gibt es nicht mehr als 3 Staffeln? Nee. Was? Das ist ja auch einer, so dieser Dan Hammond, das ist ja auch so ein absolutes Genie, der das im Prinzip komplett alleine alles schreibt. Dan Hammond ist doch der von Community, oder? Ja. Dann habe ich es falsch. Ist es der? Heißt der nicht so? Nee, der heißt Dan Harmon. Harmon? Aber es gibt doch so eine Doku, die heißt Harmontown. Also jetzt muss ich kurz was machen. Das ist doch über den. Das schaue ich jetzt schnell nach. Aber die hat doch auch mit den Game Grumps eine Serie produziert. Mit wem? Wie heißt das? Das sind so US-amerikanische Let's Play, aber die machen eigentlich eher so, also eigentlich machen die eher, die machen Let's Plays wie Podcasts machen. Also die spielen, aber reden dabei oft über völlig andere Sachen. Dan Hammond. Ja. Dan Harmon. Harmon, ja, von Harmontown. Der hat, die haben so eine auf YouTube laufende Serie produziert. Okay. Was im Rahmen von diesem, wie ist das, YouTube Red so gepusht wurde. Also so Liga-Kartoffelsalat. Der hat auch. Nee, ist jetzt nicht mega hochwertig produziert, aber hat ein ordentliches Drehbuch, sage ich mal. Okay. Der hat auch eine, der ist auch Produzent von Laserfart. Von Laserfart? Ja, Laserfart. Laserfart, ach so. Laserfart. Laserfart. Also es ist der gleiche, quasi. Vielleicht schaue ich es dann doch mal. Community war immerhin eine Staffel lang. Aber Community mal, steht hier für nichts. Mal nett. Aber dann verwechsel ich den gerade. Ich schau mal kurz nach. Warte mal. Aber Community und Rick and Morty sind beides tolle Serien. Da kommen wir jetzt, glaube ich, drauf einigen. Ja, wobei Community irgendwann echt nachlässt. Aber ja, eine ganze Weile, die haben echt, ist der gleiche? Echt schöne Momente. Ja, da zu dem Schluss sind Philipp und ich gerade gekommen. Krass. 1931 hat sich die Wirtschaft so weit erholt, dass die Midfords wieder in ihr Haus ziehen können. Aber gesamtgesellschaftlich neigt sich die große, lange Party dieser Zwischenkriegsgeneration so langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Die Generation, die bisher eigentlich nur in Extremen unterwegs war, die ist daraufhin so ein bisschen planlos. Und das wird dazu führen, dass sie sich in den folgenden Jahren neuen Extremen zuwendet. Und es werden vor allen Dingen, naja, ihr ahnt es vielleicht, politische Extreme sein. 1932 wird dann auch Unity in die Gesellschaft eingeführt. Sie wird als Debütantin am Königshof vorgestellt und lässt dort erstmal das königliche Briefpapier mitgehen, auf dem sie künftig ihre Korrespondenz verfassen wird. Wenn das kein Dominanz-Move ist, dann weiß ich auch nicht. Ich schreibe meine komplette Korrespondenz nur auf königlichem Papier. Aber der Glanz der Royals verändert auch etwas in ihr. Sie legt ihr Rebellentum so ein kleines Stückchen sogar ab und gibt sich der Oberflächlichkeit der Schönen und Reichen hin. In diesem Jahr wird sie keine Party auslassen und überall, wo sie hinkommt, fällt sie auf. Denn sie ist groß, sie ist schön und sie ist, naja, vielleicht immer noch ein kleines bisschen exzentrisch. Die geht zum Beispiel mal mit ihrer Ratte auf der Schulter auf so einen Ball oder wickelt sich wie einen Armreif ihre Ringe Natter Enid um den Arm, bevor sie zum Tanzen geht. Ach, die hat auch einen Namen schon. Das ja, habe ich den gar noch nicht gesagt? Enid. Enid heißt die Ringe Natter. Ja. Aber nachdem die als Kind eigentlich schon hatte, die wahrscheinlich sind es mehrere Ringelnattern gewesen, die alle Enid hießen. Wie lang lebt denn so eine Ringelnatter? Ich weiß nicht, aber wahrscheinlich nicht so lang, wenn die immer mit zum Tanzen muss. Ja, ja. Schleudertrauma. Ja, Rock'n'Roll war noch nicht erfunden, oder? Dann ist vielleicht noch nicht ganz so schlimm. Oh, aber Rock'n'Roll will ja gar nichts gegen hier, wie heißt der? Der Tanz schlechthin. Macarena? Fortnite? Nein. Winner, winner, chicken dinner. Oh Mensch, jetzt, wie heißt denn der insbesondere von Frauen auch oft allein getanzte Tanz, also wird als solche dargestellt, der enorm schnell ist zu so Swing-Musik. Mensch, wie heißt der denn? Der Ententanz? Nein, ich werde es euch gleich sagen. Also, aber vielleicht überlegst du, ich erzähle euch so lange was von Oswald Mosley. Den lernt nämlich im selben Frühjahr noch die Schwester Diana kennen. Oswald Mosley? Für den wird sie später ihren superreichen Brauereifuzzi sogar verlassen, was eigentlich, es ist eigentlich gesellschaftlicher Selbstmord, ja, und auch finanzieller Arbeit. Charleston. Ach so, Charleston. Ist der so wild, echt? Naja, also da brauchst du schon ordentlich, also wenn so. Du, kommt drauf an, welches Körperteil sozusagen, aber die Beine schwingst du schon wirklich sehr ordentlich hin und her. Ja, ja, ja. Das ist schon enorm schweißtreibend. Okay. Okay. Mosley. Der hat einen unverwechselbaren Charme und dummerweise auch eine Ehefrau. Trotzdem ist seine Liebschaft mit Diana ziemlich öffentlich, also findet jetzt nicht im Geheimen statt. Ne? Es geht auch kaum anders, denn als Politiker mit ziemlich steiler Karriere steht Mosley oft im Rampenlicht. Und gerade als Politiker ist er wie viele in der Zeit von der aktuellen Politik sehr, sehr frustriert. In England herrscht große Arbeitslosigkeit und er hat eigentlich ziemlich viele, ziemlich progressive und gute Ideen und möchte was ändern, aber er kommt irgendwie mit seiner Partei, kommt er nicht so recht voran. Ja, man lässt ihn nicht Welche so Partei richtig. Hat er denn? Das weiß ich an der Stelle gar nicht. Es ist aber auch egal, denn er tritt dann nämlich aus seiner Partei aus und sammelt so ein bisschen die in mehreren so kleineren Fraktionen verteilten Faschisten Englands so zusammen. Gründet mit denen die BUF, die British Union of Fascists. Mhm. In jener Zeit sind viele eigentlich, also nicht nur in England, aber es sind viele Feuer und Flamme für faschistische Ideologien. Vor allem halt, weil A, die aktuelle Politik nicht funktioniert, weil B, alle sich so aus Angst vor dem Kommunismus so in das andere Extrem flüchten. Mhm. Und weil C, Mussolini in Italien halt irgendwie ganz gut fährt damit. So. Jetzt haben wir mal eine saublöde Frage. Nee, frag nicht, weil ich kann es wahrscheinlich nicht beantworten. Was ist die Definition von Faschismus? Ich lass mal den Philipp das erklären. Weil ich habe ein abstraktes Gefühl dafür, aber also ist es so, dass irgendwo auf dem Planeten noch irgendjemand sagen würde, er ist ein Faschist? Haben denn die Orbans dieser Welt, ist das offiziell Faschismus? Oder ich haben glaube, die eine rechtskonservative? Also ich versuche mich mal in einer freien... dass du dich heute, selbst wenn du ein faschistoides Gebilde hast oder ein faschistoides System, wirst du das nicht mehr sagen, weil das negativ konnotiert ist. Nicht nur wegen dem Machtgefüge, weswegen ich jetzt sowas allein schon ablehnen würde, sondern auch noch mit dem, was in der Geschichte mit faschistoiden Systemen alles schon dahergekommen ist. Ja, aber ich würde jetzt mal mit meinen Worten würde ich sagen, der Faschismus, da geht sehr stark um den kleinen Mann. Ja, es geht so um die Steigerung der Arbeiterklasse, ja, um irgendwie Arbeit für alle irgendwie zu besorgen und so ein bisschen diese Adelsstruktur einzureißen, die halt irgendwie gerade in England irgendwie aber auch... Adel konkret? Naja, was hat gerade in England so ein Problem? Naja, aber also Brexit ist, ne? Zum Beispiel, so... War das eine faschistoide Bewegung, die für den Brexit gesorgt hat? Weil das sind ja viele abgehängte Gebiete, haben ja dagegen gestimmt. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Wir haben ja viele intellektuelle Hörerinnen und Hörer, die sich auch mit Geschichte oder so auskennen. Klär uns doch mal auf. Also ich hätte eher gesagt, Faschismus ist eher der Fokus darauf, welches Machtgefüge du hast. Okay. Wie meinst du? Das musst du. Ja, dass du halt erklären. Eher ein Anführer und der Rest ist halt unten drunter System hast. Okay. Ja, aber ich glaube, das ist nicht der Ziel, warum alle irgendwie Faschismus gut finden. Nee, genau. Aber das sozusagen ist eigentlich der Kern von Faschismus, was damit einhergeht. Das ist ein Merkmal, das damit einhergeht. Genau. Also genau. Du brauchst schon einen starken Führer. Das ist schon ein Merkmal des Faschismus. Soll ich euch mal kurz Wikipedia noch der Vollständigkeit halber zu dem Thema zitieren? Na komm, hau Faschismus. Aber wahrscheinlich ist Wikipedia ist immer so irreführend. Aber ich mag es trotzdem. Faschismus war zunächst die Eigenbezeichnung einer politischen Bewegung, die unter Führung von Benito Mussolini in Italien von 1922 bis 1943 die beherrschende politische Macht war und ein diktatorisches Regierungssystem errichtete. Ab den 1920er Jahren wurde der Begriff für alle extrem nationalistischen, nach dem Führerprinzip organisierten, antiliberalen und antimarxistischen Bewegungen, Ideologien und Herrschaftssysteme verwendet. Also, hat man jetzt im Grunde schon, ne? Das ist so das, was so entgegen. Wurde jetzt bestätigt, quasi. Entgegen des Kommunismus und entgegen so der herrschenden Strukturen so ein bisschen orientiert ist. Ich denke, das mit dem starken Anführer, das ist halt so der saure Apfel, in dem man dafür beißt, so. Das ist jetzt ja nicht so, dass man unbedingt danach strebt, von irgendwann angeführt zu werden. Lieber der als die Kommunisten, so ungefähr. Aber man sieht halt in so einem Führer den Heilsbringer. Ja. Mhm, also irgendwer muss das ja auch irgendwie einführen. Jetzt habe ich mein Dokument I hier. See what you accidentally did there. Weggeklickt. So, also, Faschismus. Dieser Mosley, der gründet jetzt einen großen Faschistenverein und es ist sehr schön, dass meine Autokorrektur hier Faschingsverein draus gemacht hat und ich es manuell wieder ist vielleicht auch gar nicht so weit weg korrigieren musste. Ist gar nicht so weit weg, denn dazu gehört der Kampfverband der Blackshirts, ja, also die sich dann auch alle einheitlich verkleiden Und also alles ziemlich nach Italien. Kleiden? Naja, halt mit schwarzen Shirts, Black Shirts. Das aber ist, bekleiden sozusagen oder kleiden. Naja, bekleiden, verkleiden. Das Corporate bekleiden. Design halt einfach. Das ist ja, wie definierst du Verkleidung? Ja, Verkleidung entweder sozusagen ist ja etwas, was ich sonst nicht tue oder was irgendwas verbirgt. Naja, das ist halt, wenn du was jetzt anziehst, was du halt vorher nicht an, das ist so ein bisschen, wenn ich ein Hemd anziehe, dann fühle ich mich auch verkleidet. So. Genau, weil es halt nicht deine normale Kleidung ist. Genau, und das ist, war ja für die vorher auch nicht die normale Kleidung, ist es halt jetzt dann. Okay, okay. Das ist egal. Jetzt, okay, das ist jetzt ein bisschen ja, Begriff. Ja. Na, alles gut, alles gut. Ich wollte es nur verstehen, ob das vielleicht so, wir ziehen das an, um dann irgendeinen Überfall zu machen, um es anderen Leuten in die Schuhe zu schieben oder sowas ist. Okay, alles klar. Nein, ich habe jetzt nur versucht, die Kurve vom Faschingsverein zu kriegen, aber vielleicht ist es mir auch missglückt. Ah, jetzt. Kann ja mal passieren. Also ganz nach italienischem Vorbild alles, ja. Die BOF gilt anfangs als koscherer Faschistenverband, weil die richtigen Faschisten, die von der Imperial Fascist League zum Beispiel, die hassen auch noch die Juden. So, das kommt bei BOF erst ein bisschen später. Mhm. Ich musste da sehr die an. Volksfront von Judäa. Sehr an die Volksfront, genau. Also es gibt jetzt, ich habe vorhin gesagt, er versammelt zu die Faschisten. Es gibt danach eigentlich jetzt zwei große Faschistenströmungen in England. Einmal die Fascist League und einmal die BOF. Diana ist hingerissen von dem Mann und von seiner Politik. Und all das passiert jetzt parallel zu dem Sommer, wo Unity so in die Gesellschaft kommt. Ne? Und weil die sich da auch zu großen Teilen von ihren Schwestern herumführen lässt, kommt sie natürlich auch so ein bisschen mit diesen ganzen Themen in Kontakt. Unity macht aber auch andere spannende Bekanntschaften, querbeet durch alles von, ich habe hier stehen, vom Juden bis zum Luden und vom Kommunisten bis zum Faschisten. Denn das ist halt irgendwie auch gerade so die Zeit, ja, irgendwie, es ist irgendwie alles. Luden kennenzulernen. Es ist alles halt relativ politisch schon so und auf diesen Partys, da tummelt sich irgendwie alles, ja, es ist alles noch nicht so, wie soll ich sagen? Wie bitte? Noch nicht gefestigt. Es ist noch nicht gefestigt, es ist alles so in Bewegung. Und wenn du jetzt heute Kommunist bist, heißt das nicht, dass du morgen auch noch Kommunist bist, so, es ist alles irgendwie gerade irgendwie so ein bisschen im Umbruch. Ich habe mit dem Bruno die Tage diskutiert, was die ultimative Ludenkarre ist. Ich sage ein CL600. Ja, wahrscheinlich kommt das schon relativ nahe hin. Irgendwas mit Leopardenfellbezug. Leoparde. Also es ist auch so, dass jeder intelligente Mensch oder jeder intelligente, vor allem junge Mensch in der Zeit sich mit Politik beschäftigt. Mhm. Ja, und dann seine eigene Entscheidung trifft. Viele aber halt leider sich in Extreme orientieren. Unity lernt logischerweise auch diesen Mosley gut kennen und der ist vermutlich der erste Erwachsene, der sie so wirklich ernst nimmt. Also der wirklich ihr zuhört, ihre Fragen beantwortet und sie wirklich als Erwachsene ernst nimmt. Das ist hier so vorher in der Familie eigentlich. Wie alt ist sie gerade? Naja, sie ist jetzt gerade in die Gesellschaft eingeführt worden, also sie ist jetzt 18, sie ist jetzt volljährig. Okay. Und daraufhin entwickelt sie sich natürlich auch so langsam aber sicher zu einer glühenden Anhängerin. Ja, erst von ihm und dann natürlich auch vom Faschismus. Noch glühender wird sie in ihrem Fandom als ihre Zimmergenossin, also ihre Schwester Jessica, mit der sie zusammen ein Zimmer teilt. Die wendet sich nämlich genau in die andere Richtung. In den Kommunismus. Und das bringt jetzt Unity dazu, sich noch mehr in den Faschismus irgendwie zu positionieren, schon allein, um ihre Schwester zu ärgern. Und auf der anderen Seite aber genauso. Also die ziehen jetzt quasi. Feuert sich gegenseitig. Ziehen jetzt quasi so eine Front quer durchs Haus. Ja. Die eine ist Kommunistin, die andere Faschistin. Willkommen bei den zwei ungleichen Schwestern. Ab sofort immer um 20.15 Uhr auf Sat 1. Ich würde es wirklich gucken. Vor allem der Part mit sehen auch fantastisch aus. Ja, vor allem es wird auch noch besser. Also es ist wirklich TV-Material. Denn also die Zeiten sind spannend zu Hause, könnt ihr euch vorstellen. Ja. Vor allem, weil die Schwestern dann auch irgendwann tatsächlich eine Kreidelinie mitten durch ihr Zimmer ziehen. Nein! Und jede ihre Seite so mit Devotionalien aus ihrer... Okay, also jetzt muss ich mal eine kurze Frage stellen. Gibt es da eine Serie dazu oder einen Film? Nein. Können wir uns die Rechte sichern? Wahrscheinlich nicht. Das ist so ein bisschen die überdrehte Version von, wie hieß es, mit Walter Matthau, wie hieß denn das auf Deutsch? Dieses The Odd Couple. Ungleiche Freunde oder so. Ja, The Odd Couple. Ja, schon, also mit Walter, mit Lemon, wie heißt er? Genau. Lemon, Jack Lemon. Jack Lemon. Also, die eine dekoriert jetzt ihre Seite so mit Hammer, Sichel und einer Büste von Lenin. Und die andere hängt so Bilder von Mussolini auf und andere Faschosymbole. Und es gibt auch regelmäßig tatsächlich auch handfeste Auseinandersetzungen, wo schon mal dann so ein paar Bücher und Schallplatten durchs Zimmer fliegen, so lange bis die Nanny irgendwie dazwischen geht und sich halt für Ruhe sorgt. Das ist ja noch absurder, dass diese Nanny auch noch ist in diesem ganzen Gebilde. Ob Unity auch was mit Mosley hatte, kann ich an der Stelle nicht beantworten, denn die entsprechenden... Wie halt unsere Fragen einfach antizipiert. Die entsprechenden Gerüchte gibt es. Ich wollte eigentlich nur das Gerücht streuen. Die Gerüchte sind da, also keine Ahnung, man weiß es nicht. Mosley war aber als ziemlicher Weiberheld bekannt, der vor der Schwester seiner Ehefrau ebenso wenig Halt macht wie vor deren Stiefmutter. What? Mit Knack. Es gibt ein witziges Zitat. Die Stiefmutter von der Ehefrau? Ja, nee, von der Schwester seiner Ehefrau. Das ist die gleiche wie von der Ehefrau, Jan. Ja, stimmt. Das ist mir zu kompliziert. Da gibt's Moment, bei Stief muss es ja nicht sein. Was? Oder? Stimmt, könnte auch die Tochter mitgebracht haben. Ja, nicht zwangsläufig. Aber es gibt ein Zitat von eben jener Stiefmutter, die sagt, er fickt wie ein Stier. So ähnlich. Die sagt, natürlich habe ich mit Oswald geschlafen. Das haben wir alle gemacht und hinterher haben wir uns alle dafür geschämt. Okay. Ah, das finde ich gut. Das gefällt mir irgendwie. Also. So offen, ehrlich. Faschismus. Im Herzen bleibt Unity ein kleines Mädchen, das gerne malt, sich regelmäßig Boxkämpfe ansieht und es liebt, ins Kino zu gehen. Nur falls euch das irgendwie beruhigt. Mhm. Am 14. Juni. Wieso sollten wir denn beunruhigt sein? Na, weil sich jetzt in Richtung Faschismus tendiert. Hallo? Also ich weiß, wie es ausgeht und ich bin mega beunruhigt an dieser Stelle. Oh, heavy foreshadowing. Am 14. Juni 1933 tritt Unity als Mitglied der BUF bei, auch wenn sie das erstmal noch für eine Weile von ihrem Vater geheim hält. So. Wie ist denn der politisch? Der könnte ja wahrscheinlich auch eher so konservativ sein. Ich wollte sagen, der müsste dem Adel nahe stehen. Der ist schon eher konservativ veranlagt. Aber nicht so faschistisch. Der ist in vielen Dingen liberal, aber was Politik angeht, ist er schon, fährt er schon die alte Politik. Aber die Faschisten wollen ja auch keinen Adel. Ja, ich wollte gerade sagen, die wollen ja, also da ist ja, wenn ich das so recht verstehe, ist das ja so ein, ja, wir brauchen einen Anführer oder alles drunter, alles flach, weil da sind ja dann alle wieder, ne? Mhm. Doch. So, ja. Genau. Entweder militärisch organisiert oder zumindest sehr flach, aber keine Adelsstrukturen und kein Adelsgeklüngel mehr, bitte. Genau. Im Juli 1933 gibt die große Schwester Nancy ihre Verlobung bekannt. Das erwähne ich jetzt eigentlich auch nur, weil die Story, wie sie sich verlobt hat, eigentlich ganz lustig ist. Die hat auf einer Party einen ziemlich aufgeblasenen Typen kennengelernt, dessen Anmachspruch es beinhaltete, Frauen einfach direkt um ihre Hand zu bitten. What? Und Nancy ist... Kann aber ganz schön in die Hose gehen. Ja, Nancy ist halt auch so ein bisschen, ja, der Vater exzentrisch und ein bisschen schräg drauf, denkt sich, ach ja, warum nicht? Zieh's durch. Und sagt ja und beide ziehen es halt dann auch durch. What? Und sie bleibt wahrscheinlich auch nur dabei, um ihren Vater irgendwie zu ärgern. Und er denkt sich, ja, cool, hat funktioniert. Ist das so das Gegenteil von so einer Shotgun-Wedding, oder? So eine, überhaupt nicht erzwungen, sondern so eine Gag-Hochzeit. Ja, ist übrigens so eine Spaß-Hochzeit. Also ja. Jetzt nochmal, kommt da jetzt noch eine Story? Ich bin schon echt komplett begeistert von dieser Lebensgeschichte von denen einfach nur. Wie bei denen dann auf dem Totenbett, sie so mit letzten Worten, ich habe gelebt. War nur ein Witz. Keine Ahnung. So das komplette Leben mega romantisch verbracht, wunderschön miteinander. Und dann am Schluss war bloß ein Gag. Also ein bisschen was kommt noch. Keine Sorge. Wir sind auf Seite 9 von 36. Das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Holy shit. Alter, ich brauche Koffeintabletten. Du weißt doch, wie alt ich bin. Ja, dann unterbrecht mich halt nicht andauernd. Also gut, ich sag jetzt kein Wort mehr. Später im Jahr gehen Nancy und ihre Schwester Unity auf die bislang größte Veranstaltung der Blackshirts. Eine Veranstaltung, bei der ein paar Andersdenkende auftauchen und sehr zum Entzücken der Unity-Schwestern ordentlich aufs Fressbrett kriegen. Die White Shirts? Ja, sowas in der Art. Ich glaube, es waren vielleicht eher so Red Shirts, könnte ich mir vorstellen. The Communists. The Communists. Nancy findet das alles höchst amüsant. Für Unity ist aber dieser ganze Faschismus eigentlich schon... ist schon mehr als nur so ein Spaß, ja. Also es ist ihr schon ziemlich ans Herz gewachsen inzwischen. Der Faschismus ist ihr ans Herz gewachsen. Das sind Aussagen hier, wow. Also sie nimmt das schon ernst. Im August lernt... Ich glaube, dass viele Faschisten das ernst nehmen. Ja, aber das ist... Also wenn man sich so ein bisschen der Tragweite von dem, was da noch kommen mag und kommen wird, bewusst ist, ist das halt ein krasser Satz. Im August lernt Diana auf einer Party einen Mann namens Ernst Hanfstengel kennen. Das ist ja ein unfassbar bescheuerter Nachname. Ich wollte gerade sagen, das klingt wie ein... Oh, Deutscher. Ja, ich wollte gerade sagen, wir machen einen Sketch über Deutsche. Wie nennen wir einen Deutschen? Hanfstengel. Vielleicht hat er deswegen auch den schönen Spitznamen Putzi. So, ich finde, das klingt eigentlich noch besser. Das macht es ja noch schlimmer. Ernst Putzi Hanfstengel. Naja, der stammt aus einer reichen bayerischen Familie, hat in den USA studiert und dort... echt auch mit hochrangigen Leuten verkehrt, wie Mark Twain zum Beispiel, Richard Strauss. Und im Ersten Weltkrieg, also er hat dann da irgendwie studiert und einen Laden aufgemacht und im Ersten Weltkrieg wurde er dann enteignet und zurück nach Deutschland geschickt. Und da ist er dann mit der NSDAP in Kontakt gekommen. Und weil er Deutscher war oder weshalb ist er enteignet worden? Ja, genau, weil er Deutscher war. Und weil er aber so gute Kontakte ins Ausland hat, steigt er bei der NSDAP schnell so auf in den engen Kreis um Adolf Hitler und wird von ihm dann zum Auslandspressechef ernannt. Ja? Okay. Also der ist quasi Hitlers Stimme im Ausland, wenn du so willst. Okay. Hitler übernimmt später sogar die Patenschaft für Putzis Sohn. Ja? Und witzige Randnotiz, im Hause Hanfstengel heißt er bald nur noch Onkel Dolf. Der Adolf? Der Adolf. Der Philipp guckt vollkommen entgeistert. Ja. Auch Nazis können Onkel sein. Ja, das wäre jetzt so der Punkt, wo vielleicht der Disclaimer dann noch passen würde. So, ne? Es wird jetzt vielleicht dann auch so ein bisschen politisch und wir machen uns darüber lustig. Und das soll aber nicht das Leid der Menschen schmälern aus dieser Zeit. Und ich glaube, dass das schon in den vergangenen Folgen deutlich rausgekommen ist. Genau. Sowas kann man auch ruhig mal wiederholen. Ne? So, dieser Putzi, der trifft jetzt auf Diana und die wird ihn später als den ersten Salon-Nazi beschreiben. Vermutlich, weil er groß ist, charmant ist, weil er von auffälliger Statur ist und er ist auch so ein bisschen Narzisst und so taucht er auf Partys zum Beispiel immer als Letzter auf, einfach um den größten Eindruck zu machen. Ja. Auffällige Statur an sich ist extrem weit gefasst. So, das könnte unglaublich viel sein. Hoch und breit. Kennt ihr so mehr, so Leute, die einfach nur einen Bauch haben? Kennt ihr das? Die mega schlank sind, weil einfach eine Kugel vor sich herschieben? Ja, das gibt's auch. Ja. Ist das schon auffällige Statur? Ja, wahrscheinlich. Ja. Die beiden plaudern etwas und kommen dabei zum Beispiel auch auf Juden zu sprechen. Das ist dann so ein Thema, das Putzi mit der Bemerkung abwickelt, warum denn sich eigentlich alle immer an diesem 1% Juden irgendwie festhängen und warum es eigentlich nie um die 99% Deutschen geht. Also so von dem Schlagmensch ist der. Aber Sekunde, meint er damit, dass die zu wenig im Fokus stehen oder dass man den 99% doch mal was Gutes tun soll und die 1% sind schuld an allem. Du meinst, dass die 99% invisible sind? Sozusagen. Nein, also er sieht es halt als Problem, dass alle dann immer sich beschweren, weil die Strömung in Deutschland so ein bisschen gegen die Juden ist und alle dann immer sagen, oh, die armen Juden. Und das stört ihn so ein bisschen. Er halt so im Ausland, im englischen Ausland, weiß, da sagen die dann, ey, was soll denn das? Und hier Antisemitismus und keine Ahnung. Warum denkt denn niemand an die Kinder? Und er sagt, naja, das geht doch überhaupt nicht um Juden, es geht um die Deutschen. So. Okay, verstanden. Ja. Und seiner Meinung nach könnten die Juden ja auch einfach Deutschland verlassen, wenn ihnen das nicht passt. Ja. Und am besten soll es sowieso Diana einfach mal nach Deutschland kommen und sich selbst ein Bild von der Lage machen. Das ist eine Einladung, die Diana Mitford zögerlich zwar, aber letztendlich doch annimmt, ja, denn immerhin ist sie Anhängerin von Faschismus, aber sie hat auch so ein bisschen, also Nationalismus und Faschismus sind ja jetzt nicht, ist jetzt nicht deckungsgleich, ja, ja also ja, dem steht sie ein bisschen skeptisch gegenüber. Ich überlege mich gerade, ob du auf Facebook klicken kannst, gefällt mir. Kann man politische Gesinnung auf Facebook anklicken? Nee, oder? Nee, Parteien halt, irgendwie eine Partei, aber nee, nichts, das glaube ich nicht. Okay. Aber ist in deiner Bio so ein Feld dafür? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube nicht. Okay. Hätte ich noch nie gesehen, zumindest. Aber ja, keine Ahnung. Es klang jetzt so. Gefällt mir. Faschismus. Ja, also sie beäugt es ein bisschen skeptisch, was in Deutschland passiert. Vor allem, weil Hitler verglichen mit Mosley ja auch irgendwie so eine provinzielle Witzfigur ist. No. Naja, so vom Schlag Mensch her würde das auch bleiben. So klein und wegen so hier irgendwie. Und ja, Mosley ist halt ein gestandener Mann. Okay, aber für die Geschichte der Menschheit ist der auf jeden Fall dann irgendwann signifikanter geworden. Ja, aber ist trotzdem provinziell, bleibt er. Du kriegst die Provinz nicht. Du kriegst Hitler aus der Provinz, aber die Provinz nicht aus Hitler. Aber der war vegan. War das jetzt gemeint gegenüber Österreichern? Nee, so war es nicht gemeint. An der Stelle nicht. Also, Diana nimmt die Einladung an. Vielleicht auch aus dem Grund, weil der Mosley gerade mit Liebesreise mit einer anderen Frau unterwegs ist. Also vielleicht denkt sie sich auch, ja, wenn der jetzt hier eine andere pimpert, habe ich ja Zeit und kann sowas machen. Sie nimmt ihre Schwester Unity und noch ein Empfehlungsschreiben. Moment, also die nimmt jetzt die Schwester, die politisch komplett am anderen Ende des Spektrums. Nein. Das war die Zimmergenossin. Genau. Oh, Entschuldigung. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das sind viele Schwestern. Ja. Ja. Diana ist verheiratet mit dem Vorsitzführer. Ah, also sie und Unity sind schon ideologisch sehr nah beieinander. Ja, okay. Und die beiden holen sich jetzt ein Empfehlungsschreiben des deutschen Botschafters in London, der Otto Fürst von Bismarck heißt, wo wir haben wissen, gibt es ja mehrere. Und Unity findet die Einladung ganz cool, denn die ist von der Aussicht, Hitler zu treffen, doch ziemlich angetan. Ja? Die findet es ein ziemliches Abenteuer. Und sie reisen jetzt nach Deutschland und sie sind erstaunlich unberührt von den Gräueltaten, die sich ja auch 1933 schon in Deutschland abzeichnen. Ja, das im März hat schon das erste KZ in Dachau eröffnet. Die ersten Bücher wurden schon aus Bibliotheken verbannt und ich glaube auch in 1933 hat das KZ schon aufgemacht. Ja. Was haben die da gemacht? Verbrecher eingesperrt, Andersdenkende, und das ging dann relativ früh los. Ich weiß nicht, ob Juden schon direkt so im ersten Schwung, Juden wurden in der Zeit halt erstmal ihren Ämtern enthoben und so ein bisschen rausgeekelt, aber politische Gegner. Okay. Also auch so, dass wir den Verbrechern kannst in großen Anführungszeichen setzen. Ja, ja, also halt auch alles, was wir jetzt hier sagen, irgendwie. Aus der Ideologie raus. Ja, genau. Immer aus der Ideologie raus. Und also das hat man alles damals ja schon, also hat sich 33, wusste man das schon, ja. Aber das haben die halt so ein bisschen auch irgendwie sich nicht drum geschert. Ja? Das kümmert die Schwester nicht, die schauen sich eigentlich, also für die ist es so ein bisschen eine Tourismusreise, ja. Sie sind sehr angetan von Neuschwanstein zum Beispiel. Von den ganzen kulturellen Highlights, die Deutschland zu bieten hat. Der Kerscher. Die schreiben dann auch eine Postkarte nach Hause mit einem Hitler-Konterfei vorne drauf und berichten ganz toll, wie schön es im Land Deutschland ist. Sie ziemlich sicher sehen diese englischen Political Tourists, also das war auch tatsächlich so eine Bewegung. Ne? Viele Engländer waren in der Zeit so politisch interessiert in Deutschland unterwegs, um sich das irgendwie anzuschauen. Und also ziemlich sicher sehen die nicht das ganze Ausmaß des Nazitums jener Jahre, sondern also die sehen schon auch so die öffentliche Version davon. Ja, ja, klar. Also nach außen wird gezeigt, dass man eine geringe Arbeitslosenquote hat, dass man militärische Präsenz, ja, starke blonde Mütter mit gesunden, kräftigen Kindern hat und so. Also das ist schon das, was im Vordergrund steht. Aber klingt wie ein Kraftwerk-Song. Kraftwerk? Nicht? Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Ach so, meinst du jetzt? Ah, okay. Oh, ich habe Scooter gesehen auf dieser Messe. Oh Gott. Die haben immer so Überraschungsgigs und auf einmal kommt Scooter. Ich habe echt gedacht, ich sterbe. Ah, die würde ich aber da am ehesten erwarten, ehrlich gesagt. Also das wundert mich jetzt gar nicht so sehr. Letztes Jahr habe ich mich mega blamiert, weil auf einmal Materia kam und ich den nicht kannte. Ja. Ja, ich war auch mal auf so einem Event von Activision. Die haben irgendwie auch alle möglichen Popstars irgendwie angekarrt, damals in L.A. Und ich kannte irgendwie die alle nicht. Der Stange und der Opel waren noch mal irgendwo bei Call of Duty. Und dann kam Kanye West und die sind ins Bett. Und ich bin daheim gewesen und habe gesagt, Alter, seid ihr bescheuert? Ich würde halt einen Arm dafür geben, dass ich Kanye West live sehe. Aber Sekunde, Echt? Die haben gesehen, der kommt und sind direkt gegangen, oder? Ja, das war halt klar, dass der noch kommt. So. Haben sie keinen Bock mehr gehabt ins Bett. Da wäre ich aber auch dabei gewesen, glaube ich. Alter, im Bett, oder? Ja. Ja, aber Opel, ein attraktiver Mann. Den habe ich mal getroffen in den. Oh, ist schon wieder ein paar Monate her. Was macht der? Der gibt Boulderunterricht im Steinbock. Das ist, also, der Mann ist wirklich ein Phänomen. Ich kenne zwei Menschen, die immer ein Hobby haben und das bedingungslos durchziehen. So, also wirklich, dann gibt es nichts anderes. Und er ist einer und der Vater vom Kumpel von mir ist der zweite. Die haben dann die absurdesten Hobbys immer. Und Faszinationen, und das ziehen die mega durch, dieser Toni zum Beispiel, also der Toni Opel, der hat dann auch Paintball gespielt quasi auf hohem Level, dann hat er Schlagzeug gespielt auf extrem hohem Level, dann hat er Street Fighter auf extrem hohem Level gemacht, dann was noch, lauter so Zeug. Virtuell, ja. Also das Computerspiel Street Fighter nicht. Ja, aber Schlagzeug hat er nicht gespielt. Ja, das hat er echt gespielt. Aber erst auf Guitar Hero, mega hart. Ich weiß auch nicht, wie gut er das findet, wenn wir jetzt hier so über den Toni reden. Aber hallo Toni. Hallo Toni. Das ist doch nur positiv. Ich bin großer Fan. Der Stange ist eh super. Wie heißt dem sein Podcast? Auf ein Bier. Oder ist er da mit, da ist er involviert? Kennt auch keiner, glaube ich. Alter, Quatsch. Das ist echt ein ziemlicher Diss. Haben die nicht irgendwie mal hier Patreon mit irgendwie ein paar tausend Euro im Monat? Mit über 10.000, aber das auch ist. Auch ein Bier kennt jeder. Nicht der Rede wert. In der Phase angekommen, wo er andere Podcasts nur noch schlecht dastehen lässt. Nee, aber unseren eigenen auch. Naja, wenigstens konsequent. Okay. Wo war ich? Das Auftreten. Hitler-Treffen. In Deutschland. Das Auftreten der deutschen Frauen finden Unity und Diana insgesamt etwas bäuerlich. Ja? Mhm. Sie selbst sind stark geschminkt und derart schön, dass Putzi sie irgendwann zur Seite nimmt und sie sogar bittet, sich abzuschminken, um nicht gar so arg aufzufallen. Das klingt nach einem Kompliment, was ich auch machen würde. Und das passiert in Nürnberg und zwar unmittelbar vor dem Reichsparteitag des Sieges, quasi der ersten großen Veranstaltung nach der Machtübernahme Hitlers. Also direkt bei uns um die Ecke. Bei uns um die Ecke. Und da sind die Mitforts als Ehrengäste auf die Tribüne eingeladen. Also das hat ihnen eine große Tribüne. Der Putzi vermittelt. und der Putzi. Und sie hoffen bei der Veranstaltung tatsächlich stark darauf, Hitler auch persönlich kennenzulernen. Laut Putzis Erinnerung schminken sie sich tatsächlich auf seine Aufforderungen hinten ab, laut Dianas Tagebuch nicht. Also könnt ihr euch jetzt aussuchen, ob sie es gemacht haben oder nicht. Boah, eins der letzten schwierigen Geheimnisse der Menschheit. Ich zeige euch dann Bilder, vielleicht seht das dann auch direkt. Fest steht, die beiden hochgewachsenen nordischen Blondinen entsprechen geradezu bilderbuchmäßig dem Schönheitsideal des Nationalsozialismus. Es ist also auch kein Wunder, dass Putzi schnell in Verdacht gerät, sein Herz an Unity verloren zu haben. Später wird er jedoch zitiert mit: Ich empfand sie als eine schöne, blonde Kuh mit einem deutlichen Quantum Bösartigkeit, also eine Kuh, der man ein Brett zwischen die Hörner hängt, um sie daran zu hindern, andere Kühe zu stoßen. Boah, das ist echt ganz schön gemein. Das sind klare, drastische Worte. Sehr nett. Aber ziemlich fies. Obwohl Unity und Diana nach dem Parteitag dann quasi vor Hitlers Hotel so ein bisschen kampieren. Wie so Groupies. Ich wollte sagen, oh Gott, ey. Wird nichts aus dem ersehnten persönlichen Treffen. Aber die beiden sind auch so komplett mitgerissen von der Stimmung in Nürnberg. 400.000 Nazi-Anhänger sind angereist und verwandeln die Stadt in ein einziges uniformiertes Flammenmeer. Fahnenmeer voller glühender, unreflektierter, gewaltbereiter Fans. 400.000. Also ein bisschen so, wie wenn heute der Club spielt. Plus, dass der immer absteigt. Ich gehe auf eure Provokation überhaupt gar nicht ein. Das war keine Provokation. Bin voller Trauer, ob des erneuten Abstieges des 1. FC Nürnberg. Irgendwie ab. Die sind schon abgestiegen. Aus welcher Liga? Wohin? Also, ich rede nicht mehr mit dir. Und ich meine, das ist gar nicht böse, ne? So, ich weiß es echt nicht. Stattdessen auch wieder Zange zum Anfang. Schöne Grüße an Lukas. Go Liverpool. Ich hoffe, dass die Champions League holen. So. Okay. Chirp, chirp. Musste das jetzt chirp sein? Fußball? Ja. Naja, okay. Ich habe damit angefangen. Die Deutschlandreise war für Unity eine fast schon religiöse Erleuchtung. Sie, der Freigeist, der eigentlich immer Autoritäten und eigentlich alles in Frage gestellt hat. Aber das passt für mich so gar nicht zusammen. Wie kann jemand, der so freiheitsliebend auf sowas stehen? Sie hat urplötzlich keinerlei Fragen mehr. Hitler und der Nationalsozialismus, das sind ihre Antworten. Mhm. Sie hat ihre Antworten gefunden. Ach, ich glaube, diese einfachen Wahrheiten gibt es da nicht, Philipp. Das ist doch, das sind doch auch nicht nur lauter plumpe Trottel, die solchen Ideologien folgen, so. Und manches holt dich einfach ab. So, ich würde das gar nicht so eigentlich hinterfragen. Ja, aber Ich verstehe, was du meinst. Du kannst ja, keine Ahnung, glauben an Gott. So. Ja. Du kannst ja sagen, jeder, der super intelligent ist, muss doch auf merken, dass das Blödsinn ist. So. Keine Ahnung, so diese reformierte Idee. Also Reform ist, reformiert ist das falsche Ausdruck, aber du weißt, was ich meine. Und manche Dinge, die resonieren einfach. So, Punkt. Das ist so. Ja, aber sozusagen, das passt für mich halt nicht zusammen mit dem, was für ein Bild ich von ihr habe. Halt jemand, der so wild und freiheitsliebend ist, dann eigentlich so einem reglementierten System das so anzunehmen und gleichzeitig aber gegen das Reglement vom Vater, das deutlich lose ist, schon so zu rebellieren, dass man da so ausbricht. Naja, aber ich meine, wir sind ja auch schon drauf gekommen, dass auch der Vater halt schon ein sehr komplexer Charakter war. So, es gibt halt selten Schwarz-Weiß, die Menschen sind halt komplex. Ja, und also ich kann dir nur sagen, sie hat an der Stelle auf ihre vielen Fragen, die sie in ihren jungen Jahren hatte, ihre Antwort gefunden. Na gut, das ist mir schon klar, dass dann sozusagen so, das ist ja auch das bisschen fiese, ne, an so populistischen Sachen, da gibt es immer einfache Antworten, ne? Und jetzt auch mal ganz ehrlich, ne, trotzdem, du musst dich auch in die Zeit versetzen, wir sind 1933, natürlich. Ja. Es gibt wahnsinnig viele junge Briten, die das genau wie sie sehen. Natürlich. Ja? Die natürlich sehen den Versailler Vertrag als wahnsinnig ungerecht und viele sehen Deutschland zwangsläufig auf einen Krieg zusteuern, ja? Einfach aus dieser Ungerechtigkeit heraus. Und finden das auch an der Stelle nicht schlimm, sondern finden es mehr oder weniger gerechtfertigt. Du musst ja immer irgendwie vor Augen halten, was so Toleranz und Verständnis angeht, dass es Menschen gibt, die keine Mayonnaise mögen. So, frag mich auch, wie kann das sein? Sagt der, der keine sauren Bratwürste irgendwie auch kann. Geht ey. Blaue Zipfel, das ist echt das Widerlichste, was es gibt. Lord Reedsdale sieht das nicht so. Der mag blaue Bratwürste. Jetzt ist er unten durch bei mir. Nein, das mit Deutschland und dem Krieg und dem Versailler Vertrag und überhaupt. Er hasst die Deutschen aufs Tiefste. Unity muss all ihre Überredungskünste aufbringen, damit Papa und Mama Reedsdale sie auf Bildungsurlaub nach Deutschland fahren lassen. Faschistenurlaub. Sie will unbedingt Deutsch lernen, denn sie hat gehört, dass Hitler keine Fremdsprachen spricht. Urlaub auf dem Faschistenhof. Genau, in dem Faschistenverein. Anfang 1934 erlebt der englische Faschismus in London einen herben Rückschlag. Aber dass er da nicht auch mal nach Italien will? Das ist eine hervorragende Randbemerkung, weil Mussolini lebt ja noch zu der Zeit. Ja. Und ich meine, das ist ja the original Faschist. Und alle Wege führen nach Rom. Das ist eigentlich schon komisch. Der OF. Ja, aber vielleicht ist es auch so, weißt, es kommt ja immer irgendeiner, der irgendwas zuerst macht und das ist dann schön und cool, aber es kommt dann immer der Zweite, der es noch viel besser macht und der ist dann ja viel cooler. Der Bravo-Starschnitt von Mussolini hängen. Ja, ich glaube, dass mittlerweile da auch ein Centerfold von Hitler hängt, glaube ich. Anfang 1934 erlebt der englische Faschismus in London einen herben Rückschlag. Nachdem bei Olympia, also dem Ort, nicht den Spielen. Nachdem bei Olympia, ich habe jetzt gerade das lesen müssen, weil jetzt komme ich drauf, warum, der Ort ist doch Griechenland, aber es gibt auch Olympia in London. Nachdem bei Olympia einige Antifaschisten öffentlichkeitswirksam niedergeknüppelt werden, treten die Menschen in Scharen aus der BUF aus. Weil die relativ aggressiv auftreten und andere niederknüppeln. Stellen viele fest, da stehe ich doch nicht dahinter. Also sozusagen zu die Gemäßigten sagen dann, so müssen wir nicht und dann raus aus der Nummer. Ich bin gemäßigter Faschist. Die halt aus ihrer 30er-Jahre-Party-Stimmung raus dem Faschismus zugegangen sind und dann feststellen, Moment. Es geht doch zu weit. Hier fliegen die Fäuste, das ist nicht so unser Ding. Ja. Die treten dann den Scharen aus. Und Mosley versucht am nächsten Tag gegenüber der BBC das Verhalten seiner Leute zu verteidigen, also das auch noch irgendwie öffentlich zu rechtfertigen, was da passiert. Und das wird dann auch ihn politisch ziemlich zurückwerfen. Unity stört das wenig, denn die hat ihre Eltern mittlerweile um den Finger gewickelt und reist im Mai 1934, sogar begleitet von ihrer Mama, nach München, wo sie sich auf einer Sprachschule in der Nähe des Führerhauptquartiers anmeldet. Da nimmt sie dann so ein befreundeter Schriftsteller, der heißt Hill, der nimmt sie unter die Fittiche und zieht mit ihr da auch so ein bisschen um die Häuser. Also die Mama hat sie da hingebracht und fährt wieder heim. Ist dieser Sprachkurs dann auch wie bei dem Louis Dufiné-Streich, den du mir vorhin gezeigt hast? Muskatnuss, Herr Müller! Tja, ich weiß nicht. Dieser Hill, dieser Schriftsteller, der zieht dann Unity immer so ein bisschen mit ihrer Hitler-Schwärmerei auf, ja. Aber der ist es dann auch, der ihr am 11. Juni 19... Ist verliebt. Ja, so kannst du es ungefähr vorstellen. Oh Gott. Aber der ist es auch, der am 11. Juni 1934 in einem Café sitzt, wo Hitler reinkommt und dann zum Telefonhörer greift und sofort Unity anruft. Jetzt stelle ich mir gerade so eine Klatschzeitschrift der Zeit vor, so sie verliebt in den Führer. Ja, so. Ich überlegt, wenn Twitter da schon gegeben hätte. Ja. Oh Gott. Das würdest du dir, glaube ich, nicht vorstellen, was da los gewesen wäre. Alle folgen dem Twittler. Oh Mann, dem Twittler. Oh Gott. Also, was ich jetzt hier... Was für ein geiler Handle. Was Twittler. Ich wette, das gibt's. Fantastisch. Was jetzt hier so passiert, ist, glaube ich, übrigens so ein Stalking-Ding. Also, dieser Hill hockt in dem Café, Hitler kommt mit seiner Entourage rein, dann ruft Hill Unity an. Ich weiß, das ist mega respektlos, ich muss jetzt sofort schauen, ob das noch frei ist. Mach einfach, was du möchtest, Dominik. Twittler. Die springt sofort ins Taxi, fährt los zu dem Café, hockt sich zu Hill und glotzt dann anderthalb Stunden lang einfach nur Hitler beim Kaffee trinken zu. Twittler. Okay. Es geht jetzt noch 20 Minuten so weiter. Okay. Entschuldigung. Sollen wir warten, oder? Nein, ich mach noch Spaß. Und zum Abschied grüßt er sie dann im Vorbeigehen noch mit dem Hitlergruß. Also das war jetzt, sie hat ihr, ich möchte jetzt nicht sagen Idol, aber ihre Schwärmerei hat sie jetzt quasi von Angesicht zu Angesicht getroffen und sie ist hin und weg. Es gibt einen Account, der heißt @TheRealFuhrer und der heißt Adolf Twittler, tatsächlich. Ja, der war jetzt auch nicht so weit hergeholt. Nee. Und erstaunlich viele Leute, die ich kenne, folgen dem schon. inklusive dir? Was siehst du? What the fuck? Also, hä? Okay. Warst du mal wieder betrunken? Wer weiß. Ich nehme da so neue Tabletten. Oh Gott. Ja. So, bei jedem anderen ist das Problem Amazon-Shopping und bei dir ist das Problem, dass du random Leuten auf Twitter folgst. Hallo, hast du Adolf Twittler gerade als random bezeichnet? Der Rehführer. Wahrscheinlich fand ich den Witz genauso witzig wie du irgendwann mal. Ja, aber du hast es zwischendurch vergessen. Ja, das stimmt. Unity lebt sich gut ein in München. Sie sitzt im englischen Garten, sie nimmt Deutschunterricht, sie malt und dann Klavierspielen. Und sie freut sich über die Nazis, die jeden Morgen lauthals singend an ihrem Fenster vorbeimarschieren. Wie so Vögel. Ah. Das sind's wieder. Die Nazis. Das Braunkehlchen. Braunkehlchen. Das ist natürlich sehr schön, schreibt sie nach Hause. Denn so wird mir schon beim Aufwachen klar, dass ich in Deutschland bin und dann bin ich verständlicherweise sofort überglücklich. Alter Vater, stell dir mal echt irgend so ein, also so ein. Mensch, Mann, echt großartig. So ein verlorenes Dorf vor, wo man sagt, da ist die Arbeitslosigkeit hoch, da ist echt die Scheiße am Dampfen, wo es auch sagt, so die Lokalpolitik ist mega unterwandert. Irgendwelchen Nazis, die dann grüllend vor dem Haus vorbeiziehen. Und das ist dann deine Bemerkung morgens. Wie schön, dass die da sind. Ja. Also passend zu braune Scheiße, diese Spezi von Lambsbräu ist echt beschissen. Hast du das nicht schon mal festgestellt? Ja. Ich habe gerade einen Keine Nazi-Vergleiche mit Getränken hier, bitte. Unity freundet sich jetzt mit Erna an. Das ist Putzis Schwester. Tante Erna ist heute an der Hüfte operiert worden. Der Mann zeitweise eine heimliche Verlobung mit dem Führer nachsagt. Deine Tante Erna auch? Können wir mal kurz an Tante Erna denken, ob da alles gut gegangen ist? Okay. Betretenes Schweigen. Ich möchte jetzt nicht unken, ne? Aber wir sind mittlerweile auf Seite 13 angekommen. Okay. Also jetzt noch eine kurze... Moment, ey, du wirst begeistert sein. Ich habe es dir vielleicht auch schon geschickt. Hast du ein Foto von Tante Erna? Nein, pass auf, viel besser. Ich habe bei Tante Erna war ich neulich im Bad. Und Tante Erna ist 86. Oh nein, jetzt habe ich Angst. Tante Erna ist 86. Und das Handy weg. Ich will es nicht sehen. Ich möchte das nicht sehen. Hast du einen Projektor? 3x4 Meter kommt es noch besser. Nein, also sie hat ein Parfüm im Regal stehen gehabt und ich liebe Verpackungstexte. Ich lese zum Beispiel total gern so Etiketten von Bieren und dergleichen. Ja. Und ich kam nicht umhin zu bemerken, dass Tante Erna ein Eau de Parfum Spray im Regal stehen hat. Und Achtung, ich lese vor. Philipp, bist du bei mir? Ja, ich bin völlig bei dir. Moschus, der sinnliche Duft, erregend, seit es Leidenschaft gibt. Tropfen für Tropfen, hinterm Ohr, im Nacken, überall, wo ihr Blut pulsiert. Ahnungsvoll vibriert die Haut. Das ist schon ein bisschen arg, ey. Ich habe mich halt weggeschmissen. Ahnungsvoll vibriert die Haut. Um Gottes Willen. Ich würde Tante Erna echt gerne mal konfrontieren mit diesem Text. Ach, hast du nicht gemacht? Nein. Warum nicht? Ja, das war ja am Vorabend. Ach, der. Und Tante Erna, wo vibriert's denn heute? Oh, boah, was geht? Okay, also, jetzt ist es wieder gut. So, jetzt lassen wir das. Bist du dir sicher? Ja, ich reiß mich jetzt zusammen. Was habe ich zuletzt gesagt? Nazis, ich bin so froh, dass ich in Deutschland bin. Wir sind beim Braunkehlchen stehen geblieben. Genau. Gar nicht wahr. Wir waren bei Erna. Fliegt. Ja, genau. Ja. Putzis Schwester. Und dass sie das. Ja. Der sagt man zeitweise eine Verlobung mit dem Führer nach. Erstmal. Ja. Die ist ebenfalls ziemlich exzentrisch, weshalb die sich ausgezeichnet mit Unity versteht, auf Anhieb. Und. Oh Gott, was war das? Das war nichts, was ich aktiv getriggert habe. Das war dein Magen, der sehr laut gegrummelt hat. Und Putzi. Der sicherlich auch jetzt so ein bisschen in Unity, aber hier schon angedeutet, ne, der sicherlich auch ein bisschen in Unity verschossen ist, der verspricht Unity dann, dass er sie sofort dem Führer vorstellen wird, sobald sie ausreichend gut Deutsch gelernt hat. Ich frage mich halt, wie du Putzi auf Englisch aussprichst auch. Patzi. Patzi. Putzi. Clean sie. Von clean und putzen. Nein. Dann kommt der Röhmputsch. Gefolgt von der Nacht der langen Messer. Vom, der Röhmputsch, vom, weiß ich gar nicht. Vom 30. Juni auf den 1. Juli 1934, in der Hitler den SA-Führer Ernst Röhm ermorden lässt und mit ihm eigentlich auch die gesamte Führungsriege der SA und ich gar nicht im Kopf. Einigen anderen, die nicht in den Kram passen. Nacht der langen Messer, sagt ihr was? Ja. Ich finde es relativ geschmacklos, ne? Unser lokaler Schützenverein zum Beispiel veranstaltet jährlich eine Nacht der langen Messer, wo sie dann halt Schwein auf den Grill packen. Ernsthaft? Ja. Ei. Was sind Schwein? Hm? Braunes, dann wäre es schon wieder Meta. Ich glaube, es ist nicht so Meta. Ich glaube, es ist einfach nur Ahnungslosigkeit. Ich verstehe. Weiß es nicht. Also, ziemlich fiese Nummer. Mindestens 90 Männer, vermutlich aber eher so um die 150, sterben in jener Nacht und in den folgenden Tagen auf direkten Befehl des Führers. Daraufhin schreibt Unity an ihre Schwester Diana. Was pustest du denn jetzt schon? Du weißt doch gar nicht, was sie schreibt. Na, ich bin immer noch bei dem Namen. Ach so. Mir tut der Führer so schrecklich leid. Du weißt, Röhm war sein ältester Kamerad und Freund, der einzige, der ihn in aller Öffentlichkeit duzen durfte. Es muss absolut schrecklich für Hitler gewesen sein, Röhm höchstpersönlich zu verhaften und ihm seine Orden herunterzureißen. Als Hitler dann Heines, das ist auch ein anderer SA-Führer, als Hitler dann Heines verhaften wollte, hat er ihn zusammen mit einem jungen Mann im Bett vorgefunden. Berichten die englischen Zeitungen so etwas überhaupt? Ach, der arme Hitler. Mhm. Okay. Du weißt doch, der Führer war ein armes Schwein, der hatte keinen Führerschein. Der hatte keinen Führerschein, aber viele Autobahnen. Ey, ist das furchtbar. In ihrem Tagebuch hat Unity auch ein Bild von Röhm. Über das klebt sie nun ein schwarzes Kreuz und schreibt daneben Schwein. Okay. Unity bekommt immer mal wieder Besuch von Schwestern und Eltern aus der Heimat und sie schreibt auch regelmäßig nach Hause. Sie unterschreibt mittlerweile all ihre Postkarten mit Heil Hitler. Natürlich. Und auch als sie im Sommer auf Heimatbesuch nach England fährt, verwendet sie eigentlich jedem gegenüber den Hitlergruß, was Leuten durchaus komisch auffällt. In ihrem immer noch zweigeteilten Zimmer kommen nun gegenüber der Leninbüste auch einige Hitlerporträts an die Wand. Und auf dem diesjährigen Familienfoto trägt sie ein schwarzes Hemd mit dem Abzeichen der BUF mit ihrer Ratte Ratula auf der Schulter. Was für ein origineller Name. Aber ich wollte Ratula klingt aber... Ratula. Aber Ratula finde ich eigentlich schon wieder lustig. Ratula. September 1934 kehrt sie zurück nach Deutschland. Und Hitler hat dort jüngst das Amt des Reichspräsidenten übernommen, ist jetzt quasi Führer und Reichskanzler und hat in einer öffentlichen Ansprache einen Krieg mit England ausgeschlossen. Mhm. Mit Diana fährt Unity dieses Jahr dann auf eigene Faust nach Nürnberg zum Reichsparteitag, weil Putzi sich wegen dieser Make-up-Sache weigert, sie dort nochmal irgendwie einzuschleusen. Schön, dass er Prinzipien hat. Aber zwei hübsche junge Frauen brauchen ihn eigentlich nicht, um sich dann einfach an ein paar Parteimitglieder ranzuschmeißen und sich von denen dann auf die Ehrentribüne schleusen zu lassen. Jetzt wird auch, also Diana war ja im letzten Jahr nicht dabei, sie wird jetzt auch von der Massenhysterie der Veranstaltung, oder war sie dabei? Nee, sie war glaube ich nicht dabei. Sie wird jetzt auch von der Massenhysterie der Veranstaltung erfasst und beschließt, es Unity gleich zu tun und auch nach München zu ziehen und Deutsch zu lernen. Mhm. Und schon kurze Zeit später teilen sie sich ein Zimmer in der Ludwigstraße, also wo sie dann, oder es ist eigentlich eine Wohnung, wo sie dann auch regelmäßig ihre neuen SS-Freunde empfangen. Anmerkung an dieser Stelle. Noch heute ist von wilden Sexorgien in der Ludwigstraße die Rede. Ich nehme an, das ist hauptsächlich, weil bei zwei alleinwohnenden Schwestern die Fantasie von Männern natürlich einfach vollkommen durchdreht. Bin der dann da? Wo genau? Achso, gedanklich. Gedanklich. Beim Fantasie durchdrehen. Diana kehrt bald wieder nach England zurück und Unity siedelt in ein günstigeres Studentenwohnheim über. Also Diana hält es dann trotzdem da nicht so arg lang aus. Vermutlich wegen der Sexorgien. Das ist zu anstrengend. Die sind nämlich so laut. Weihnachten 1934 besucht der Lord dann Unity in Deutschland. Also hier Lord Reedsdale himself. Der kleine Lord. Der große Lord. Eigentlich ist er Baron. Ist Baron ein Lord? Nee, das ist was anderes. Ne? Das sind unterschiedliche Adelstitel. Ich wollte gerade sagen, nein, das lassen wir jetzt. Aber er ist Baron und sie ist Lady. Ja, aber sie müsste ja eigentlich Lady Baroness nur sein. Ja, aber ist ein Baron auch ein Lord? Ist Lord eine allgemeine Bezeichnung für einen Adligen und Baron eine spezifische Adelsbezeichnung? Oder von da hatten wir es doch irgendwann schon mal. Ja, das sehen wir schon mal. Ich habe jetzt Scheiße. My Sweet Lord von George Harrison. Bin so vergesslich. Ist der die Rede von dir? Okay, ist egal. Sweet also, Lord. Lord Baron David Ogilvy Freeman Mitford Reedsdale. Jetzt hast du einfach... Nein, der heißt so... Warte raus, die Englisch klingen so. So ähnlich. Habe ich doch vorhin vorgelesen. Ja. Da hast du wieder in dein Handy reingeschaut. Hallo? Reingeschaut. Also, der macht sich jetzt Sorgen um seine Tochter, denn in der Zeit gibt es reihenweise junge englische Mädchen, die in Deutschland Affären anfangen mit oft sehr gefährlichen SS-Leuten und dann irgendwie wieder heil nach Hause geschafft werden müssen. Aber er kann noch so auf seine Tochter einreden. Sie ist halt ein dickköpfiges Mitford-Mädchen und da ist alles Zureden vergebens. Das finde ich auch wahrscheinlich so insgeheim ein bisschen toll. Wahrscheinlich, ich weiß ja, wo sie hat. Wahrscheinlich macht ihn das auch ein bisschen stolz, ja. Also, Unity erkundigt sich jetzt überall und bei jeder Gelegenheit nach den Vorlieben des Führers, denn sie hat ihn jetzt zwar mal gesehen, aber sie würde ihn ja auch schon ganz gern eigentlich noch kennenlernen. Ja. Also sie flirtet jetzt dann auch sogar mit den Wachposten vor seiner Wohnung, vielleicht auch noch Schlimmeres, wer weiß das schon. Und es dauert nicht lange. Wie du einfach Gerüchte in die Welt setzt. Geil, oder? Es dauert nicht lange, bis sie auch wirklich ein ganz brauchbares Bewegungsprofil von Adolf hat. Ja, also bis sie weiß, wann er wo einkehrt und er hat eigentlich auch relativ, er hat schon relativ konsistente Gewohnheiten auch. Mhm. Also es wäre relativ leicht von ihm ein Bewegungsprofil zu erstellen. Okay. Und als sie das hat, stellt sie fest, der beste Punkt, um ihn irgendwie mal kennenzulernen, ist wahrscheinlich seine heißgeliebte Osteria Bavaria Ja, das ist in der Schellingstraße 62 in Schwabing. Das ist der erste Münchner Italiener, also der erste Italiener in München. Und das Lieblingslokal von Adolf Hitler. Moment, stopp. Ja gut, aber mit Italien hat man ja auch politisch schon so eine Bruderschaft. Ne? Okay, alles bin ich komplett dabei. Komma, aber ich dachte, die Pizza wäre erst in den 60er Jahren nach Deutschland wirklich groß gekommen. Es ist ein Italiener. Aber also mich wundert's, ich hätte gedacht, dass quasi dann auch der gemeine italienische Restaurant dann quasi in den 60er Jahren erst aufgekommen wäre. Ja, aber für die breite Masse ist das die Frage, und ob es überhaupt Pizza gab. Philipp, du nimmst mir meine Worte aus dem Mund, weil das würde mich zum Beispiel interessieren, ob damals schon italienische Restaurants quasi vorhanden waren, aber es nur Pasta gab. Du willst wissen, ob Hitler Pizza gegessen hat. Ich sag's doch. Ob Hitler Pizza gegessen hat. Ich kann dir nur sagen, gab's zwei unterschiedliche Suppen zur Auswahl und er hat eine Münze geworfen, um sich zu entscheiden. Das hilft dir jetzt nicht weiter, aber. Nein, das hilft mir gar nicht weiter, aber vielen Dank. Kein. Also, sie sitzt sich jetzt Wochen und Monate lang eigentlich jeden Tag in dieses Lokal. Boah, ich habe jetzt echt ein Pizzaessen in Hitler vor Augen. Und wo er in. Ich habe hier stehen in glücklicher Regelmäßigkeit. Ich glaube, das. Da geht es immer noch um die Pizza? Ich glaube, ich habe da was anderes gemeint. Aber sagen wir doch mal, er taucht in glücklicher Regelmäßigkeit jeden Tag um 14.30 Uhr dort auf. Was, in der Pizzeria? Bei dem Italiener. Du, das mit der Pizzeria habe ich überhaupt nie gesagt. Und was für eine Mahlzeit soll denn das sein? Der ist halt spät zum Mittag. Vielleicht ist das ist das Schlimmste, was er zu verantworten hat. Vielleicht ist er eine Eule und steht später auf. Das ist schlimmer als der ganze Holocaust. Wow! Das war natürlich nur ein Scherz. Ja, das ist auf dem gleichen Niveau. Sich ein Papier zu schneiden ist schlimmer. Nein. Oh Gott. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt als nächstes der Spruch von wegen irgendwie mit Pizza Hawaii oder so oder halt Ananas auf der Pizza. Die Pizza Hawaii hat ein Kanadier erfunden, gell? Ja. Ja, das ist schrecklich. Hatten wir es mal drüber. Ich hasse ihn dafür. Also, sie hockt jetzt da. Tag in für der Tag. Pizza, in der italienischen Stube. In der Osteria, sagen wir doch, wie es ist, in der Osteria. Die Kette, L'Osteria. Das war damals noch keine Kette. Kannst du das beweisen? Okay, ich halte jetzt die Schnauze. Ich habe 1,5 Liter Spezi hier intus, ich habe viel zu viel Koffein. Ich wollte sagen, vor allem, scheiß doch aufs Koffein, der Zucker, den du dir reinballerst. Zucker und Koffein. Ich bin jetzt mal still, okay? Seite 15 von 36. Oh Mann, vor allem, ich tue mir jetzt selber ins Knie schießen, weil ich dann wieder arschmüde bin. So, also, sie sitzt jeden Tag. Wo, Dominik, sitzt sie jeden Tag? La Osteria. In der Pizzeria. Um 14.30 Uhr, weil der Adi da kommt. Ja, und unser Münze wirft für... Onkel Dolph, wie er im Fachkreis auch genannt wird. Österreicher. Unter Kennern. Ja, Vegetarier, Schäferhundfreund, Knaller der Braun. Okay. Und mega druftig an der Zeit. Also sie sitzt da jetzt jeden Tag und was passiert dann wohl? Sie wartet, bis der Führer kommt und hat ein kleines Buch dabei, wo sie ihr gesamtes Wissen über die... über die Kreuzzüge quasi. Über die Kreuzzüge? Was? Und legt dann einen Passierschein rein. Und dem Moment, wo sie schon quasi Hoffnung ausgeht und mit dem Buch sich umdreht zum Ausgangstür und den Stift in der Hand hat, kommt der Führer und signiert ihr dieses Buch, weil er denkt, sie will ein Autogramm. Ja, und dabei liegt dann ein Passierschein drin und damit kommt sie dann einfach über lauter Kontrollen, wo sie später durch Deutschland reisen will. Weil ist ja ein persönlicher Unterschied von Hitler. Beim Plan, jetzt mal die Klappe, der klappt mega. Aber an der Stelle zeige ich euch jetzt mal die Biografie. Und ihr könnt ja vielleicht mal den Titel der Biografie vorlesen, denn das ist das, was als nächstes passiert. Ich blätterte gerade in der Vogue, da sprach mich der Führer an. Das ist der Titel ihrer Biografie. Das ist ein ziemlich interessanter Titel. Das ist ein sehr schöner Titel, finde ich. Aber ich glaube, ganz so war es nicht. Ne? Angeblich soll Es war nicht die Vogue. Das glaube ich schon, aber angeblich soll sie Hitler über Monate hinweg eigentlich jeden Tag angestarrt haben, bis er ohne zu zwinkern. Bis er überhaupt nicht mehr anders konnte, als sie zumindest mal zu bemerken. Ja? Okay. Und irgendwann kommt eine Kellnerin zu ihr und sagt ihr dann, dass der Führer sich nach ihr erkundigt hat. Ja? Von da ab grüßen sie sich dann auch immer, also winken sich dann immer so ein bisschen zu, jeden Tag. Und am 9. Februar 1935 kommt dann die Kennerin und sagt, also hier, der Führer lässt dich an seinen Tisch bitten. Dürfte ich Sie mal bitte hier an die Pike titten? Also, sie darf jetzt rüber zum Führer an den Tisch. sie setzt sich dahin und sie kann jetzt auch mittlerweile schon richtig gut Deutsch. Und dann stoßen sie sich quasi Hackbällchen mit der Nase gegenseitig zu? Ich, oh Gott. Ja, Alter, ne, wenn dann Gemüsebratlinge, bitte. Sie reden über Richard Wagner. Ja, natürlich. Das ist aber nicht so, das ist aber nicht so spektakulär wie das mit den Hackbällchen. Das gefällt mir besser. Sie reden über Richard Wagner, weil der zufälligerweise ein Freund von Unitys Opa war. Und natürlich, natürlich auch Hitler war ja ein Riesenfan. Sie reden auch über Filme, was auch ein gutes gemeinsames Thema ist. Dumbo ist von 1941, just saying. Sie reden, er war doch Fan von, wie heißt es, Metropolis? Sie reden über London, sie reden über Antisemitismus, sie reden über alle möglichen Dinge. Ich greife auch nicht London an. Führe Ehrenwort. Führe Ehrenwort. Das 21-jährige Mädel aus England ist hin und weg. Ihr Traum, den kleinen Österreicher in seinem süßen Trenchcoat näher zu kommen, geht an jenem Samstag in Erfüllung. Und sogar ein Autogramm gibt's. Fräulein Unity Mitford zur freundlichen Erinnerung an Deutschland und Adolf Hitler. Spricht sie schon so gut Deutsch, dass sie mit dem Führer Deutschlands quasi schon Gespräche führen kann? Naja, das ist ja, wenn zwei Ausländer quasi dann sich auf eine andere Sprache... Also jetzt heute du echt ganz schön gegen die Österreicher. Auf eine andere Sprache verständigen, dann geht's doch meistens ganz gut. Schön, wenn wir vor zwei Tagen noch mit einem sehr lieben Menschen aus Österreich gepodcastet haben und heute wird alles fallen gelassen. War jetzt doch gar nicht böse. Ja, also komm, wenn du sagst zwei Ausländer. Also der Österreicher kann ja Deutsch. Jetzt darf ich auch mal abschweifen und eine Anekdote erzählen. Ey, bitte Jürgen, wir sind erst auf Seite 809 von 3 Millionen. Ich war mal zu Besuch in so einer, bei so einem Spieleentwickler in, ich glaube in London, und da gab es dann irgendwie, da waren ganz viele so Presseleute, irgendwie alles so junge, irgendwie, keine Ahnung, Anfang 20, Mitte 20 irgendwie. Aber nicht alle aus Deutschland. Junge, doch, die meisten. Also das war, oft sind die Events dann so nach Regionen gegliedert, und das waren, zumindest bei unserem Tisch waren eigentlich nur Deutsche, und sie haben das dann immer so, also sie haben dann beim Abendessen die Tische so aufgeteilt, dass halt immer irgendwie, keine Ahnung, 5, 6 Journalisten und irgendwie einer vom Studio. Und da ist der Führertisch. Vom Studio dabei war. Und das ist so anstrengend, wenn sich 5 Deutsche und ein Engländer auf Englisch unterhalten. Also das ist irgendwie, es gibt so viele Deutsche, die einfach so wahnsinnig schlecht Englisch sprechen. Mhm. Und wenn die dann untereinander aus Höflichkeit auch noch die ganze Zeit Englisch sprechen, weil ja dann einer dann am Tisch ist, der das sonst nicht versteht. Hast du deine Alan Wake Thermoskannen-Geschichte schon mal im Podcast erzählt? Nein. Erzähl bitte die Alan Wake Thermoskannen-Geschichte. Die an passender Stelle. Ach komm, bitte. Was, die passt doch jetzt hier überhaupt nicht doch, rein. Doch, komm. Nein. Komm, die ist doch super schnell erzählt. Bitte. Ich halte auch die Schnauze. Für mindestens 5 Seiten. Komm, du willst dir doch erzählen. Der Kollege Kraus war ja Spieleredakteur und hat unter anderem war bei Remedy in Finnland. Nein, ich war nicht bei Remedy in Finnland. Die waren bei uns? Die waren bei uns. Der Typ war bei uns. Wie heißt der Ober-Game Designer von Alan Wake? Das ist jetzt peinlich. Es war aber nicht der Obertyp Designer, der da war, sondern einer drunter. Okay, also ich erzähle die Geschichte nicht gut genug. Erzähl es doch einfach. Der heißt Sam. Nee. Sam. Wie heißt der? Ist doch wurscht. Der ist echt mega bekannt. Das ist jetzt voll peinlich, dass ich das genau nicht weiß. Also wer Alan Wake kennt und mal Content gesehen hat, der kennt also das. Also da war ein Entwickler von Alan Wake, ein relativ hochrangiger, ein relativ bekannter. Und es gibt ja in Spielen oft so eine Mechanik, also seit die Xbox irgendwann mal angefangen hat, Spieler für Dinge zu belohnen mit so Punkten. Es gibt so ein Punktesystem, das so spieleübergreifend, das nennt sich Achievements. Da wird man dann immer. Moment, aber Achievements oder so diese Xbox Gamer Score meinst du jetzt? Ja, das hängt zusammen. Das also, sind Trophies auf TPS4. Genau. Wenn du ein Achievement kriegst, das ist immer mit Punkten beziffert. Also es gibt für 10, für 50, stimmt, für 100. Du hast recht. Genau. Und es gibt für Spiel auf einem Schwierigkeitsgrad durchgespielt, 100 Punkte, auf einem schweren 200 Punkte, keine Ahnung, so ist das gestaffelt. Und es irgendwann da haben Spieler dann auch angefangen, Spieler auch für jeden Scheiß zu belohnen. Ja, also das Spiel. Da gab es doch, was war das, King Kong oder so, wo du irgendwie nach einer Viertelstunde nahezu nichts Avatar tun. Aber auch so absurde, wo du schnell 1000 gekriegt hast. Ja. Gab dann so ein paar Spiele, wo man das ganz schnell gekriegt hat. Es hat bei manchen Spielen dazu geführt, dass du Spiele nochmal irgendwie anders angegangen bist. Bei Half-Life gab es richtig gute Achievements. Mhm. Zum Beispiel bei Episode 2, glaube ich, dass du es durchspielst, wo du nur einen Schuss abgeben darfst aus einer Pistole. Also du konntest ganz viel mit so einer Gravity Gun irgendwie machen, aber du durftest nur einmal mit einer Pistole schießen. Und da gab es genau eine Stelle, die du nicht anders lösen konntest, als einen Schuss abzugeben. Also so ein bisschen wie heute Speedrunner oder sowas, so Trick durchspielen, machen, aber als Belohnung für die Spiele schon eingebaut. Oder es gab auch ein Achievement, wenn du den Gartenzwerg, den du ganz am Anfang des Spiels findest, einmal durchs komplette Spiel trägst bis zum Ende, was mega anstrengend ist, hat mich Wochen gekostet, aber hat Spaß gemacht. Sowas sind coole Achievements und es gibt schlechte Achievements. Das ist sowas wie, die Leute verteilen witzlose Dinge in der Spielwelt, die überhaupt keine Relevanz haben für das Spiel, aber sie belohnen dich dafür mit Punkten. Ja, dann am Ende. Und sowas gab es in Alan Wake. Da gab es Thermoskannen, die waren über das ganze Spielwelt versteckt. Und die waren nervig eigentlich. Genau, die waren nervig. Und das habe ich diesem Designer über mehrmals erwähnt. Das hat ihn, glaube ich, dann fast ein bisschen, es hat ihn fast so sehr genervt wie mich, die Thermoskannen, dass ich dauernd auf diesen Thermoskannen rumreite. Und jetzt überlege ich immer noch, wie dieser Typ heißt. Ich weiß es nicht. Und dann, ich weiß gar nicht, wie es dann genau dazu kam, aber dann hat er irgendwie, dann habe ich gesagt, also es hat überhaupt keinen spielerischen Mehrwert, dass ich das mache und ich weiß überhaupt nicht, warum ich das machen soll. Und dann hat er mir versprochen, wenn ich wirklich alle sammle in diesem Spiel, dann schickt er mir eine Thermoskanne mit einem Autogramm von dem Oberentwickler. Die haben jetzt Giveaway, hatten ja die Thermoskanne halt. Nein, das war kein Giveaway. Das ist ja der Gag. Ach, der hat die einfach gekauft, oder was? Das war die bei dem aus dem Büro irgendwie. Da hat er noch einen Aufkleber. Ach, Mann, echt? Okay, siehste. Da hat er noch einen Aufkleber vom irgendwie Add-on irgendwie drauf gemacht. Das war eine, die so aussah. Die hatten die halt da. Vielleicht war das auch die Vorlage fürs Design. Das könnte auch sein. Die sah ein bisschen so aus, aber es war kein offizielles Giveaway. Die besitzt sie jetzt. Und dann habe ich mich dann tatsächlich, sowas triggert mich dann. Und natürlich. Dann hab ich mich hingehockt, habe irgendwie auch da Tage und Monate, ich meine, das war Arbeitszeit, das war nicht so schlimm, damit zugebracht, diese Thermoskanne einzusammeln und halt auch noch irgendwie ein Video davon zu machen. Mhm. Und habe das dem dann geschickt und dann hat er mir wirklich die handsignierte. Das ist ja großartig. Sam Lake. Die besitzt heißt er, oder? Heißt er Sam Lake? Jetzt muss ich nachschauen. Die besitze ich. Die habe ich zu Hause. Das ist eins der wenigen Dinge, die noch einen prominenten Platz, in meinem Kellerbüro haben. Das war ganz witzig, weil in der damaligen Zeit, wo wir in dem Verlag waren, haben wir halt auch sämtliche Videospiele halt irgendwie als Promo gekriegt und der Herr Kraus und ich haben ordentlich Xbox gespielt in der Zeit und waren auch einigermaßen Achievement-süchtig. Eine Zeit lang konnte ich sogar mithalten mit dem Jürgen. Eine Zeit lang. Eine sehr kurze Zeit. So. Und dann, als ich bei der jetzigen Firma angefangen habe, ist eine unserer Grafikerinnen, die Jessie, eine extrem coole Socke, sind draufgekommen, dass die total gern zockt und die mega Zockerin ist. Und ich habe so ein bisschen, war ich noch stolz auf meinen damaligen Gamerscore. Ich so, so ungefähr, ich war bei Computec, ich habe alle Spiele gespielt, bla bla, ich bin voll der Gamerscore-Typ. Die hatten eine Null hinten dran. Aber ernsthaft, also sie hat mich halt sowas von weggefickt, was ihren Gamerscore angeht, ich war zutiefst beeindruckt. So, und Jesse. Jetzt war die Geschichte gar nicht so kurz und so toll eigentlich auch nicht, aber er heißt wirklich Sam Lake. Ich bin mir jetzt sicher. So, jetzt halte ich 5 Seiten in die Schnauze. Zurück zum... Glaube ich dir nicht. Zurück zum... also Hitler schickt sie mit dem Autogramm dann wieder, also er geht dann. Und nach dem Treffen geht dann der Gastwirt sogar zu Unity hin und die anderen Gäste und gratulieren ihr zu dieser Ehre, dass sie bei Hitler am Tisch speisen durfte. Denn er hat noch nie irgendwen an seinen Tisch gebeten. Nur sie. Für Unitys Freunde sind die kommenden Monate dann ziemlich hart. Denn wie viele andere Hitler-Groupies auch, stalkt Unity ihrem Schwarm nun bei jeder Gelegenheit. Nicht selten lässt Unity einen Bekannten, mit dem sie gerade unterwegs ist, einfach in irgendeinem Café sitzen, weil der Führer vom anderen Tisch aus irgendwie nach ihr schicken lässt. Ja? Oder weil er gerade reinkommt und sie sich dann irgendwie zu ihm setzt. Ach, es ist öfter eine Sache. Es ist öfter eine Sache, denn der Adi lässt sehr oft nach ihr schicken. Denn Unity ist schön, ja? Unity ist vor allem auch intelligent und der genießt solche Arten von Aufmerksamkeit von jungen, intelligenten Frauen. Und er schätzt an ihr vor allem, dass sie nicht wie die anderen in Ehrfurcht erstarren, sondern sie ist halt direkt und unverblümt und äußert auch ihre Meinung gegenüber dem Führer. Auch wenn der es vielleicht ihm gerade nicht in den Kram passt. Ja? Und das traut sich halt sonst keiner. Einmal soll sie ihn sogar gefragt haben, ob er denn schon exkommuniziert sei. Das ist was ein vertrauter Hitler hätte sich niemals getraut, sowas zu fragen. Ja. Und also es kommt jetzt relativ häufig vor, dass sie in dieser Osteria meistens, dass sie da sitzt und er reinkommt und er dann nach ihr schicken lässt und sie zusammen essen und Kaffee trinken und miteinander quatschen. Und da lernt sie dann auch bald Goebbels zum Beispiel kennen und sie bringt dann irgendwann auch ihrerseits hin und wieder mal einen Gast zu diesen Treffen mit. Zum Beispiel stellt sie Hitler am 11. März 1935 ihre Schwester Diana vor. Ich wollte gerade sagen, aber bitte die kommunistische Schwester, das würde für einen guten Tischgespräch sorgen. Und auch die Diana ist total hingerissen von Hitler. Am 10. April begleitet Unity Hitler sogar auf die Hochzeit von Hermann Göring und Emmy Sonnemann nach Berlin. Und das ist jetzt das, wo ich mir denke, also die ist wirklich auch präsent, auch in der Öffentlichkeit. Und deswegen hatte ich die Angst, dass ihr vielleicht schon mal von ihr gehört hattet, aber mir war das auch überhaupt nicht klar, dass es diese Frau gibt. Naja, reden wir später nochmal drüber. also sie fahren zusammen nach Berlin auf eine Hochzeit und sie ist dann auch an seinem Geburtstag, schenkt sie ihm zum Beispiel irgendwie eine selbst angefertigte Collage, ja, die zeigt, wie Hannibal gerade die Alpen überquert. Und also die sind schon jetzt irgendwie richtig schnell richtig dicke. Hitler wünscht sich auch kurze Zeit später zum Beispiel Unitys Mutter kennenzulernen, die ebenfalls und überraschenderweise irgendwie dem Zauber des Nationalsozialismus verfallen ist. Und auch Bruder Tom darf alsbald mit Hitler speisen, mehrmals sogar. Und selbst Oswald Mosley kommt wenige Wochen später in den fragwürdigen Genuss, Adolf kennenzulernen. Ein Treffen, bei dem Unity dann zum ersten Mal auch in Hitlers Privaträumen verkehrt. Kurzer Spoiler, Hitler ist nicht wirklich überzeugt von Mosleys Interpretation des Faschismus, aber der ist ja eh auf dem absteigenden Ast. Der Dominik beißt sich so auf die Lippen gerade. Was möchtest du denn sagen, Dominik? Komm, lass es raus. Verkehrt. Verkehrt? Naja, ach so. Verkehrt. Ach so, jetzt. Das war jetzt alles. Naja, das okay. Mir schon noch ein, zwei Sachen eingefallen. Aber der Zauber des Nationalsozialismus ist tatsächlich auch ein schönes Buch. Das wäre ein Musical, wäre das. So, es gibt immer so Groschenromane, die so Julia heißen und sowas, ja. Und dann der neueste Band, der Zauber des Nationalsozialismus. Um die Familienfinanzen der Mitfords schaut es im Frühjahr 1935 gar nicht rosig aus. Das Haus in Swinbrook muss vermietet werden und das, obwohl die eh schon bekannte Unity in ihrer Heimat durch den engen Kontakt zum Führer so eine richtige Berühmtheit eigentlich schon geworden ist. Also die Zeitung müsste dann aber eher sowas wie Brunhilde heißen oder sowas. Lesen Sie in der neuen Brunhilde. Braunhilde. Also die Mitfords kennt man in England. Ne? Ich meine, sie war auch früher schon irgendwie diese Schwestern und dieser Lord und sowas fällt halt auf, ja, in so adligen Kreisen. Also die kannte man in England schon auch, aber das ist jetzt schon, das bringt schon nochmal auf ein neues Level. Auch in Deutschland zieht die Kunde von der jungen Engländerin einige große Kreise. Die deutschen Frauen müssen in jenen Tagen nämlich ziemlich hilflos mit ansehen, wie ihnen ein paar aufgetakelte englische Blondinen von hohem Wuchs und einer gehörigen Portion Extravaganz den Rang ablaufen. Und dass die da auch nicht so richtig amüsiert drüber sind, könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Ganz besonders wenig amüsiert darüber ist Eva Braun. Die schreibt in ihr Tagebuch, wie mir Frau Hofmann liebevoll und ebenso mitteilte, hat er jetzt Ersatz für mich. Sie heißt Walküre und sieht so aus, die Beine mit eingeschlossen. Das soll heißen, dass sie wahnsinnig mager ist, glaube ich. Und Eva Braun wahnsinnig neidisch. Ende Mai 1935 versucht Eva Braun, sich dann mit Tabletten das Leben zu nehmen. Aber nicht deswegen. Das naja, also das suggerierst du nämlich gerade. Ja, das trägt schon dazu bei. Also das ist schon ein wichtiger Bestandteil davon. Denn ich weiß nicht, wie gut ihr die Geschichte von Eva Braun kennt. Ich hab's auf jeden Fall im Kopf, dass sie es irgendwann perfektioniert. Das mit dem Tabletten nehmen. Ja. Aber also der erste und auch der zweite Versuch, das sind sogenannte Appellations- oder Parasuizide, die eigentlich hauptsächlich dazu dienen, irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen. Okay, ja. Also ich glaube, es ist eine ziemlich kalkulierte Aktion. Und dass Adi quasi aufmerksam wird. Und da ist sicherlich Unity nicht der komplett einzige Grund, aber sicherlich ein Teil des Ganzen. Also warum halt seine Aufmerksamkeit nicht bei Eva Braun ist. Mhm. Und mit Erfolg. Also sie bekommt immerhin eine Villa und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit nach dem Selbstmordversuch. Mitte 1935 betont Hitler erneut seine Friedenspläne, vor allem in Bezug auf England. Vereinfacht gesagt würde er am liebsten die Welt so aufteilen, dass er über das Land und England über das Meer herrscht. So. Und Königreich und Deutschland quasi vereint im Kampf gegen den Bolschewismus. Und das sagt er so? Naja, ich habe das jetzt etwas runtergebrochen, aber das war anfangs Hitlers Plan, ja. Aber hat er das jemals offen kommuniziert? Oder ist das so ernsthaft? Ja. Krass, war mir auch gar nicht bewusst. Ja, doch, am Anfang war das. Aber schon so. Das spricht ja, also mal kurz, das spricht ja echt für die Briten. Wieso spricht das für die Briten? Naja, das haben die ja offensichtlich nicht angenommen, oder? Wenn ihnen das angeboten naja, hat irgendwann. Naja, es gab da schon doch Überlegungen, das hatten wir doch auch in vorherigen Folgen, wie man da mit Deutschland umgeht. Und da gab es schon mehrere Meinungen. Naja, aber ich meine, also wir wissen ja jetzt hier mit Brexit und Commonwealth und Power und so weiter und so fort, dass da ja auch viele Bewegungen sind, die quasi mehr Macht auch damals schon wieder gerne gehabt hätten. Da muss man schon trotzdem dann historisch zurückblicken und sagen, hey, es hätte auch vielleicht tatsächlich anders ausgehen können, dass sie gesagt haben, okay, mach mal die Doppelspitze hier. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich irgendwo mal an irgendeinem Punkt ernsthaft im Gespräch war. Ja, deswegen frage ich ja nach. England hat sich sehr, sehr lange, sehr, sehr bedeckt gehalten. Sehr, sehr neutral verhalten eigentlich. Also die haben auch. Bis der Winston dann gesagt hat, jetzt nimmer. Ja, genau. Also sie haben dann auch, kommen wir dann noch drauf, aber auch als Hitler dann wirklich seine ersten Verbrechen auch gebrochen hat aktiv, ne, oder seine ersten Bündnisse dann wirklich gebrochen hat, haben sie sich noch relativ lange ruhig verhalten. Dabei hat er doch sein Führer-Ehrenwort gegeben. Ja, also. Ja, genau. Also es ist schon so, dass Hitler von Anfang an eigentlich den Plan hat, mit England irgendwie gemeinsame Sache zu machen. Und das ist auch das, was Unity eigentlich so insgeheim sich wünscht und hofft natürlich. Mhm. Ne? Also warum sie sich auch ihm so nah fühlt, glaube ich. Es gibt tatsächlich dann Abkommen sogar über die Aufrüstung der Marine mit England. Das sage ich jetzt aber nicht so viel zu, weil sonst müssen Christian und Dirk mich hinterher wieder so viel korrigieren, wenn ich hier so viel Quatsch über Marine und so erzähle. Also Deutschland darf ja eigentlich keine Marine haben. So nach dem Versailler Vertrag und darf ja kein Militär oder nur bis zum gewissen, weiß und ich auch nicht, weiß keine nicht genau. Luftwaffe, ja, davon hat man es ja auch mal. Davon hat man es auch schon, genau. Aber ist Hitler halt einfach wurscht. Hitler und Unity sind jetzt so, ja, ich überkreuze hier gerade meine Finger. Sie treffen sich sehr, sehr regelmäßig und sie darf auch ab und zu sogar mit seinem Mercedes irgendwie in der Gegend rumkurven. Derweil läuft eine Prüfung Unitys bei der Gestapo. Vor allem, weil sie jetzt auch ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht beantragt hat. Und die Idee, dass sie eine Spionin sein könnte, ist ja jetzt auch nicht so ganz abwegig eigentlich. Ne? Überhaupt nicht. Das habe ich mir die ganze Zeit eigentlich auch gedacht, ob nicht so eine Aktion eigentlich ein guter Plot wäre, um rauszufinden, wie er sich bewegt und dann einen Attentat auf ihn zu verüben oder ähnliches. Oder Geheimnisse herauszufinden. Es ist jetzt ein bisschen blöd, dass man weiß, wie das mit Hitler irgendwie alles so ausgeht. Ne? Jetzt kann ich euch gar nicht so viele spontane, überraschende Wendungen irgendwie noch einbringen, aber immerhin bin ich schon mal froh, dass ihr die Frau noch nicht kennt. Unity muss jetzt für den Antrag irgendwelche wichtigen Papiere in England beantragen. Und da verwendet sie dann auch im Juli 1935 zum ersten Mal die deutsche Schreibweise ihres zweiten Vornamens. Also sie beantragt mit Walküre. Oh, ja. Okay. Also sie ist jetzt auch schon innerlich sehr Woher deutsch. Kommt denn dieser Zweitname? Ich weiß es nicht. Ich glaube, weil die also der Großvater war ja mit Wagner, ich glaube, dass das daher so ein bisschen kommt. Falls ihr Thor Ragnarok noch nicht gesehen habt, da kommt es auch eine Walküre vor. Das ist ein fantastischer Film, der ist extrem lustig. Okay, sagt mir nichts. Noch nicht gesehen. Thor? Ach, Thor. Und der... Entschuldigung, ich habe das jetzt, klingt jetzt wie ein Diss, aber ich habe deinen Thor, irgendwie, das habe ich jetzt nicht richtig verstanden. Okay, entschuldige. Die Gestapo und die Polizei holen jetzt Erkundungen ein, kommen aber zu dem Schluss, dass Unity insgesamt ziemlich harmlos ist. Sie wird in den Unterlagen sogar als naiv bezeichnet und das heißt auf Deutsch wohl so viel wie, die ist zu doof, um Spionin zu sein. Ihr Aufenthalt wird also bis 1938 erstmal verlängert. So langsam fängt Unity an, Hitler jetzt nicht mehr einfach nur anzuhimmeln, sondern sich auch politisch zu positionieren. Sie trifft sich jetzt mit Journalisten, sie schreibt Fanbriefe zum Beispiel an den Stürmer. Ja, das in Nürnberg. Hier, genau, so ein schwer antisemitisches Nazi-Hetzblatt. Sie verkehrt regelmäßig mit Julius Streicher, dem doch eher einfältigen NSDAP-Gauleiter von Mittelfranken. Das ist so ein Typ, der bei Veranstaltungen Juden aus dem Keller holen lässt und sie auf dem Sportplatz Gras essen lässt. Und mit dem zusammen steht sie dann bei den Frankentagen, das ist so eine Art Mini-Reichsparteitag, mit dem steht sie dann auf dem Podium vor 100.000 glühenden Nazi-Anhängern und darf sogar vor der Rede Görings ein paar Grußworte an die Leute loswerden, so mitsamt Hitler-Gruß und allem drum und dran. Also sie wohnt in München, ist aber jetzt halt ständig in Nürnberg. Sie ist unterwegs, genau. Also ich meine, Nürnberg ist ja auch so ein bisschen die politische Hochburg, so was die Nazis angeht und Berlin dann später natürlich auch. Aber jetzt sind da die Frankentage, da lässt sie sich natürlich nicht nehmen, dahin zu fahren. Und da darf sie dann ja auch ein bisschen Öffentlichkeit genießen. Und der Göring, der quasi von ihr anmoderiert wird, der findet das jetzt nicht so geil. Denn ihr kennt ja den Lametta-Heini, ja? Der teilt seine Öffentlichkeit nicht gerne. Aber er muss jetzt hier gute Miene zu bösem Spiel. Und muss ihr Blumen überreichen und ihr die Hand schütteln und so. Und aber er ist kein großer Fan. Im anschließenden Gespräch mit der Fränkischen Tageszeitung gibt Unity sich dann auch schön brav antisemitisch, schwärmt auch noch so ein bisschen für die BUF und insgesamt hat sie doch eine recht schnelle Wandlung jetzt auch durchgemacht. Ne? Das ist noch nicht so lange her, dass sie mit ihren jüdischen Freunden in England noch sich die Nächte um die Ohren geschlagen hat. Yeah. Am schlimmsten ist aber, einmal soll Unity eine schwer bepackte und offensichtlich ortsunkundige Frau auf der Straße für eine Jüdin gehalten haben und sie dann absichtlich in die falsche Richtung geschickt haben. Das ist wirklich extrem. Könnt ihr euch das vorstellen? Philipp ist schon völlig baff. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt zu was für Abgründe Menschen zu. Noch, ja, ja, genau, zu für was für Abgründe Menschen in der Lage sind. Ihre Schwester Nancy bringt im Spätsommer 1935 mit Landpartie mit drei Damen, da hast du deinen Buchtitel, nach dem du vorhin gefragt hast, eine Faschismus-Satire heraus, in der unschwer die Mitford-Eltern, aber auch Unity und Mosley als Protagonisten zu erkennen sind. Was? Naja, sie schreibt einen Roman, der sehr stark an die, also wo die Charaktere sehr stark an reale Vorbilder angelehnt ist. Ja, okay. Ist eine Satire. Was sie aber jetzt nicht auf dem Schirm hat, ist, wie ernst Unity die Sache mit dem Faschismus nimmt. Mhm. Und nicht so super findet, eine Satire drüber zu lesen. Ja, darüber verstreiten die beiden sich tatsächlich auch. Jetzt nicht nachhaltig, aber trotzdem wird Nancy die einzige mitfortbleibende Unity nie in München besucht. So, alle anderen kommen irgendwann mal zu Besuch. Man ist verstimmt. Aber Nancy, im September 1935 lernt Unity in Erlangen als Ehrengast auf einem Kongress auch Leni Riefenstahl kennen. Die Leni. Bekannt für filmische Meisterwerke wie Sieg des Glaubens, Triumph des Willens, Tag der Freiheit, Das blaue Licht, Der weiße Rausch, Neue Wunder des Schneeschuhs und einige Dokumentationen, zum Beispiel über Olympia oder den Polenfeldzug. Genau, also ich wollte gerade sagen, alle, die es vielleicht nicht kennen, die hat sehr oder hat so eine gewisse Filmästhetik geprägt der damaligen Zeit. Sehr natürlich mit Betonung auf Körperlichkeit, sehr mit Betonung auf ja eben diese arischen Körperdarstellungen. Szenen, aber auch gut angefangen. Genau, und ich meine, es ist dann natürlich fließend in astreine Nazi-Propaganda übergegangen, was er gemacht hat. Naja, am Anfang war das, glaube ich, schon eher so eine Ästhetik-Sache, die dann aber halt, genau. Das ist halt auch wieder die Frage, ne? Wurde das vereinnahmt oder hat sie sich vereinnahmen lassen? Ja, und, das wäre ein eigenen Podcast und jemand, der da ordentlich Ahnung hat und deren Lebensgeschichte wiederum abhandelt, wert. Wahrscheinlich. Nach dem Kongress geht es gemeinsam mit Diana zu den Meistersingern nach Nürnberg und an die Gelegenheit erinnert sich ein englischer Journalist. Der schreibt, es hieß, Göring habe die beiden als Idealbild der deutschen Frau bezeichnet. Sie schienen fast zu perfekt, um wahr zu sein. Man hätte sie glatt für Requisiten halten können. Groß, strohblond und mit kornblumenblauen Augen spiegeln ihre gerundeten Gesichter eine gelangweilte Überlegenheit wider. Das, Also ich gebe euch einfach auch mal vielleicht an der Stelle das Buch. Da sind nämlich in der Mitte ein paar Bilder drin. Und da könnt ihr euch mal vielleicht auch selbst ein Bild machen. Es gibt in Nürnberg gibt's die Meistersingerhalle. Ja. Und ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Was waren denn die Meistersinger? Das waren meisterhafte Singer. So wie die Comedian Harmonists? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so das genau. Das würde mich total mal interessieren. Aber das waren halt wahrscheinlich irgendwelche Opernfuzzis. So, oder? Ich bin jetzt sowas von gespannt, wie gut die Damen denn aussahen, wenn sie hier dauernd gepriesen wurden, ob ihre Optik. Also achte vor allem in dem Suchen in dem Gesicht nach der gelangweilten Überlegenheit. Ich wollte gerade sagen, die wirst du relativ deutlich. Das ist enorm gut. Ja. Also wir sehen hier jetzt in den Fotos verschiedene Darstellungen, sowohl mit Militärs als auch ja bei Festivitäten, bei Umzügen, hier mit einem Hund, dass sie mal im Grünen sitzt. Aber immer ist der Blick seitlich an der Kamera, so leicht nach unten geschweift, so ein Stück weit wirklich so ein, ich warte auf den Bus, mir ist langweilig und ich starre einen Baum an. Oder also das Thema hat man doch auch schon, das Resting-Bitch-Face-Syndrom. Das Resting-Bitch, das kann jetzt... Aber nicht dabei, aber nicht irgendwie mit Mund offen und aggressiv wirkend, sondern wirklich gelangweilt. Das ist jetzt mein vollster Ernst. Ich bin gerade mega geflasht, weil die ultra aussieht wie meine Mutter manchmal. Also Sekunde, du musst schon auch beachten, dass das halt auch eine gewisse Ästhetik einer von vergangenen Tagen ist. Auch, also insbesondere so die Haare und Ähnliches, wie die gemacht sind, das ist natürlich einfach auch eine gewissen Ästhetik von gewissen Zeitabschnitten geschuldet. Aber nochmal ganz kurz zu dem Gesichtsausdruck. Also das kann jetzt schon tatsächlich, das hat zwei Aspekte, das Ganze. Tatsächlich ist die sicherlich auch ein Stück weit eingebildet, ja, was so hier auch ihre Überlegenheit und ihre Nähe zum Führer und überhaupt so angeht. Und zum anderen erzählt man sich, dass irgendeiner ihr mal gesagt hat, dass man Falten hat, wenn man lacht. Immer wenn die eine Kamera entdeckt hat, soll sie angeblich dann hier so ein Gesicht aufgesetzt haben, dass sie möglichst nicht irgendwie so faltig und alt irgendwie aussieht. Ja. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber wenn man die Bilder so sich anguckt, könnte man diesen. Ich habe hier ein absolutes Lieblingsbild, und zwar ist es untertitelt mit In der Pension Döring neben Hitlers Weihnachtsgeschenk. Einen Weihnachtsbaum. Einen Weihnachtsbaum. Im Dezember 1935. Als Pamela Unity in München besucht, zeigt sich die von Hitler wenig beeindruckt. Sie sagt, ziemlich gewöhnlich, wie ein Bauer im khaki-farbenen Anzug. Auch der Papa kommt dann mal wieder zu Besuch, hauptsächlich, weil Unity ein bisschen krank ist und er fährt dann immer im Taxi zu ihrem Lieblingshotel und holt Suppe. Und das peppelt sie dann auch recht schnell wieder auf und dann fahren sie zusammen nach Berlin und besuchen da die Goebbels. Denn die Goebbels sind sehr enge Freunde von Unity geworden, vor allem die Frau Magda. Und mit der tratscht sie auch immer so ein bisschen. Also da bringt sie immer so die News von den englischen Faschisten, ja, bringt sie quasi auf diesem Weg so ein bisschen nach Berlin. Und auch die Goebbels Kinder sind irgendwie ziemlich eng mit Unity, mit denen kaspert sie immer irgendwie rum. Und so wird sie auch relativ häufig bei denen eingeladen und bleibt da auch über Nacht und geht da irgendwie ein und aus. Und mittlerweile ist auch, weil gerade der Papa, ich den Papa erwähnt habe, mittlerweile ist auch der komplett nazifiziert. Ne? Also der ist jetzt auch irgendwie, schlägt sich auf ihre Seite. Er tritt sogar einer anglo-germanischen Freundschaftsvereinigung bei in England. Und irgendwie sind jetzt gerade alle so auf dem Nazi-Trip. Außer Jessica, die ist natürlich am anderen Ende der Skala. Diana wird in England derweil beinahe verprügelt, weil sie bei einer Veranstaltung der Antifaschisten einen Hitlergruß zeigt. Was jetzt vielleicht auch nicht die cleverste Idee ist. Ja. Und an Weihnachten freut sich Unity dann über eine von Hitler persönlich irgendwie gravierte NSDAP-Brosche. Also hier so, sie darf nicht in die Partei eintreten als Ausländerin und darf kein Parteiabzeichen tragen. Aber sie kriegt dafür so eine eigene, quasi spezielle Brosche, die irgendwie auch darauf hindeutet, natürlich, dass sie der Partei nahesteht. Die Nazi-Brosche. Und auf der Rückseite ist die mit Hitlers Unterschrift graviert. Und als sie an jedem Abend nach Hause kommt, der Dominik hat es gerade schon gespoilert, wartet dort außerdem ein geschmückter Weihnachtsbaum mit einem Haufen Fressalien, Pralinen, Weinen und alles Mögliche, der natürlich auch von Hitler angekarrt wurde. Spätestens jetzt schließt sie diesen gutherzigen und großzügigen Mann nicht nur in ihr Abendgebet ein, nein, sie richtet sogar ihr Abendgebet an ihn. Also sie betet tatsächlich abends Hitler an. Und ich wünschte, das wäre ein Witz, aber das ist keiner. Unity geht nämlich wirklich davon aus, dass sie in Hitlers Bündnispolitik im Hinblick auf England bald eine entscheidende Rolle spielen könnte. Also, dass sie quasi so der Messenger nach England oder der Kanal nach England ist und dass sie auch so ein bisschen auf Hitler einflüstern kann, ja, was so das Thema irgendwie England angeht. Die Hitlerflüsterin. Die Hitlerflüsterin. Und es ist... Ich habe jetzt einen Moment gedacht, du gehst jetzt so in Richtung ein, sie muss sich mit ihm vereinigen, um dann ein Kind zu zeugen, das dann... Also so, dass es in die Richtung geht, aber okay. Nee. Tatsächlich positioniert sie sich sehr stark politisch und sehr, sehr wenig, was das angeht. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Was ich eigentlich jetzt gerade, worauf ich hinaus wollte, ist, dass mir ist nicht ganz klar an der Stelle, oder es geht auch aus der Biografie nicht ganz klar hervor, ob Hitler sich der Unwichtigkeit des englischen Mitford-Adels bewusst ist. Ja? Ob er jetzt denkt, er hat hier wirklich über... Eine Adelige, die in England bekannt ist und Leute kennt und Einfluss hat, wirklich einen Kanal irgendwie, wo er Politik vielleicht beeinflussen kann in England, oder ob er einfach sich gerne nur so mit ihr umgibt und eigentlich da nichts weiter drauf gibt. Das weiß ich an der Stelle nicht genau. Fakt ist, Unity glaubt, dass sie großen Einfluss auf Adolf hat und was noch viel wichtiger ist, dass viele in seinem Umfeld es auch glauben. Okay. Und also sie warnt ihn zum Beispiel immer, wenn jemand aus England kommt, wo sie denkt, dass die nicht ganz so faschistisch drauf sind, ja, wie er das vielleicht gerne hätte, ja, dann geht sie immer zu ihm und petzt so ein bisschen und sagt, hier, pass auf, der ist vielleicht gar nicht so hier, faschistisch. Aber das ist vor allem halt was die Leute um ihn rum irgendwie so langsam immer mehr störend zur Kenntnis nehmen. Ja. Dass sie einfach so nahe an Hitlers Ohr ist, ja, und andere vielleicht dafür nicht so, ja. Ja. Im Juni 1936 sucht Diana Hitler dann auch immer wieder in Berlin auf, um dort für Mosley und seine Partei irgendwie finanziell ein bisschen hausieren zu gehen. Den Mosley heiratet sie später dann übrigens heimlich auch. War der nicht schon verheiratet? Ja, der hat sich dann irgendwie getrennt, oder ist sie gestorben? Nee, die haben sich dann getrennt. Ja. Und er heiratet dann tatsächlich Diana. Und also sie geht dann immer nach Berlin zu Hitler, also Hitler pendelt immer so zwischen München und Berlin und mit Zwischenstopps in Nürnberg und bettelt da so ein bisschen um Geld. Und sie kriegt dann auch mal Geld, allerdings versiegt dieser Geldregen dann auch recht schnell wieder, weil Hitler eigentlich nicht so wahnsinnig viel von dem englischen Faschisten hält. Der glaubt, dass der viel zu unreflektiert ist und den italienischen Faschismus quasi kopiert, was aber seiner Meinung nach nicht so gut funktionieren würde in England. In England geht es sowieso jetzt mit den Faschisten so langsam rapide bergab. Also die prügeln sich dann auch immer mal irgendwie wieder und das kommt dann irgendwie auch überhaupt nicht gut an. Und es führt letztendlich dazu, dass die BOF mehr und mehr an Einfluss verliert und England eigentlich dann ja in der Zeit sein Faschistenproblem langsam in den Griff kriegt. Kann man nur neidvoll über den Kanal blicken an der Stelle. Bei den Wagner-Festspielen im Juli 1936 ist Unity wieder ganz vorne mit dabei, ebenso bei den Olympischen Sommerspielen. Dort kommt es fast zum Eklat, weil sich die deutsche Leichtathletik-Hoffnung Lutz Long mit dem afroamerikanischen Athleten Jesse Owens aus den USA anfreundet. Aha, ja. Und das, obwohl Hitler den direkten Befehl erteilt hat, den Neger im Weitsprung zu besiegen. Also das ist was wirklich so ein bisschen dem Führer aufstößt, ja, was dann wirklich auch ein bisschen so durch die Öffentlichkeit geht. Ansonsten sind die Spiele aber einfach eine wahnsinnig runde Propagandanummer für die Nazis. Ja. Die haben vorher halt natürlich alle irgendwie aus der Stadt gekarrt, die irgendwie nicht ins Bild passen. Ja. Alle Andersdenker, alle Quertreiber wurden irgendwie interniert oder deportiert, sind auf jeden Fall verschwunden. Deshalb sieht man auch keinen öffentlichen Antisemitismus oder irgendwas, weil da ist niemand. Gibt ja keinen Grund. Da ist niemand mehr da, den man irgendwie antisemiten müsste. Genau. Und deswegen stehen die halt vor der ganzen Welt total blitzsauber da eigentlich, ne, mit diesen Spielen, was eigentlich auch schon so ein bisschen krude und absurd ist. Ja. Derweil tobt in Spanien schon der Bürgerkrieg, und aber zumindest während der Spiele interessiert sich da irgendwie keiner groß dafür. Außer vielleicht Jessica Mitford, denn die stiehlt sich von zu Hause davon, um heimlich ihren Cousin zu heiraten und mit dem nach Spanien irgendwie erstmal abzuhauen. Und dort irgendwie, ich weiß nicht genau, was die da machen, aber irgendwie hat es was mit Bürgerkrieg zu tun. Und das ist aber was den Führer, also solche News, für die interessiert sich dann der Führer. Ja, er zeigt großes Interesse und große Anteilnahme gegenüber Unity. Und er verbietet dann sogar der Presse, dass die über die Sache mit Jessica berichten. Also, dass die jetzt irgendwie da im Bürgerkrieg und dass die überhaupt. Also es gibt ein großes quasi Kommunikationsverbot. Und es gibt sogar einen Journalisten, der sich da nicht dran hält und der findet sich dann ratzfatz im KZ wieder. Also relativ hart. Wir sind mittlerweile im Jahr 1937. Der britische Geheimdienst schreibt am 23. März, das Mitford Girl, wie man sie in Berlin und München nennt, ist mehr Nazi als die Nazis selbst. Unity, die bei der Einreise nach England immer wieder mit einem Koffer voller Nazi-Merchandise aufgehalten wird, ist dem Heimatschutz zusehends ein Zorn. So ein Hakenkreuz-Flaschenöffner. Ein Zorn im Auge. Und nicht vergessen. Der Spaceballs Flammenwerfer. Genau. Gefällt besonders den Kleinen. Also sie fällt jetzt halt auch dem englischen Geheimdienst immer mehr auf, ne? Und nachdem sie auch mal den britischen Botschafter in München mit einem Hitlergruß begrüßt hat, gibt der folgende Empfehlung ab. Wir würden es begrüßen, wenn ihr Pass eingezogen wird. Putzi Hanfstengel ist in den vergangenen Monaten zusehends in Ungnade gefallen. Aus deutscher Sicht, denn der Putzi, der hat sich relativ negativ über die Wehrmacht in Spanien und auch über einige NS-Funktionäre geäußert. Die Wehrmacht in Spanien? Naja, die hat doch da irgendwie, hat doch Hitler Truppen in den Bürgerkrieg entstanden. Jetzt. Okay. Und also das hat dem Führer nicht so gefallen und Unity, also in ihrer Biografie ist es auf Unitys Anregen hin, ich weiß nicht, was sie da wirklich damit zu tun hatte, aber auf ihr Anregen hin soll ihm jetzt so ein kleiner Denkzettel verpasst werden. Ja. Er soll mit einem Fallschirm in ein Flugzeug gesetzt werden und Richtung Spanien geflogen und der Pilot soll ihm sagen, dass er den Befehl hat, ihn hinter den feindlichen Linien abzuwerfen. Was quasi ein Todesunfall wäre. Ja. Ich wollte sagen, wow. Und tatsächlich soll der Pilot aber einfach einen Denkzettel und ihn dann wieder mit nach Hause bringen. Ja? Also ihn nur ein bisschen einschüchtern und dann. Der Plan geht aber schief, weil die Maschine muss irgendwie zwischenlanden, weil sie irgendwie einen technischen Defekt hat und der Putzi rennt weg und packt seine 7 Sachen und verlässt sofort das Land. Ja? Ja. Wart nie mehr gesehen. Guter Denkzettel. Der ist jetzt ein gesuchter Mann, ja, weil die Reichsregierung halt wahnsinnig Angst hat, was der alles auspacken könnte. Das ist einer, der halt wahnsinnig nah am Führer dran war. Und er wird dann versucht, mit Engelszungen irgendwie zu überreden, wieder zurückzukommen, teilweise aber auch mit offenen Drohungen. Ja. Und Unity ist total aufgelöst, weil die dachte wirklich, dass es ein Scherz ist. Ja? Und jetzt ist aus dem Scherz irgendwie ganz schnell plötzlich mega ernst geworden. Die werden sich dann auch ziemlich verstreiten, die beiden. Und mir ist nicht ganz klar, ob Putzi nicht vielleicht an dem Tag doch hätte eigentlich sogar sterben sollen, ob er nicht recht hatte, da zu fliehen. Ob sie nur dachte, das war jetzt irgendwie so, weil sie nimmt ja das alles irgendwie dann an solchen Stellen, glaube ich, nicht so ernst. Also Sekunde, was haben wir denn für Faktenlage in Sachen Beweise? Also wissen wir, dass das nur eine Drohung war, diese Aktion, oder gibt es da keine wirklichen Unterlagen drüber? Ja, das ist eben nicht so ganz klar. Also das ist jetzt nicht so ganz hieb- und stichfest. Da gibt es unterschiedliche Zeugenaussagen auch von irgendwie Leuten dann am Flughafen und so. Also es ist nicht ganz klar. Ja. Im April 1937 bekommt Unity Besuch von einer Freundin aus England und mit der fährt sie dann mit dem neuen Cabrio, das sie auch von Adolf geschenkt bekommen hat. Mit der fährt sie ein bisschen durch die Gegend und sie entschließt sich spontan bei einer Militärparade anlässlich von Hitlers Geburtstag vorbeizuschauen. Die beiden sind nicht angemeldet, sie haben keine Eintrittskarten, sie machen aber fleißig Fotos von den vorbeirollenden Panzern, was dazu führt, dass sie dann von der Gestapo verhaftet und stundenlang verhört werden. Und Unity erzählt es, als wäre das für sie ein einziger Spaß. So, und die Gestapo hat uns verhört. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das... Ich wollte gerade sagen, das klingt für mich schon so nach abgedreht und in der eigenen Welt unterwegs sein, dass man alles ausblendet und auch revisionistisch anders betrachtet. Also so, die passiert was Schlimmes und du verdrängst es, aber selbst für dich selbst. Also ich glaube sogar, dass sie das empfunden hat. Weiß so. Ich nicht, aber die muss ja gesehen haben, was da aufzieht. Also was da irgendwie abgeht, das war ja nicht alles hinter irgendwie versteckter Hand, hinter vorgehaltener Hand. Also es war ja schon auch viel öffentlich so, das hat man ja schon mitgekriegt. Aber für sie ist das alles so, ein lustiger Ausflug und dann verheiraten wir Deutschland und England und alles wird gut. So. Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube, der Punkt ist da auch ein bisschen, wenn du da in so einem, in so einem Boot sitzt, das da jetzt halt irgendwie entlang schippert und du siehst deine Fälle so davon schwimmen, dass du dann halt irgendwann vielleicht für dich selber so im Kopf den Schalt umlegst, so ein, ja, dann muss das jetzt so. Wird schon alles gut sein, genauso wie es ist, weil du bist schon zu tief drin. Das ist dieser kleine Hund in dem flammenden Raum. Ja, this is fine. Ja. 19. Juni 1937 fährt Unity dann zum dritten Mal zu den Frankentagen. Warum sie dort gern gesehen ist, erfahren wir von Historiker Thomas Greif. Der schreibt, Lady Mitfords seltsame Rolle mag in der Geschichte des Dritten Reichs nicht viel mehr als eine skurrile Fußnote sein. Für die Frankentage der NSDAP auf dem Hesselberg hatte die junge Engländerin indes eine kaum zu unterschätzende Bedeutung. Gab ihre Anwesenheit der Veranstaltung doch internationalen Glanz und suggerierte den dort versammelten Volksgenossen, dass der Antisemitismus nach Streichers Muster kompromisslos und widerwärtig wie nirgendwo sonst im Deutschen Reich schon auf dem Vormarsch ins europäische Ausland inbegriffen war. Also sie wurde natürlich dann auch so ein bisschen instrumentalisiert an der Stelle. Ne? Ich wollte gerade sagen, aber ich glaube, das ist halt auch, wenn du dir ganz extreme Parteien anguckst, egal in welchem Land, haben die ja manchmal Leute dabei, wo du dir denkst, ihr müsstet doch total dagegen sein, gegen das, was ihr da tut. Und das sind halt vielleicht Ausnahmepersonen. Und die werden dann aber so als Aushängeschild hingezeigt, so ein, ja guckt mal, bei uns kann es ja nicht schlimm sein, wenn sogar bei uns dabei ist, ne? Ja, das ist manchmal echt ganz, ganz schräg. Und so ja. Später im Jahr 37 fährt sie dann mit Hitler nach Bayreuth zu den Wagner-Festspielen und weil die so oft irgendwie mit Hitler und seiner Entourage unterwegs ist, hat ihr das Umfeld von Hitler inzwischen einen neuen Spitznamen verpasst, nämlich Unity Mitfahrt, was ich auch sehr schön finde. Im Sommer legt sie sich dann nackt in den Englischen Garten in München und ich weiß auch gar nicht. Komplett? Ich weiß auch gar nicht, warum ich euch das erzähle, aber wahrscheinlich nur wegen der Bilder im Kopf. Fakt ist, sie ist mega unbeschwert. Sie hat Scheuklappen so groß wie Scheunentore und um sie herum tobt das Nazitum und zeigt mehr und mehr seine hässliche Fratze. Aber ich wollte gerade sagen, das ist ab irgendeinem Zeitpunkt, also ich unterstelle jetzt aus der Begeisterung heraus vielleicht das Initiale nicht zu sehen, aber irgendwann fängst du halt mehr und mehr an, dann auch aktiv Scheuklappen hochzufahren. Dass du 1933 nicht schnallst, was da kommt, okay, geschenkt. Ja. Aber dass du es 1937 oder halt vielleicht immer noch nicht schnallst. Jugendlichen Alter und vielleicht noch Dummheit und so. Aber jetzt meine blöde Frage, also vielleicht habe ich das überhört, aber wer sagt denn, dass sie das nicht gut findet, was kommt? Das ist natürlich eine andere Frage, ne? Weil ihr tut jetzt gerade so, als wenn sie jetzt das Ausmaß erfahren würde, dann fände sie das total schrecklich. Aber nichts von dem, was du mir jetzt erzählt hast, ließ mich jetzt darauf hin schließen, dass sie nicht letztendlich die Entwicklung dann mitgehen würde, die halt dann konsequent von den Faschisten halt. Hast du eigentlich recht? Ey, Dominik, na, da sitzt du da 10 Minuten und ich denke, du bist in deinem totalen Zuckerloch, ey, und dann kommt so ein Brett. Ja, aber guck mal, ich bin begeistert. Du hast doch jetzt, warte mal, du hast jetzt schon über 2 Liter Zuckercola an dir drin. Alter Vater. Hui. Ich bin begeistert. Ja, nee, ist da natürlich richtig. Vielleicht findet sie das auch einfach geil, alles. Also weder das eine noch das andere konnte ich aus der Biografie rauslesen. Aber sozusagen, sie schreibt jetzt nicht aktiv in ihr Tagebuch rein ein, das gibt's alles. Stirb, Juden. Ja, oder sowas. Nein, also sie befürwortet das insgesamt schon, ja, okay, aber natürlich okay. Diese Gräueltaten, das so ist sie vom Wesen auch nicht, ja. Also dass okay. Sie das aktiv befürworten könnte. Ja. Aber sie hat schon auch, naja, ja, wenn Putzi sie, oder war es Putzi, der sie als, nee, das war dieser Journalist, der sie als fiese, gemeine Kuh mit boshafter Kuh irgendwie beschreibt. Also da muss schon auch ein bisschen was dran sein. Ne? Von daher, Dominik, guter Einwand. Danke, danke. Ich bin jeden sehr Donnerstag gut. Hier. Also eigentlich nicht. September. Ich hoffe, dass der Führer vorbeikommt. September. Wieder Parteitag in Nürnberg. Wieder sind mehrere Mitforts unter den Ehrengästen. Und diesmal sitzen sie direkt neben einer ihnen bis dahin unbekannten Dame namens Eva Braun. Aber die Mitforts sind nicht dumm und kommen schnell dahinter, dass es sich hier um Hitlers Geliebte handeln muss. Ich nehme an, und jetzt komme ich nochmal darauf zurück, was wir gerade schon kurz angedeutet haben, ich nehme an, dass das schon eine Enttäuschung für Unity war, auch wenn sie von sich selber sagt, dass sie sich an Eva Braun überhaupt nicht stört, ja, weil sie sieht sich als politische Weggefährtin Hitlers, ja, und überhaupt nicht, überhaupt nicht so auf dieses private oder irgendwie als, sie war nicht auf eine Liebschaft aus, sagt sie, sondern sie tatsächlich durch ihr Handeln und so und ihre Taten, ich kann nichts finden, was dem widerspricht. Also sie versucht tatsächlich, hat eine politische Agenda, auch wenn die so ein bisschen Märchentraumschlossmäßig irgendwie rüberkommt, ja. Aber es ist schon so, sie arbeitet darauf hin und es deutet für mich jetzt nicht unbedingt was darauf hin, dass sie sich einfach blind mega an Hitler ranschmeißt, weil es so ein geiler Stecher ist. Dieses ich bete zu Hitler wäre ja auch etwas, wo ich sagen würde, also wenn du anfängst, jemand so zu verehren, dass du zu ihm betest, dann willst du mit dem eigentlich keine... Willst du mit dem nicht pimpern? Naja. Dann willst du dich eher sozusagen dem hingeben vielleicht noch, aber keine Liebschaft oder Beziehung auf Augenhöhe mehr. Ich glaube, der Zug ist dann abgefahren. Also wer sagt denn, dass der Sex auf Augenhöhe sein muss? Dominik hat so krasse Einwände. Was nein, da nein, los? Ja, da bin ich bei dir. Aber dann hättest du nicht wirklich, dass du... Ja. Dass du halt nicht so eine ernsthafte Beziehung suchst, sondern eher so ein, ja, er darf mich haben. Ich denke da an unsere Weltuntergangsepisode zurück, wo auch so viele Kulte und dergleichen waren. Da habe ich auch gesehen, wie das nicht immer auf derselben Ebene ist, sondern eher so genau, dominant sexuell. Ja, aber ich glaube dann auch gern mit dem Ziel der Fortpflanzung direkt. Genau, aber das wäre, glaube ich, ein anders gesetztes Ziel, als sie da jetzt anscheinend hat. Ja, naja, gut, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, sie hätte vermutlich nicht Nein gesagt, lassen wir es mal dabei. Ist meine persönliche Interpretation des Ganzen. Ja, ist halt ja auch die Frage, wie viele dem Führer Nein gesagt hätten in der damaligen Zeit. Wahrscheinlich wenige. Ja, war auch echt ein heißer Typ. War ein heißer Feger. Noch während des Reichsparteitags werden die Mitford-Schwestern als echte Arierinnen für den schwer rassistischen Bildband Nordische Schönheiten fotografiert. Ja. Ende 1937 hat sich Mussolini dann für den Staatsbesuch angekündigt und da ist Unity gar nicht happy drüber. Sie sieht nämlich die Gefahr, dass der sich jetzt zwischen Deutschland und England drängen kann und ihren Plan von einer anglo-germanischen Allianz zerstören könnte. Sie hält mit ihrer Meinung natürlich, wie aber sie was ist. Was treibt die denn da voran? Also sie hat jetzt versucht, die eigene Partei sozusagen in ihrem Herkunftsland dann noch ein bisschen zu pushen und sonst, was treibt sie denn aktiv politisch, ja, außer dass ein Mensch bisschen... Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Nein, der meint jetzt eher, was ihre Maßnahmen sind. Genau, oder? So. Genau. Naja, sie redet einerseits auf den Hitler ein und andererseits positioniert sie sich in der Presse entsprechend. Ne? Sie inszeniert sich als die Verbindung zwischen Deutschland und England. So. Aber was macht sie denn in England, um diese Sache zu rechtfertigen. Also ich meine, natürlich, dass sie sozusagen als Aushängeschild für Internationalität und der Freundschaft zu England in Deutschland da steht, ja. Aber was ist denn real, was davon in England ankommt? Kommen noch ein, zwei so kleine, es ist nicht so wahnsinnig viel. Ja. Aber sie spricht auch mit der englischen Presse zum Beispiel. Auch, ah ja, ach doch. Oder begrüßt den englischen Botschafter mit dem Hitlergruß. Was ja super angekommen. Es kommen dann noch so ein, zwei Kleinigkeiten. Aber ja, das ist natürlich, deswegen meine ich ja, das ist ein wenig so das Traumschloss, ne? Dass sie halt ihre Agenda. Aber es ist jetzt nicht so wie ein politischer Führer wie Mosley. Wenn der eine Agenda hat, dann verfolgt er sie auch. Ja? Genau. Und setzt sie aktiv in die Tat um. Okay. Da ist sie jetzt vielleicht ein bisschen eher das kleine Mädchen. Ich meine, gut, sie ist Anfang 20, ne? Also das ist jetzt auch nicht. Die ist halt auch noch in ihrer Findungsphase vielleicht, so ein Stück weit. Also, Mussolini. Sie hält natürlich mit ihrer Meinung nicht in den Berg. Ne? Also, die bei jeder Gelegenheit redet sie, und das ist jetzt dann quasi das, wo sie ihre Agenda dann los wird. Sie redet auf Hitler ein und auf alle anderen, und es geht eigentlich allen mega auf die Nüsse. Ja? Goebbels, da schwinden langsam so die Mitfahrtsympathien. Nur Hitler hält eigentlich weiterhin wirklich, wirklich große Stücke auf Unity. Und empfängt aber trotzdem Mussolini. Selbst ist er auch kein allzu großer Duce-Fan, aber Hitler? Ja. Okay. Also das ist eher so ein, der macht das gleiche System und mit dem muss man sich eher politisch verbrüdern, aber auf menschlicher Ebene. Ja, genau so. Okay, also der steht sich dem wahrscheinlich schon auch irgendwie dann überlegen und so, aber er sieht schon auch, er versucht sich schon anzunähern, klar. Ja, ja. Und deswegen empfängt er den auch und er hofiert den auch und er fährt 5 Tage lang, fährt er den irgendwie durch Deutschland und Aufmärsche, Paraden, jubelnde Menschen, alles Mögliche. Ne? Und er fährt ihn durch Deutschland. Er lässt ihn durch Deutschland. Das wäre auch ein schöner Roadtrip. Die weit auf der Autobahn. Oh Gott, ey. Das wäre doch total geil. Das ist auch ein Film, den ich sehen würde. Fahren Sie nicht bei Red Race auch mit so einem Hitlermobil? Nee, da fahren Sie in so ein Hitlermuseum irgendwie rein. Mr. Mussolini und sein Chauffeur. Was war da? Also nach diesem Besuch von Mussolini werden Deutschland und Italien auf jeden Fall ein ganzes Stück näher zusammenrücken. Mussolini spricht in einer Rede sogar auf Deutsch, wohlgemerkt. Der spricht gar von einem gemeinsamen Faschismus. Ich weiß nicht, Hitler sieht das, glaube ich, nicht ganz so, aber auf jeden Fall werden die so ein bisschen, heute würde man sagen, vielleicht Facebook-Freunde. Ja. Schwester Jessica ist mittlerweile wieder zurück aus Spanien nach London und bekommt dann auch Nachwuchs Ende des Jahres. Jedoch hält sie die Familie so ein bisschen auf Abstand, ja, weil, ja klar, die ist jetzt auf einer anderen ideologischen Ebene unterwegs als der Rest. Wollen wir nicht. Und trotzdem, aber mit Unity hat sie noch ein relativ gutes Verhältnis. Ja, die schreiben sich regelmäßig, die kommunizieren noch, die anderen hält sie eigentlich so ein bisschen von sich weg. Und Unity soll derweil jetzt eigentlich, so sagt man, mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft sogar beantragt haben. Mhm. Genau, die zwei Sätze passen überhaupt nicht zusammen. Ich weiß nicht, warum ich die hier so in einem Absatz habe. Okay. Ohne Kontext folgendes. Ja. Fascho-Familie. Die Fascho-Familie. Die Annäherung Deutschlands an Italien ist der erste Schritt, Österreich heim ins Reich zu holen. In den folgenden Monaten unternimmt Hitler deutliche Schritte in diese Richtung. Und das ist jetzt das, was ich vorhin meinte mit England hält bei vielen Dingen die Füße still. Ne? Das ist diese Appeasement-Politik. Und es gibt eigentlich nur einen Mann, der öffentlich seine Bedenken kundtut. Und der wird von Unity in Briefen zurechtgewiesen. Lieber Cousin Winston, ich bin der Meinung, dass du und mit dir die meisten Engländer im Hinblick auf Österreich vollkommen falsch informiert seid. So, das ist jetzt das, wie sie versucht, in ihrer Heimat irgendwie einzuwirken. Ja, so. Churchill ein paar Briefe. Ja, wobei Churchill an der Stelle eigentlich ja überhaupt noch nichts groß irgendwie zu melden hat. Aber er steht zumindest schon in der Politik und in der Öffentlichkeit und er positioniert sich auch, während die anderen eigentlich alle sagen, naja, wir wollen jetzt nichts riskieren, wir wollen jetzt keine Auseinandersetzung mit Deutschland riskieren, wir machen jetzt mal nichts. Unity selbst reist auch mehrmals durch Österreich, wo sie natürlich nur in pro-nationalsozialistischen Kreisen verkehrt, ja, wo man ihr sogar die Hände küsst, weil es die Hände sind, die schon mal den Führer berührt haben. Mhm. Also sie kriegt jetzt auch vielleicht nicht unbedingt das objektivste Bild von der Stimmung in Österreich. Und am 10. März 1938 ist es dann soweit. Die Wehrmacht besetzt Österreich. In einer nachträglichen Volksabstimmung über den Anschluss erreicht Hitler 99% Zustimmung. Nachträglich? Nach der Eroberung haben sie einen Antrag? Okay. Ja, das war ja keine Beoberung, das war eine Befreiung. Ich verstehe. Auch Unity ist begeistert und folgt ihrem Adolf sofort nach Wien, um ihm persönlich zu gratulieren. Und das ist jetzt ein ganz guter Punkt, der vielleicht auch noch was über das Verhältnis zwischen Adolf und Unity aussagt, ne? Denn sie wusste überhaupt nicht, dass an dem Tag quasi die Wehrmacht nach Österreich marschiert. Jetzt, wenn sie wirklich. Wait, was? Wenn sie jetzt wirklich so nah. Ja, sie wusste schon, dass das kommt und dass das geplant. Aber dass das wirklich jetzt dann an dem Tag passiert, das okay. wusste sie vorher nicht. Also, ihr hält sich schon noch so auf und, einer Armlängendistanz genau. von Informationen, die wirklich wichtig sind, fern. Und das wird jetzt gar nicht so breit getreten in dem Buch, aber das war für mich so ein klares. Das hat für mich ein klares Bild von dem Verhältnis eigentlich gezeichnet. So, ne? Also, er. Ist sicherlich offen für die Dinge, die sie ihm irgendwie aus England irgendwie zuträgt, aber ist jetzt nicht so, dass die irgendwie ist eine One-Way Street Political Best Buddies sind, ja, und er irgendwie alles irgendwie mit ihr teilt. Aber ja, sie amüsiert ihn. Das ist, glaube ich, schon so. Nach ihrem Österreich-Trip kehrt Unity wieder zurück nach England, wo die Stimmung inzwischen schon auch ziemlich am Kippen ist, ja. Im Hyde Park wird Unity in ein Handgemenge zwischen Antifaschisten und der Imperial Fascist League verwickelt, wo auch dann richtig die Fäuste fliegen und jemand ihr die heißgeliebte Hakenkreuzbrosche abreißt und dann droht sie in den Brunnen zu werfen. Also die Frau, nicht die Brosche. Ach, echt? Das ist ja. aber rüde. Das ist rüde. Das ist ja nicht die feine englische Art. Nee, das ist die feine antifaschistische Art. Unity beantwortet das mit, ich wollte ohnehin gerade hineinspringen. Also nackt. Das sagt sie später dann im Interview darüber. Und Hitler schenkt ihr dann auch gleich zwei neue Broschen. So, ja, zum Trost. Ist im Vergleich zum Cabrio jetzt auch günstiger. Das hat sie ja jetzt, das hat sie ja vielleicht noch. Das hat sie, glaube ich, nicht mitgenommen. Im Mai 1938. Unity ist mittlerweile mehr oder weniger dauerhaft nach München übergesiedelt. Freut sie sich vor allem über Hitlers Pläne, die Autobahn auch in Richtung Österreich auszubauen. Und sie freut sich darüber, dass der Gauleiter ihr einen Waffenschein ausstellt. Sie kauft sich umgehend eine kleine Walter PPK, die, so ein Brief in die Heimat, fast wie ein Spielzeug aussieht. Das ist ja süß. Ey, das hat langsam was von so einem schlechten B-Movie, so ein, wie heißt die Art von Filmen? B-Movie? Trash-Film? Ja, so ein Trash-Film mit Nazis, wo rumgeballert wird oder so. Wie nennt man sowas? Da gibt es doch so einen Namen für. Iron Sky? Ja, genau, aber wie heißt denn die Art von Filmen? Egal, ihr wisst, was ich meine. Ungefähr. Inmitten der Sudetenkrise packt sich Unity ein paar Freunde in ihr Cabriolet und fährt in die Tschechoslowakei. Können nicht so viele sein. Freunde? Ja. Ach so, wegen dem Cabriolet. Ja. Vielleicht ist es ja ein Stretch-Cabriolet. Das ist geil, wenn es einfach so ein Coupé wäre. Sie kehrt mit dem Schluss zurück, dass sich auch die Sudetendeutschen nichts sehnlicher wünschten, als von Hitler ins Reich heimgeholt zu werden. Ja, das ist auch mit meinen Aufzeichnungen übereinstimmend. Auf der Heimreise wird Unity natürlich ausgestattet wieder mit Hitlerbrosche und Parteiabzeichen, also mit ihrem quasi Parteiabzeichen, mit ihrem Spezialabzeichen. Sie wird aufgehalten und verhört, mitsamt Leibesvisitation. Das findet sie ziemlich unmöglich, ja, wieso. Oh, das jetzt aber mal, weil das mal fand sie es wohl nicht lustig. Das mal fand sie es nicht lustig. Okay. Nee. Das mal. Sie findet es unmöglich, wie die Demokraten hier mit einer Lady umgehen. Ja. Das letzte Mal wurde sie, glaube ich, auch nicht am Leibe visitiert. Moment, die Demokraten. Ach so. Du wirst nicht von den Deutschen. Genau, von den anderen. Okay. Sie, sie wird wegen ihren offensichtlichen Hitler. Ich dachte wieder bei der Einreise zurück nach Deutschland, sie kontrolliert werden. Genau, sorry, das habe ich vielleicht missverständlich formuliert. Sie wird dann tatsächlich aber doch letztendlich problemlos freigelassen, weil sie einen englischen Pass hat. So, also das ist dann irgendwie auch so ein bisschen schizophren an der Stelle. Aber du hast ja doch recht deutlich gemacht, dass das Auswärtige Amt quasi ihr den Pass gerne entzogen hätte, das ist aber nicht passiert. Ist nicht passiert, nein. Okay. Sie hat ihn noch. Sie hat auch noch keine Staatsbürgerschaft, glaube ich, an der Stelle. Nee, also wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube, sie weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, sie kriegt auch keine. Also. Heavy Spoiler. Stimmt. Ich bin mir gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Egal. Noch immer trifft sie. Ist ja auch nicht so wichtig, weil Deutscher ist mir im Herzen. Sie ist mehr Nazi als die Nazis. Noch immer trifft sich Unity fast täglich mit Hitler in der Osteria und zum Tee. Ist der echt jeden Tag in dieser Familie? Ja, wenn er in München ist. Aber also, der Kollege Weißmann hat ja vorhin auch schon angedeutet, dass das ja auch aus Sicherheitsgründen echt ein bisschen ein Problem ist. Ist es auch. Ist es auch. Also ist ja der Hammer. Aber ich sage ja, der hat wirklich einen sehr vorhersehbaren Stundenplan. Aber ich meine, er reist natürlich auch dann, je näher wir jetzt im Krieg kommen, desto mehr ist er natürlich auch in Berlin. Aber immer wenn er in München ist, ist er da ziemlich regelmäßig, ja. Ne, wobei du es auch andersrum wieder sagen kannst, wenn er jeden Tag woanders hingeht, ist es viel schwieriger, die Umgebung zu kontrollieren. Hier hast du vielleicht eine Chance zu sagen, naja, hier sind irgendwie, keine Ahnung, 10 Wachleute, die da in der Gegend abchecken, was für komische Dinge passieren und so Kram. Jetzt fängt der Philipp auch noch an mit so guten Einwänden. Ey, was ist denn hier los heute? Ey, also, hallo, ey, hat was er auch, das hast du auch Spezi getrunken? Nee. Völlig so blitzgescheite Einfälle hier auf allen Seiten. Der Jürgen stellt uns als doof hin. Gar nicht wahr, ich bin begeistert. Hm. Hallo, ich habe euch jetzt gleich springt er nach oben mit seiner Harfe und sagt, ich bin entzückt. Das war doch ein Lob. Egal, am 19. Juli ist er auch zum ersten Mal im Obersalzberg. Da war ich auch schon. Da warst du auch schon. Ich war da auch schon. Aber ich wurde nicht vom Hitler eingeladen. Ich noch nicht. Also weder von Hitler eingeladen noch so. Auf dem diesjährigen Reichsparteitag sitzt Unity gemeinsam mit ihren Eltern auf der Ehrentribüne. Sie hat auch einen antifaschistischen Journalisten einen Platz verschafft, was ich irgendwie ein bisschen warum? Irre finde. Ja. Ist das ein alter Freund? Oder? Ja, den kennt sie irgendwie, aber trotzdem, den da irgendwie ranzukarren, finde ich schon auch irgendwie strange. Das ist auch ein bisschen mutig von ihm. Ja, oder andersrum ist es so ein, lass dir zeigen, wie schön das ist. Und, ja, daher kommt das schon ein bisschen. Und dem erzählt sie auch fleißig, dass möglicherweise der bevorstehende Krieg zwischen England und Deutschland, also der möglicherweise bevorstehende Krieg, dass der nur jüdische Propaganda ist. Ja. Sie glaubt ja, weiterhin. Es war ja für ihr Ehrenwort, von daher. Genau. Sie glaubt weiterhin fest an die Allianz. Aber ja, ihre Zuversicht bröckelt auch so ein bisschen schon. So, ne? Ach, so reflektiert ist sie dann doch. Ja. Aber das finde ich echt interessant. Also sozusagen, welche Sachen blendet sie aus und welche sieht ja, sie? Ja, die Zuversicht bröckelt dann auch immer schneller. Denn nach Hitlers Rede am 12. September 1938, wo es hauptsächlich um seine Unterstützung für die Autonomie der Sudetendeutschen geht, nach der hält sie einen Krieg zum ersten Mal nicht mehr nur für möglich, sondern sogar für wahrscheinlich. Mhm. Mit England. Mit England. Ja, aber interessant. Ist sie immer noch auf diesem Trip mit ich bete ihn an? Ja, aber das mit dem, dass sie den Krieg für wahrscheinlich hält, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass Hitler sie in einem Vier-Augen-Gespräch persönlich vor einem möglichen Krieg warnt. Das ist relativ exklusiv. Okay. Exklusiv, okay. Doppelpunkt. Ja, aber ja. Also das ist die große spannende Frage. Was dringt zu ihr durch überhaupt und was nicht und was passiert in ihrem Kopf? Und die Frage ist auch tatsächlich, ob sich die Beziehung jetzt geändert hat oder warum mir jetzt ausgerechnet das in einem Vier-Augen-Gespräch sagt? Ja, auch eine spannende Frage. Danke, oh ja. Danke. Habe ich wohl wieder gut mitgedacht, ha? Du denkst immer so gut mit, Dominik. Du darfst es wohl sagen und ich nicht, oder was? Ja, so ist es. Okay. Das ist unfair. Notiz an mich. Ja. Warte mal, ich hole die Kreide und mache zwischen euch eine Linie im Zimmer. Ja, genau. Was für ein Poster hänge ich auf? Hanni und Nanni finde ich schön. Okay. Und nicht so eins vom Pferdemetzger. Boah, das ist echt gemein. Also. Gestern noch geritten, heute als Wurst schon aufgeschnitten. Unity hat ja jetzt quasi. Hast du schon mal Pferd gegessen? In Wurst vom Jahr. Okay. Aber tatsächlich von allen exotischen oder nicht 0815 Fleischsorten, die ich schon irgendwo verzehrt habe, mit Abstand die langweiligste. Weißt du, woran ich oft zurückdenken muss? Und ich bin gleich fertig mit meinem Exkurs. Schweinegesichter? Nein. Du hast mal für uns Bratwürste mit Kartoffel Kraut gemacht. Das war ja köstlich und fantastisch und eine unglaublich riesige Portion. Ich denke oft mit wolliger Freude zurück. Und was mich gerade traurig stimmt, ist, dass der Wienerwald zugemacht hat. Ja. Das haben wir vorher referenziert in einer A-Folge. Ja. Und da dann hast du gesagt, müssen wir unbedingt mal hin. Und zwei Tage später hat der Wienerwald zugemacht in Nürnberg. Ja. So. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob der dann direkt dazu gemacht hat oder ein paar Wochen vorher. Aber die montieren auch gerade die Schilder ab und so, von daher bevor der Schmidt da zum Essen kommt. Also entweder die renovieren den einmal komplett, aber ich glaube eher, dass der wegkommt. Sehr schade. So, die Unity. Danke, bin ich dran. Die geht jetzt zum britischen Botschafter und erzählt ihm so ein bisschen, dass die Lage vielleicht jetzt doch so ein bisschen ernst wird. Sie bleibt aber in Deutschland. Also sie nimmt es nicht zum Anlass, um jetzt irgendwie das Weite zu suchen. Es gibt ja auch keinen Grund, warum sie sich sorgen sollte bisher, oder? Nö. Aber ja, könnte man ja vielleicht meinen. So, ja, ne? Aber ich frage mich gerade immer noch so ein bisschen, wenn sie Hitler so vergöttert, wo stehen jetzt gerade ihre Loyalitäten? ist sie bei England oder ist sie bei Deutschland? Kommen wir noch drauf. Denn warum sonst redet sie da mit dem englischen Botschafter, wenn sie das Gefühl hat, oh, du könntest zu einem Krieg kommen? I have mixed feelings. Ja, ja, warum sagt sie einfach nicht, nein, ich vertraue da meinem... Complicated, ja, das trifft gut. Aber, ich vertraue auf den Mann, den ich anbete. Wir kommen noch ein bisschen drauf dann, aber noch nicht ganz. Nein, Entschuldigung, zu dem ich bete. Also, sie bleibt in Deutschland aber jetzt auch nur mehr oder weniger, denn... als Hitler kurze Zeit später in die Tschechoslowakei dann einwandert, befindet sich Unity gerade auf einer Vergnügungsreise in Venedig. Und auch die Reichskristallnacht im November verpasst Unity, weil sie gerade Diana in England besucht, um deren frisch geborenen Nachwuchs in Augenschein zu nehmen. Gibt es eine Differenzierung zwischen Urlaub und Vergnügungsreise? Weil tatsächlich fände ich das mal super, wenn ich einfach schreiben würde, ich wäre auf Vergnügungsreise. Ja, mach doch. Ja. Man muss wahrscheinlich mindestens in einen Vergnügungspark gehen. Ja, jetzt bei Vergnügungsreise hätte ich jetzt eher die Assoziation von was man heute so einen Wochenendtrip nennen würde. Also eher was Kürzes und ein Urlaub wäre sowas Längeres. Aber das ist jetzt nur aus dem Bauchgefühl heraus. Also ich glaube, es geht so ein bisschen auch um den Urlaubsschwerpunkt. Du kannst ja auf Erholungsurlaub gehen. Stimmt. Bildungsurlaub? Auf Bildungsurlaub. Oder du gehst halt auf Vergnügungsreise. Das ist so ein bisschen, ist alles ähnlich, aber so ein bisschen ein anderer inhaltlicher Schwerpunkt, würde ich sagen. Okay. Ich möchte mal auf eine Vergnügungsreise. Dann mach doch einfach. Dominik, du bist erwachsen. Bist seit 240 Jahren Elektroingenieur. Nein, bist du nicht. Das ist eine Anspielung auf irgendwo. Ja, so ein Badezeit-Sketch. Ah, okay. okay, also sie verpasst jetzt so einige Key-Events, möchte ich sagen. Mhm. Ja, wie man auch damals gesagt hätte. Ja. Und sie äußert sich auch nicht so ganz konkret über diese Dinge, ja. Sie ist jetzt aber, wenn sie in England ist, geht sie schon auch zum Parteiquartier der Konservativen in London und versucht da nochmal so ein bisschen die Werbetrommel für Völkerverständigung zu rühren, ja, und ein bisschen pro Deutschland irgendwie die ganzen Leute irgendwie einzuspüren. Aber wenn die Sprache dann auf so schlimmere Dinge kommt, die da gerade passieren, dann äußert sie sich da jetzt nicht so richtig dazu. Im Februar 1939, als Hitler dann total überraschend den Rest der Tschechei besetzt, erkennt Chamberlain, dass es ein Fehler gewesen war, die Deutschen so frei walten zu lassen. Mhm. Im Daily Mirror lässt Unity sich derweil aus, wie toll es doch wäre, wenn England und Deutschland sich die See und den Kontinent aufteilen würden, so wie Hitler sich das eigentlich von Anfang an gewünscht hat. Daneben druckt die Redaktion des Daily Mirror, und das finde ich echt cool, die Worte, wir sind nicht ihrer Meinung. Warum hat sie dann überhaupt das publizieren dürfen? Ich habe keine Ahnung. Also ist das Scheppe extrem inkonsequent. Ich habe keine Ahnung, aber ich finde es schön. Also kannst du noch einen klaren Punkt machen eigentlich. Aber ich wollte gerade sagen, das finde ich aber tatsächlich auch einen interessanten Journalismus, dass du halt wirklich sagst, dass du halt wirklich etwas abdrucken lässt, aber drunter ganz klar Stellung dazu beziehst, was dein Standpunkt dazu ist. Naja, also ich bin eher auf der Seite der neuseeländischen Regierung, als neulich dieser Amoklauf in Neuseeland war, wo die nicht mal den Namen von dem Amokläufer in die Presse gebracht haben. Das finde ich eine wahnsinnig gute Idee, weil genau dieses, die haben wirklich diese Aufmerksamkeitssache nicht geben. Ja, genau so. Und die haben dem quasi null Spielraum gegeben, um seine Botschaft nach außen zu bringen. Ja, ja, mega gut. Ja, aber der ist hier von Moschee zu Moschee gefahren und hat Leute erschossen. Und die ist halt einfach eine irgendwie total verpeilte, realitätsfremde junge Dame. Also ich meine, sie hat ja jetzt nichts Schlimmes gemacht. Warum sollte man jetzt ihr irgendwie... Nee, aber keine Ahnung. Also, keine Ahnung, die Taz, ja, die ist ja links. Die wird doch auch nicht einen Leserbrief von irgendjemandem Rechtem abdrucken. Aber das würde ich mir fast manchmal mehr wünschen, dass du dir eher sozusagen auch mal wirklich so, ne, wobei, aber Leserbriefe vielleicht nicht, aber tatsächlich von jemand, in einem Politiker-Interview würdest du schon abdrucken. Selbst also sie drucken ja auch Statements, in einem anderen Statements von der AfD ab. Genau. Also, ja. Ja, aber du hast ja einen Kommentar gerade erwähnt, das ist ja nicht ein. Also ich habe jetzt vor meinem geistigen Auge wirklich einen längeren Abschnitt, wo sie quasi einen Kommentar geschrieben hat. Nicht irgendwie so zwei Zeilen und ein Zitat. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ihre Aussage irgendwie ist, zieht los und verbrennt alle Andersgläubigen, sondern ihre Aussage ist ja irgendwie für die Völkerverständigung, so im Großen und Ganzen. Okay. Von daher ist es eigentlich auch lustig, dass, wenn ich drüber nachdenke, dass der Daily Mirror dann sagt, wir sind nicht ihrer Meinung. So, ja. Nein, UK first. Ja, nee. Aber finde ich jetzt nicht so problematisch irgendwie. Alles klar. Ich revidiere die Qualität deiner, was ich über die Qualität deiner Einwände gesagt habe. Da, da, da. Von den 1200 Zuschriften, die der Daily Mirror daraufhin erhält, pflichten 92% der Redaktion bei. Plus one. Ungefähr in der Zeit sucht Unity nach einer neuen, permanenten Wohnung in München. Hitler besorgt ihr ein paar Objekte, die sie besichtigen kann. Und Unity erkundet eine von diesen potenziellen neuen Wohnungen, stoziert ein wenig drinnen rum und beschwert sich über die gar so schrecklichen Vorhänge und Möbel. Die schluchzenden Nochbewohner, die blendet sie dabei so ein bisschen aus. Holy shit! Natürlich sind es Juden, die hier quasi ihr zuliebe enteignet werden. Alter Vater. Also, in Sachen, wir blenden mal schlimme Sachen aus, ne? Also, das ist schwer auszublenden. Jetzt deswegen sind wir aber wirklich über alle Deswegen habe ich es auch hier mit rein. Deswegen habe ich es auch hier mit reingenommen. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Naja, fangt mit diesem Wissen an, was ihr wollt. Ja. Am 29. März 1939 drückt Hitler händchenhaltend in der Osteria sein Beileid gegenüber Unity aus, dass England und Deutschland doch so verfeindet seien. Er beteuert immer wieder, dass ihre Freundschaft halten werde, ganz egal, was mit England und Deutschland passieren würde. Und es wird was passieren. Führe Ehrenwort. Es wird was passieren. Ein Krieg liegt in der Luft. Alle spüren das. Unity parkt ihren Hund für ein paar Tage bei Freunden in Budapest. Welchen Hund hat sie denn? Ja, sie hat irgendwie, das war in dem Buch, war ein Foto, glaube ich, drin von ihm. Das habe ich jetzt hier nicht parat. Unity hat einen Schäferhund? Sie hat den, glaube ich, auch vom Führer einen Hund geschenkt bekommen. Dann wahrscheinlich einen Schäferhund. Wahrscheinlich. Ich glaube, es ist eine Dogge. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls gibt sie den in Budapest ja, eine Dogge, bei Freunden ab, was ihr später dann als Selbstmordabsicht ausgelegt werden wird, was ich irgendwie auch wegen strange und weit hergeholt finde. Aber tatsächlich ist es so, dass es Unity gerade gar nicht gut geht. Der Traum von einer Allianz ist in weite Ferne gerückt und eine verschleppte Krankheit aus dem Vorjahr macht ihr immer noch zu schaffen. Um sich abzulenken, nimmt Unity Gesangsunterricht und Mathe-Nachhilfe. Mathe-Nachhilfe? Und Adolf verbringt jetzt auch zunehmend Zeit in Berlin, weshalb sie sich in München mehr und mehr langweilt. Im Juli bei den Wagner-Festspielen erklärt Hitler Diana und Unity, dass ein Krieg mit England jetzt nicht mehr zu vermeiden sei. Auslandskorrespondenten und ausländische Journalisten beginnen Deutschland zu verlassen und die britische Botschaft rät allen Engländern, es ihnen gleich zu tun. Aber Unity bleibt. Sie glaubt immer noch fest an Hitler als den Erlöser und Friedensbringer, auch wenn der Hitler-Stalin-Pakt eine Annäherung an England schwer bis unmöglich machen könnte. Sie sitzt jetzt rund um die Uhr am Radio und lauscht, wie sich die Lage entwickelt. Ihr Vater überweist ihr nochmal eine größere Summe Geld, weil die vorher üblichen Unterhaltszahlungen bald nicht mehr möglich sein werden. Also voraussichtlich. Am 28. August 1939 führt Unity ihre erste Lebensmittelkarte aus. Am 1. September dann der Blitzkrieg. Nach dem Polenfeldzug verhängt England ein Ultimatum. Deutschland müsse innerhalb von 2 Tagen wieder abziehen, sonst. Unity ist jetzt, und jetzt wird es wieder spannend, stinksauer und fühlt sich von ihrem Heimatland verraten. Ja, okay. So, natürlich nicht von ihrem Führer. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Obwohl der eigentlich fast alle seine internationalen Versprechen schon gebrochen hat, aber sie fühlt sich jetzt von ihrem Heimatland verraten. Das ist jetzt gerade so dieser Schwebezustand, ja, Krieg oder Frieden. Die ganze Welt hält den Abend an, steht hier, den Atem an natürlich. Und Unity kann jetzt auch ihre Familie nicht mehr erreichen. Also die Kommunikationswege, die Verbindungen sind gekappt. Und am 3. September um 11 Uhr folgt dann die Kriegserklärung Englands. Die von Frankreich, wenige Stunden später. Alle Verbleibenden aus der britischen Botschaft verlassen in einem Sonderzug das Land. In England übernimmt Winston Churchill das Ruder, als Kriegsminister dann, glaube ich, ne? Der Krieg spaltet auch die Familie mit fort. Lady Reedsdale wirft Nancy aus dem Auto, weil sie etwas Hitlerkritisches sagt. Und die Lage in München, die lässt sich heute kaum mehr rekonstruieren. Ein Brief, den Unity am 2. September an Diana geschickt hat, ist für einige Zeit das Letzte, was die Mitfords von ihrer Tochter hören. Unity wird zwar von der Gestapo überwacht, weil es aber unter Strafe verboten ist, Hitler zu überwachen, gestaltet sich das ziemlich schwierig. Okay. Göring hat trotz Verbot auch Rang. Die verbringen jetzt doch wieder Zeit miteinander. Die verbringen immer Zeit miteinander. Ja, aber in Berlin. Genau. Hast du in der Zeit, wenn er halt in München ist, verbringen sie aber schon immer. Kommt nach wie vor nach Berlin. Ja, München, genau. Okay. Göring hat trotz dieses Verbots trotzdem NS-Funktionäre irgendwie abhören lassen und die meisten Aufzeichnungen sind aber irgendwie nach Kriegsende oder bei Kriegsende eigentlich zerstört worden. Also über die Zeit gibt es eigentlich relativ wenig konkrete Unterlagen. Angeblich soll Unity am 3. September im Büro von Hitlers Chefadjutant aufgetaucht sein und ihm einen Umschlag überreicht haben. Darin ihre Hitlerbrosche und ein Abschiedsbrief an Hitler, in dem sie sagt, sie könne es nicht ertragen, die beiden Länder, die sie so sehr liebt, so zerrissen zu sehen. Also sie wendet sich ab? Deshalb will sie ihrem Leben ein Ende setzen. Der Adjutant Der öffnet den Umschlag wohl erst eine Weile später, nachdem sie schon wieder weg ist, liest es und alarmiert sofort die Gestapo, die Unity kurze Zeit später im englischen Garten auffindet, auf einer Parkbank mit einem Loch im Kopf. Das ist jetzt eine verzwickte Lage, denn der Brief wird von zahlreichen Historikern angezweifelt. Also es ist nicht ganz sicher, ob es den gab. Viele zitieren aus diesem Brief, ohne irgendwie einen Quellennachweis. Also keiner hat den irgendwie jemals gesehen. Also den gibt es nicht mehr, wenn es ihn jemals gab. Genau. Und aus vielen Ecken tauchen jetzt auch alle möglichen Zeugen auf, die gesehen haben wollen, was Unity da im Park irgendwie gemacht hat. Also dass sie erst mit ihrer Pistole einmal in den Boden und sich dann in den Kopf geschossen haben soll. Und es gibt aber so viele widersprüchliche Details, dass bis heute nicht ganz klar ist, wie sich dieser vermeintliche Selbstmord wirklich zugetragen hat. Ich komme mir gerade ein bisschen vor wie in der 8. Staffel von Game of Thrones. Das war ziemlich abrupt. Heute wissen wir nur, dass sie sich wohl am 2. September noch beim Einwohnermeldeamt abgemeldet hat. Und in ihrer Akte findet sich ein Vermerk vom 26. März 1940, wo steht, kurz nach Ausbruch des Kriegs festgenommen. Was irgendwie komisch ist. Also dieser Vermerk. Okay. Ein bisschen was finden wir noch in den Klinikakten der chirurgischen Klinik in der Nussbaumstraße, wo sie dann hingebracht wird. Und so wie es aussieht, bezahlt Hitler dort erstmal die Krankenhausaufenthaltskosten für das beste Krankenhaus am Platz. Hey, aber die lebt noch mit einem Loch im Kopf? Ja. Habe ich das nicht? Wait, what? Okay, ein kleines Loch. Es ist ein kleines Loch. Also Hitler bezahlt diesen Krankenhausaufenthalt aus seiner Privatschatulle. Er lässt sich aber da erstmal nicht blicken. Sie ist jetzt auch. Also ja, natürlich, sie lebt noch. Große Überraschung. Tada! Unity Surprise ist für eine Weile nicht ansprechbar und bleibt auch mit der Kugel im Kopf erstmal halbseitig gelähmt. Im Kopf. Sie hat eine Kugel im Kopf. Ach, ja, Mann. Sie steckt da noch. Und die Ärzte, das kriegt man nicht so. Und die Ärzte weigern sich, diese Kugel zu entfernen. Völlig zu Recht, ja. Vermutlich, weil, naja, man hat schon auch medizinische Gründe, aber vermutlich will auch niemand das Risiko eingehen, dass er Hitlers irgendwie Fangirl irgendwie auf dem Gewissen hat. Ne? Es dauert jetzt ein paar Wochen, in der sich ihr Zustand so ganz, ganz langsam bessert und wo sie dann auch so langsam wieder anfängt zu sprechen. Ja, wo steckt denn die Kugel? Im Kopf. Ach, danke. Gerne. Wir haben ja schon festgestellt, dass man in so einem Kopf ganz schön viel kaputt machen kann. Und trotzdem kann man noch einen mitunter, ich möchte jetzt nicht sagen ganz normales, aber man kann ein Leben führen. Es ist doch irgendwie, gibt doch so eine ganz bittere Geschichte, dass sich jemand das Leben nehmen wollte und sich aber so durch den Kopf geschossen hat, dass es zwar auf Standardseite wieder ausgetreten ist, aber sozusagen eigentlich alles, was wirklich dauerhaft kaputt war, war die Möglichkeit zu sehen. Da wird die Person danach einfach komplett blind. Boah, das war ganz schön fantastisch. Pech. Also ja, ich würde mir auch noch in den Kopf schießen. Das hoffe ich schwer, Jürgen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, du bist doch der Typ für Gedankenspiele. Was wäre dein bevorzugter? Oh, nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Das ist, das können wir gerne untereinander mal beschnacken, aber sowas senden wir nicht raus. Das ist nicht gut. Das hätte mich jetzt aber interessiert. Der Kollege Weißmann hat recht. Da geht es nicht um uns drei, sondern da geht es um Leute, denen es nicht gut geht. Irgendwie. Ja, nein, also das da in die Richtung will ich ja da überhaupt gar nicht. Nein. Okay, der Philipp hat recht. Was habt ihr denn mit euren guten Einwänden heute? Das ist ja echt anstrengend. Also, sie kann langsam widersprechen. Das Schicksal der jungen Frau ist von so großem Interesse, dass Berlin sich genötigt sieht, eine offizielle Stellungnahme abzugeben. Die lautet ungefähr so. Unity sei vom Kriegsbeginn so erschüttert, dass sie schwer erkrankte und sich eine Weile aus der Öffentlichkeit zurückzieht. Erkrankte aber ziemlich schnell ans. Stimmt ja auch irgendwie, ne? Ich bin an Kugel erkrankt. Ja, explosionsartig. Die typische Bleivergiftung halt. Ja. Mit Nachdruck. Jedes und Kopfweh. Starke Kopfschmerzen. Einseitig. Jedes Blatt in England, von der Times bis zur Schülerzeitung, druckt diese Stellungnahme. Also wirklich jedes. Also die ist schon auch jetzt bekannt wie ein bunter Hund. Ja. Am 8. November besucht der Führer Unity dann doch in der Klinik und gibt ihr das Spezialparteiabzeichen zurück. Sie soll es vor seinen Augen verschluckt haben, was angeblich ein zweiter Selbstmordversuch ist, der aber ziemlich beknackt ist, wenn ihr mich fragt. So, ja, doch. Und wo auch ziemlich schnell die Ärzte kommen und mit einer Sonde das Ding eigentlich sofort wieder rausholen. Okay. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht ich finde es aber echt bemerkenswert, dass der trotz Krieg sich die Zeit nimmt, die im Krankenhaus zu besuchen. Also ja, und jetzt kommt, pass auf. Es ist halt auch so ein bisschen eine Frage, ob das so ein bisschen Zerstreuung für ihn auch war. Ja, ist ja wurscht, aber die Zeit, dass er überhaupt hat. Ja, was es aber macht mit ihm, ist, es zerstreut ihn nicht. es betrübt ihn eigentlich viel mehr. Also ja, das, er ist jetzt wirklich, ja, ja. Das wirft ihn so ein bisschen aus der Bahn und zwar so sehr, dass er danach muss er noch eine Rede im Bürgerbräukeller halten und da ist eigentlich noch eine Feier im Nachgang angesetzt. Und die lässt er sausen, sondern zieht er sich zurück in seine Privatgemächer und die Bombe, die dort um 21.20 Uhr hochgeht, verfehlt damit ihr Ziel. Nein! Also das ist jetzt nicht das Stauffenberg-Attentat. Nein, da gab es ja noch die Genau, Geschichte. Das ist das Elsa-Attentat und er verpasst diese Bombe, weil Ach, er Quatsch. Weil er an jenem Tag vorher bei Unity im Krankenhaus zu Besuch war und ihn das so mitgenommen hat, dass er da nicht an der Feier teilnimmt. Mind blown, absolut. Das finde ich auch bemerkenswert. Und trotzdem kenne ich diese Frau nicht. Ich habe von der Frau vorher noch, mir ist dieses Buch in der Buchhandlung, also das stimmt nicht ganz. Ich habe schon mal, ich hab, hatte die schon. Aus dem Regal gefallen? Nein, ist aufgehoben? Ich hatte die schon auf meiner Themenliste, aber, okay. Aber weil ich irgendwo über dieses Buch gestolpert bin und mir dachte, das gibt's nicht, dass man diese Frau nicht kennt. Die ist so nah und so omnipräsent, wenn du dir diese ganzen Bilder anschaust, auf diese ganzen Veranstaltungen und hat offensichtlich so einen Einfluss auf Hitler, dass man die nicht kennt, ist Wahnsinn. Boah. Und dann habe ich sie auch noch mal im geheimen Kabinett in dem Podcast gehört, fällt mir gerade ein. Also gut, ich kannte sie doch, aber erst sehr viel später, sehr, sehr weit nach meinem Geschichtsunterricht. Eigentlich bin ich ein entfernter Verwandter. Ja, da kommen wir später noch dazu. Oh oh. Im Dezember wird Unity in ein Krankenhaus nach Bern verlegt, von wo aus sie dann an Heiligabend zu Hause anruft. Und es ist gut möglich, dass die Familie jetzt erst auch wirklich alles über die Sache erfährt. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Informationslage vorher war. Ob die haben schon mitgekriegt, was halt in dieser Stellungnahme und so weiter stand, aber so wirklich First-Hand-Infos gibt es dann, glaube ich, erst zu dem Zeitpunkt. Und sofort machen die sich natürlich auf den Weg in die Schweiz, Lady Reedsdale und Deborah. Und der Anblick ist grauslich. Also Unitys Haut hat einen ungesunden Brauton, ihr Blick ist leer, die rechte Hand kann sie kaum bewegen, laufen ist unmöglich. Besonders hart für Nazis? Der Brauton oder die rechte Hand? Die rechte Hand. Ja, das stimmt, der Brauton wäre noch gut. Der Brauton wäre eher förderlich. Sie kann nicht selbstständig essen und inkontinent ist sie auch. Also Mama und Schwester müssen zusehen, dass sie sich ihren Schock gegenüber Unity nicht allzu sehr anmerken lassen. Sie packen sie jetzt dann in einen speziellen Krankenwaggon und brechen auf in Richtung Calais. Die Fahrt ist aber eine einzige Tortur. Bei jedem Calais? Nach Calais. Frankreich? Küstenstadt? Darum nee, da ist dann der Erholung, da ist das Schiff wahrscheinlich zu UK wieder rüber. Dominik, ich wollte gerade sagen, weil Calais ist doch hier ganz nah kanalmäßig. Ja, ja. Calais und Dover. Geht's halt nach England dann. Das ist der Plan. Okay. Also, aber die Fahrt mit dem Zug ist die Hölle, ja. Also ich stell dir vor, du hast eine Kugel im Kopf und es wackelt andauernd und ruckelt und sie erleidet Höllenqualen und die Heizung fällt auch andauernd aus. Der Zug hat auch noch Verspätung und die Mitfahrts verpassen die Fähre und müssen zwei Tage lang dann noch von Reportern umringt im Hotel in Calais ausharren. Am 2. Januar 1940 läuft unter großem Militäraufgebot eine Fähre in England ein. Ein riesiger Menschenauflauf erwartet Unity. Einzelne Spötter rufen zynisch Heil Hitler, als Unity auf einer Barre ausgeladen wird. Aber wer kommt denn dazu sowas um? Schaulustige. Ja. Schaulustige. Also wissen die, dass die in so einem desolaten Zustand ist? Ja, die gehen davon aus. Und wie soll ich sagen, nicht jeder glaubt die Geschichte so, wie ich sie euch erzähle. Okay. Sagen wir so, andere Leute haben andere Wahrheiten. Und es gibt jetzt viele, die einfach neugierig sind, weil sie eh neugierig sind. Es gibt viele, weil die Mitfords schon immer in der Yellow Press unterwegs waren und Unity ganz besonders in letzter Zeit. Und es gibt viele, die sich einen Hinweis darauf erhoffen, dass die Geschichte nicht sich so zugetragen hat, wie ich sie hier euch heute erzähle, sondern anders. Deswegen habe ich jetzt nochmal weitere 36 Seiten. Mit einer alternativen Geschichte. Ich habe da noch das zweite Dokument hier, genau. Okay. Wir gehen jetzt nochmal die Parallelgeschichte davon durch. Nee, können wir dann nochmal. Bringen wir das zu Ende und dann schauen wir, was da noch für Fragen offen sind. Die Presse trampelt sich dort jetzt gegenseitig auf die Füße. Dass der Krankentransport, in den sie umgeladen wird, nach wenigen Metern eine Panne hat und die Mitfords wieder in einem Hotel Unterschlupf suchen müssen, das wird auch der Presse angedichtet. Also, dass die irgendwie den Fahrer Kohle zugesteckt haben. Hab mal einen Platten hier. Genau. Die Bilder von Unity gehen sofort um die Welt, zusammen mit wildesten Spekulationen. Denn von einer Kopfverletzung, ich meine, ihr habt die Bilder da drin vor euch, ihr könnt sie euch gerne anschauen. Von einer Kopfverletzung ist an der Frau, obwohl ohne Hut, nämlich bei bestem Willen nicht zu erkennen. Also guck dir die Bilder an. Was? Ich meine, kann man auf einem Foto schlecht erkennen, aber das sagen die Leute, die da vor Ort sind. Die sehen keine Kopfverletzung. Aber Moment, war das nicht gerade noch mit braune Hautverfärbung und... Ja, ja, also sie sieht schon krank aus, sie ist schon offensichtlich auch krank, aber das ist, ich kann jetzt noch nicht, oder okay, ich will jetzt noch nicht auf alle Details alles eingehen. Gut, alles lass uns gut, danach, alles so, es sind halt Verschwörungstheoretiker, ja. Okay, und okay. Wenn die jetzt dahergehen und nicht sofort irgendwie ein riesiges Einschussloch sehen, dann ja, klar. Ist halt einfach nicht klar. Das soll jetzt nicht heißen, dass sie keine Kopfverletzung hat und dass sie keine Kugel im Kopf ja, hat. Ja, ja, ich ja. Bin mir sehr, sehr sicher, dass sie eine Kugel im Kopf hat. Ja. Aber mit einer weiteren PPK machst du jetzt auch nicht unbedingt ein riesen Einschussloch. Nee. Und ich meine, ich wollte gerade sagen, wenn das Loch so groß wird, dass es jeder immer sehen wird, dann wird es wahrscheinlich auch einfach nicht mehr leben. Genau, aber das sind jetzt halt Leute, die sehen sie hat keinen Hut auf und sie sehen kein Loch. Mhm. So. Gut. Ja. So. Und das geht zusammen mit wilden Spekulationen um die Welt. Ein Reporter dringt dann mit Einverständnis des Vaters und ich glaube, da ist auch einiges an Geld geflossen, doch zu ihr durch und dem erzählt sie, ich bin heilfroh, wieder hier zu sein, auch wenn ich nicht auf eurer Seite stehe. Das mal noch zu so viel zu, okay. wo ihr Herz hängt. Ja. Das okay. ist ein Zitat, das auch riesige Schlagzeilen machen wird. Ich wollte sagen, die macht dich in der Nachbarschaft beliebt. Ja. Viele fragen sich, warum Unity nicht auf der Stelle vom Geheimdienst verhaftet wird. Ja, es heißt sogar, dass sie die Verletzung nur vortäuscht, um sich wieder ins Land zu schmuggeln, ohne wegen Hochverrats direkt interniert zu werden. Also das sind so die Gerüchte, die dann halt da jetzt rumgehen und die Spekulationen. Ja, und die Leute werden sich auch fragen, warum bleibt sie nicht in Deutschland? Wenn sie, also, ne, wenn sie doch eigentlich hier gegen das Land ist. Können wir auch gerne noch drüber reden, aber das machen wir dann am Ende, glaube ich. Praktischerweise hat Unity Teile ihres Gedächtnisses verloren oder sie stellt sich so clever dumm, dass sie halt einfach sagt, na okay, sie spürt irgendwie, dass alle sie hassen, aber sie kann sich überhaupt nicht erinnern, warum. Immerhin Moment, aber sie sagt immer noch, dass sie gegen alle ist. Oder halt gegen die Leute hier jetzt. Nein, sie ist jetzt nicht per se gegen die Leute, das stimmt so nicht. Aber sie ist halt, sie steht eigentlich eher auf der Seite Deutschlands. Okay. Aber sie ist schon, okay. Sie ist ja eigentlich für die Völkerverständigung, aber wenn sie sich jetzt halt quasi das Krieg, ja, wenn sie sich jetzt entscheiden müsste, glaube ich, äußert sie sich zumindest so, dass sie eher auf deutscher Seite steht. Okay. Immerhin bestätigen Röntgenaufnahmen, da ist wirklich eine Kugel an einer Stelle, wo sie absolut nicht hingehört und auch die englischen Ärzte weigern sich jetzt, die zu entfernen, weil das wohl auch nicht unbedingt gut ausgeht, ja, vermutlich. Unitys Fall wird beim englischen Geheimdienst und auch im Parlament heiß diskutiert. Viele fordern, sie unter Hausarrest zu stellen und sollte sie bald wieder wohl auf sein, sie zu internieren. Und andere fragen, was denn hier die Rückführung, das muss ja wohl in Vermögen gekostet haben und wer bezahlt denn diesen ganzen Scheiß? Aber ich sag mal, in Sachen Hausarrest, braucht es den gerade, wenn sie nicht gehen kann und inkontinent ist? Oder genau. Hat sie sich davon jetzt schon wiederholt? Nee, sie ist schon... Okay, nee. Okay. Aber naja, das sind halt jetzt die Leute, ne? Die können ja das auch nicht so richtig einsehen, was da passiert. Ja, ne? Verstehe. Die sitzen jetzt zu Hause in der Kneipe und sonst wo und die fordern jetzt halt, ne? Das gemeine Volk. Das gemeine Volk, der Pöbel. Unity kommt jetzt nach Hause nach Swinbrook, wenn auch nicht ins alte Haus, das der Lord aus Geldnot hatte verkaufen müssen, sondern in ein kleineres, ein anderes. Und da kümmert sich die Mutter dann aufopferungsvoll um sie. Und dies ist auch die nach wie vor ebenso wie Unity an Hitler noch als Heilsbringer festhält. Ich glaube, dass darüber sich dann Mutter und Vater so ein bisschen verstreiten, denn der ist von seinem kurzen Ausflug in den Faschismus mittlerweile wieder geheilt und schwenkt jetzt wieder politisch in die andere Richtung um. Und da gibt es relativ viel Zoff drüber. Was dann auch dazu führt, dass der Lord Reedsdale seine Familie im Jahr 1940 sitzen lässt und sich mit einer ehemaligen Hausangestellten auf eine schottische Insel zurückzieht. Okay. Eine ganze? Eine ganze, ja. Oh. Ist, glaube ich, sogar seine. Also die ist nicht so arg groß. So viel zum Thema wieder, dass er doch... 4 Quadratmeter. Ja. Ich sag ja, das steht da so oft drin, dass die irgendwie Geldnot haben und dann geht es darum, halt dann haben sie eine Insel. Dass sie den dritten Chauffeur irgendwie entlassen müssen oder sonst irgendwas. Der verbleibende Rest der Familie hegt und pflegt Unity, die langsam wieder Briefe schreiben und sich sogar um eine Ziege kümmern kann. Aber sie ist impulsiv und launisch. Ich liebe deine Details wie diese Ziege. Aber sie ist auch impulsiv und launisch mit dem einen oder anderen Zug von Wahnsinn. Im März stellt die Mutter fest, dass die Tochter zwar noch immer stark unter den Folgen des Kopfschusses leidet, vom Wesen her aber zumindest wieder halbwegs die alte ist. Mhm. Also inkontinent zwar, aber ansonsten im Grunde wie neu. Im April 1940 bringt Diana einen Sohn zur Welt. Und das bringt jetzt wieder die Gerüchteküche so richtig zum Brodeln. Denn die Leute sagen jetzt, oh, es könnte sein, dass die Niederkunft nur vorgetäuscht ist und das Kind eigentlich von Unity ist, schwanger aus Deutschland zurückgekehrt ist. Vom Führer? Von wem sonst? Und es gibt da... Ich würde jetzt sagen, die Yellow Press dreht durch. Naja, das kann man jetzt hier ein bisschen lustig abnicken. Nein, oder, nein. Es gibt so einen investigativen Reporter, ich weiß nicht, ob der nicht sogar vom BBC unterwegs war, der wirklich dieser These dann mal nachgegangen ist, in den 80ern oder irgendwann, keine Ahnung, oder 90ern. Und da mal, der hat auch einen großen Aufruf gestartet, so nach dem Motto, sind Sie das verschwundene Kind Hitlers oder das heimliche Kind Hitlers, und hat versucht, da irgendwie auf dem Weg dann Leute zu finden. Ist im Sande verlaufen, ja, Spoiler. Aber die Doku ist gar nicht schlecht. Also da erfährt man auch noch einige Details, was so mit ihr dann passiert ist, als sie nach Hause gekommen ist. Könnt ihr euch mal anschauen. Also was wohl ist, dass sie eine Weile ab und zu in so einem Haus dann auch regelmäßig war, wo sonst Frauen entbunden haben. Also in so einem, ich weiß nicht, wie man es nennt, so einem Frauenhaus, kann ja so einem Geburtshaus irgendwie. Da war sie wohl auch eine Weile irgendwie untergebracht. Okay. Und das ist natürlich schon was ein deutliches Indiz. Starke Gerüchte in die Welt setzt. Aber auch diese Dokumentation kommt eigentlich zu dem Schluss, dass das Quatsch ist. In die Welt gesetzt, dass sie was in die Welt gesetzt hat. Aber ich empfehle es trotzdem, ich lasse euch einen Link in den Shownotes, einfach mal auf YouTube gucken. Ja, weil wir ja nicht genügend Content haben, alle zusammen. Hey. Jetzt wird hier quergeschossen. Ja, jetzt aber, hey. Entschuldigung. Gerade in der Pause erzählt ihr mir hier noch, ja, wie spannend er das alles findet. Das ist das super spannend. Das ist eine meiner Favorite Episodes bisher. Ich finde es total super. Ich fand es schon super, als keine Handlung da war. Ich habe das, glaube ich, nachweislich mindestens dreimal gesagt. Als noch keine Handlung da war. Naja, also am Anfang war es ja einfach nur ein Bild von der Familie gezeichnet. Ja, und das hat mich schon höchst erquickt. Ja, ich fand irgendwie, für die Geschichte war es mir sehr, sehr wichtig, dass man die Rahmenumstände kennt. Ja, und auch, also ich liebe immer noch dieses Detail, dass die eine Schwester, ich weiß nicht, ob die jetzt immer noch da unterwegs ist, aber die mit den Kommunisten abhängt. Ja, die ist immer noch ein bisschen auf der Ebene unterwegs, ja. Im Mai wird Mosley verhaftet und die BOF verboten. Also die Reste, die da noch irgendwo waren. Ja, ja. Im Juni, kurz nach Churchills großer, flammender Widerstandsrede, muss dann auch Diana in den Knast. Es heißt, dass Nancy da als treibende Kraft aktiv war. Und der ehemalige Guinness-Schwiegervater, der hat wohl zumindest auch Diana fleißig denunziert. Okay. Und das Baby kommt dann zur kleinen Schwester und Diana wird ihr Kind dann erst irgendwie nach 10 Monaten zum ersten Mal wiedersehen. Das ist so ein bisschen tragisch an der Stelle. Im Herbst 1941 kann Tom, also der Bruder, der kann dann Churchill zumindest überreden, dass dieser Mosley in das gleiche Gefängnis verlegt wird wie Diana. Was insofern kurios ist, weil das ein Frauenknast ist. Okay. Okay. Und er dort der erste und einzige männliche Gefangene ist. Der Heimkorb. Finde ich auch eine sehr schöne Randnotiz. War doch bei der Ein Tiere vor Gericht Folge, war der Hund nicht irgendwie angeklagt? Was war denn da? War der nicht irgendwie im Knast, der Hund? Schweine und da war öfter Igel. Mal jemand im Knast. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr. Unity bleibt weiter auf freiem Fuß, auch wenn es deshalb nicht nur einen öffentlichen Aufschrei gibt. Als sie sich spät im Jahr 1941 auf der Hochzeit von Deborah zeigt, nimmt die Presse das zum Anlass, erneut nach ihrer Internierung zu rufen. Jedoch rettet sie ihr mentaler Zustand vor derart schlimmen Konsequenzen. Man kommt zu dem Schluss, dass sie einfach auch gerade geistig nicht in der Lage ist, überhaupt staatsfeindlich aktiv zu werden. Sonst würde sie wohl kaum mit einer angesteckten Hakenkreuzbrosche zum Einkaufen gehen, oder? Staatsfeindlich aktiv. Also, alter Vater. Also sie läuft halt immer noch mit dieser Brosche. Ja, aber wie absurd. Irgendwie England hat Deutschland den Krieg erklärt und sie rennt mit einer Hakenkreuzbrosche rum. Und wird nicht weggesperrt. Das ist eigentlich schon geil. Es gibt einen neuen Aufschrei, als man sie dann im Dezember 41 Autofahren sieht. Ja? Mhm. Auch da rufen die Leute wieder, dass man sie doch bitte jetzt endlich wegsperren möge. Und sie darf dann auch sogar ihre Schwester Diana gelegentlich im Gefängnis besuchen. Ansonsten wendet sie sich der Religion zu. Ja, und auch eine Affäre mit einem verheirateten Piloten der RAF. Also sie kommt jetzt dann schon langsam wieder so auf den Damm. Royal Air Force. Ja. Sekunde. Dass sie sich in die Religion stürzt, finde ich eigentlich fast schon naheliegend. Weil sie wieder so was Großes vielleicht für sich sucht. Voll. Was so eine Antwort gibt und so einen Halt. Und da halte ich ja Religion, wenn es eine gemäßigte ist, ja echt für ein gutes Ventil in die Richtung noch. Aber was ich jetzt total absurd finde, ist ja ein RAF-Pilot. Weil irgendwie, ich meine, was tut denn der jetzt? Der zieht jetzt auch los gegen Deutschland. Ja. Also, Ja, das ist jetzt auch nur wegen so halt, ich glaube, das ist ja wegen so eine Bettgeschichte halt. Ja, ja, so aber mit ihrer kompletten Überzeugung, was sie da alles lässt und alles tut, da, dann sowas zu machen, finde ich jetzt relativ krass. Ja, ich fand das auch, und das wird auch relativ, das wird auch gar nicht groß breit getreten, so, das wird ein wenig so halt noch erwähnt, ja, irgendwie, aber. Und mir geht es ja null darum, dass sie nicht, also. Ich fand es jetzt interessant, dass sie überhaupt wieder in der Lage dazu ist, sowohl körperlich als auch geistig, sich auf sowas einzulassen, so, deswegen fand ich das halt an der Stelle schon auch wichtig. Und, also, wir sind jetzt an dem Punkt, wo man ohne die ganze Vorgeschichte würde man Unity vermutlich wieder für so eine typische Midford-Exzentrikerin halten, ja. Sie fährt laut singend mit dem Fahrrad durchs Dorf, sie erscheint ohne Schminke in mottenzerfressenen Kleidern auf Partys. Aber ersteres finde ich noch sympathisch. Sie bringt. Finde ich jetzt das Sympathischste, was sie eigentlich fast die ganze Zeit gemacht hat. Sie bringt andere einfach auch gerne in Verlegenheit. Sie hilft manchmal aus Einsamkeit in der Suppenküche, ja. Weil, also, die meisten Leute wollen einfach mit ihr auch nichts mehr zu schaffen haben. Ja, ja. So. Naja, gut, klar. Aber nach Deutschland zurückzukehren ist niemals eine Option. Naja, nee, sie kann. Stelle ich mir auch schwer vor, die hat ja keine deutsche Staatsbürgerschaft. Sie kann nicht eigenständig leben, sie kommt, glaube ich, auch gar nicht wirklich ein, kommt nicht ohne weiteres ins Land und wie soll sie sich dann da in einem, ja, okay, im Krieg, sich im Krieg befindlichen Land? Schwierig. Als im November 1943 Diana und Mosley dann freigelassen werden, geht erneut ein Raunen durch die englische Gesellschaft. Und nun schreibt auch Jessica einen erbosten Brief an Churchill, in dem sie ausführlich erklärt, warum Diana weiter eingesperrt gehört. Also ich meine, bei der finde ich es nachvollziehbar, ja. Warum Nancy sie denunziert hat, weiß ich nicht, aber die ist halt immer noch pro Kommunismus. Ja, ja, ja. Und im ganzen Land ist halt gerade auch so eine antifaschistische Stimmung. Also da sind jetzt gerade die hier als die Gesichter der BUF auch die Bösen. Nach der Landung in der Normandie darf Unity dann auf die schottische Insel übersiedeln, auf der auch ihr Vater ist. Also sie war dann schon auch jetzt nicht so direkt unter Hausarrest, aber sie brauchte dann schon auch irgendwie zumindest, um nach Schottland zu gehen, dann wieder eine offizielle Erlaubnis. Also hätte sie jetzt auch nicht ohne das hier, ohne den Stempel im Pass irgendwie, hätte sie jetzt auch nicht gedurft. Die Mama kommt mit, was auch so ein bisschen awkward ist, weil der Papa da ja mit seiner neuen Lebensgefährtin hockt. Also bei der Geschichte kommt es da auch gerade nicht mehr drauf an. Die flüchten dann aber auch kurze Zeit eh weiter. Also die Mama und Unity hocken dann hier quasi mehr oder weniger allein auf der Insel. Unity richtet sich da das Zimmer mit Hitlerbildern schön ein, zieht auch vor dem Haus immer mal wieder eine Hakenkreuzflagge auf und freundet sich mit dem Volleyball an und spielt den ganzen aber das kann Völkerball. Ich wollte gerade denken, das ist so ein Part. Ja, ich wollte Oh Gott. Okay, du hast ein Episodenbild, das von, wie heißt der nochmal? Wilson. Wilson, aber mit so einem Bärtchen noch drauf. Oh Gott. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Nein, komm, das ist ja furchtbar. Und dann spielt sie noch den ganzen Tag mit dem Grammophon deutsche Marschmusik. Also, ja, ansonsten ist sie ziemlich langweilig. Das ist keine so arg große Insel. Tom Mitford fällt im März 1945 im Kampf gegen die Japaner. Er hatte gebeten, nicht gegen die Deutschen in den Kampf ziehen zu müssen, weil er nicht auf Freunde schießen wollte. Und deshalb wird er nach Burma versetzt und dann, leider gegen die Japaner in den Krieg ziehen muss. Im Dezember 1945 versucht das britische Unterhaus erneut, Unity zur Verantwortung zu ziehen. Es ist wieder vergeblich, die Sache scheitert am Generalstaatsanwalt. Und dann ist es aber auch so, die Luft langsam raus. Also langsam erlischt so das öffentliche Interesse an ihr. Unity hockt mit Mama auf der Insel in der Einöde, wo sich die beiden mehr und mehr in die Haare kriegen. Ansonsten ist eigentlich alles relativ ruhig. 1948 im Mai plagt Unity dann ein schlimmer Husten. Dazu kommt Fieber und ein sich rapide verschlechternder Gesamtzustand. Lady Ridsdale bringt. Sekunde, kommt jetzt wieder die Tuberkulose? Nee. Meningitis, wenn du es genau wissen willst. Ja. Lady Ridsdale bringt ihre Tochter mit einem Motorboot zu einem Krankenhaus, aber alle Hilfe kommt zu spät. Mhm. Unity. Meningitis, oder? Meningitis, ja. Wo hast du das jetzt gewusst? Krass, ne? Fieber und Husten, der Dominik hat schnell kombiniert. Wahnsinn. Unity Valkyrie, also nicht mehr Valkyrie, sondern Valkyrie Mitford, stirbt am 28. Mai 1948 um 22 Uhr im Alter von 33 Jahren an Meningitis. Auslöser war wohl, dass die Kugel im Kopf angefangen hat zu wandern. Mhm. Und dann hat sich irgendwie das entzündet. Hat sich das nicht entzündet? Das hat mich eh gewundert. Naja, es gibt schon öfter mal, dass man so Geschichten hört, ne, dass irgendeiner irgendwo sowas stecken hat und lange Jahre. Und quasi täglicher Basis, dass ich so eine Geschichte. Sie schafft es jetzt ein letztes Mal auf die Titelseiten des Landes. Ihre Schwester Diana wird im Jahr 2003 neben ihr begraben. Boah, die hat man ganz schön lange ausgehalten. Die hat lange ausgehalten. Diana war, glaube ich, auch die letzte aus dem ganzen Clan, die irgendwie, ich glaube, weit über 90 dann dann war. Es bleibt ein fader Geschmack des Zweifels an dem Kopfschuss. Ich bin fast sicher, dass, also dass der Kopfschuss echt war, da bin ich überzeugt von. Ich bin fast sicher, dass da mehr noch dahinter steckt. Also, dass sie vielleicht sogar das nicht selbst war, ja, die abgedrückt hat. Es gibt so mehrere Theorien. Eine sagt, naja, vielleicht hat sie irgendwie der Geheimdienst oder irgendwer aus dem Weg geräumt, die Gestapo, irgendwie irgendwer. Vielleicht, keine Ahnung, Goebbels fand sie ja nicht so gut dann mehr und man weiß es nicht genau. Es könnte aber auch sein, dass Hitler einfach das Interesse an ihr verloren hat und dass das ihr Herz zerrissen hat letztendlich. So. Okay. Also dass er sie so ein bisschen verstoßen hat. Dann hätte er sie im Krankenhaus nicht mehr besucht. Ja, spricht auch so ein bisschen dagegen, ja. Aber vielleicht hat er dann, vielleicht hat sie es härter aufgefasst, als es irgendwie gemeint war, oder er hat sie nach Hause geschickt. Und also du meinst, dass der Selbsttötungsversuch schon echt war, aber. Ist eine der Möglichkeiten. Okay, ja. Okay. Also das halte ich auch für realistisch. Okay. Also was ich glaube, ist, dass da irgendwie mehr dahinter steckt, weil tatsächlich, dass sie sich dann so lange jetzt für eine Völkerverständigung ausspricht, okay, ja, und dann aber ja offiziell auch oder öffentlich auf die Seite Deutschlands schlägt und sich dann aber in den Kopf schießt, ja, weil es Krieg gibt und die Länder nicht mehr zusammenfinden, wo sie eigentlich ihre Seite schon gewählt hat. Ja, das finde ich seltsam. Das fällt mir so ein bisschen störend auf. Ja. Ja. Andererseits ist die auch einfach schräg drauf und vieles von dem, was sie tut und getan hat, kann ich nicht nachvollziehen. Wo du jetzt gerade deine Theorien aufgestellt hast, habe ich in meinem Kopf jetzt überlegt, wie lange es wohl dauert, bis du irgendwann mal kommst und sagst, ich habe den Fall gelöst. Ich habe länger und intensiver studiert als jeder vorher und ich habe die Lösung. Naja, die hatten ja früher auch nicht das Internet, ne? Die konnten gar nicht so tief recherchieren wie ich heute. Ja, klar. Viele sehen auch in der Weigerung Englands, sie zu internieren, einen Beweis dafür, dass sie doch eine Spionin gewesen sein könnte. Das glaube ich jetzt wiederum nicht, aber das ist auch so eine gängige Theorie. Ja. Also muss man schon auch sagen, ist komisch, dass sie auch, als sie dann wieder gesund war oder so, dass sie nicht irgendwo mal in England noch zur Rechenschaft gezogen wurde. Wobei es die Frage ist, was sie wirklich aktiv staatsfeindlich gemacht hat. Außer negativ auch. Außer ein paar schlimme Äußerungen halt. Ne? Ja. Aber ob sie wirklich aktiv irgendwie, ob er sie wirklich wegen Hochverrat hätte dran kriegen können oder Verrat, weiß ich nicht. Naja gut, also ja, Hochverrat vielleicht jetzt nicht, aber im Endeffekt. Aber was meinst du, fördert dann eine antidemokratische Partei, die ja das bestehende System kippen will? Ja, aber das gibt in der Bundesrepublik Deutschland nach wie vor solche Menschen. Ja, ja, genau. Also, was ist denn dann der Vorwurf? Ja. So, wegen was würdest du sie denn dann zur Rechenschaft ziehen? Und offensichtlich hat sie ja hochrangige Freunde gehabt, weil wo du gesagt hast, das eine ist am Oberstaatsanwalt hier gescheitert. Das ist ja auch was, wo du ziemlich klar gemacht hast, dass eigentlich der Case schon da gewesen wäre, aber halt einfach jemanden Veto eingelegt hat. Auch noch ein guter Punkt, genau, habe ich auch noch nicht gesagt. Der Vater hat da natürlich auch relativ große Kontakte und hat da sicherlich auch irgendwo im Hintergrund noch alle Register gezogen, die er irgendwie ziehen konnte. Ja, das glaube ich auch. Also das spielt sicherlich da auch noch eine Rolle. Weil dass er so, das finde ich ja eigentlich das Herzerwärmende an der ganzen Geschichte ist, dass er so das Ganze so mitgemacht hat, ja. Oder auch die Mutter so, dass die eigentlich mit ihr geschwungen sind und gesagt haben, okay, es ist halt crazy, aber irgendwie, wir lassen dich mal und dann sogar noch damit sympathisiert haben, sich so ein bisschen mitreißen haben lassen und dann auch danach irgendwie noch komplett in ihr standen. So, das finde ich schon auch ein bisschen cool an der Stelle. Schwierig. Schwierig für alle Seiten. Weil, ich meine, du hältst zu deiner Tochter, aber gehst halt in so ein schlimmes System mit rein, ne? Ja, die echte Heldin ist die Kommunistin. Man muss halt auch manchmal, wenn man Kinder hat, muss man halt auch mal mit in den Bällepool springen, ja? Ja. So, das ist halt so. Okay. Nein. Also, das Video von diesem investigativen Reporter habe ich euch schon ans Herz gelegt. Der hat sich nach dem Krieg tatsächlich die Akten des MI5-Typen geschnappt, der die Befragungen damals irgendwie durchgeführt hat in der Zeit. Also jetzt, ja, auch Unity und irgendwie andere halt aus der Zeit. Und auf Basis dieser Akten hat er quasi seine Recherche da irgendwie nochmal durchgezogen. Also das ist auf jeden Fall interessant. Was ich wahnsinnig interessant finde, ist, dass Unity Mitford auch als Vorbild für die Hexe Lestrange, wie spricht man die aus in Harry Potter? Lestrange, glaube ich. Gilt. Weiß ich nicht. Ich kenne mich da nicht so arg gut aus. Tatsache ist aber, dass Rowling ein großer Fan von Jessica Mitford ist, die dann auch später Bücher geschrieben hat, glaube ich. Und Voldemort ist quasi sowas ja wie ein Fantasy-Hitler und die Black Sisters, die es wohl auch da gibt, haben wohl frappierende Ähnlichkeiten mit den Midford-Mädels. Also da Sisters sagt man gar nichts. Aus Harry Potter? Weiß ich nicht, ich kenne mich da auch nicht aus. Aber ich verlinke euch da mal einen Artikel dazu. Wer sich da besser auskennt, der kann das ja vielleicht ganz spannend finden. Es ist so, dass viele da heute noch hinpilgern, so nach Swinbrook, ja, und viele da noch irgendwie, also da liegen dann auch immer Blumen an den Gräbern irgendwie heute noch und so, und da gibt es so ein Haus mit vielen Bildern und das ist sehr, sehr rege besucht und nach wie vor. Und wer pilgert das so hin? Leute, Touristen, People. Ja, ja, aber das ist Ich würde da jetzt auch hinpilgern. Ja, ja, aber wer legt da Blumen nieder? Also sind es Leute, die halt immer noch mit Faschismus und den Ideen sympathisieren oder Leute, die einfach die Figur so interessant finden oder diesen Adel, ja, oder was also, davon, ne? Dass es heute noch so Hardcore-Faschisten-Fans sind, die das machen, das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube eher das andere, dass es halt so, dass die halt dann jetzt, wo auch ein bisschen Gras drüber gewachsen ist, halt sagen, naja, das ist halt irgendwie immer noch englischer Adel, das ist ein Teil unserer Geschichte, das sind wahnsinnig spannende Persönlichkeiten, ja, das ist eine wahnsinnig berühmte Familie, die sind alle irgendwie dann noch in irgendeiner anderen Form nochmal in der Öffentlichkeit irgendwie aufgefallen, also die Überlebenden. So, also die haben alle irgendwie was Spannendes geleistet und sind irgendwie bekannt geworden. Ja. Also daher, glaube ich, kommt es eher. Ja. Ja. So dieses Gesamtpaket ist spannend. Also sind jetzt nicht, dass da eher so die, wie hast du es gesagt, die Schwarzhemden, die Blackshirts der heutigen Zeit da noch hinpilgern und sagen so, Mensch, die hat es genau richtig gemacht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob da jetzt nur sie oder ob da wirklich die ganze Familie begraben ist, weil es gibt ja dann auch Schwestern, die man auch problemlos heute gut finden kann noch. So, ja, ja. So ja, ja. Nancy Mitford ist eine berühmte Schriftstellerin. Ja, und so. Ja. Die finden sicherlich viele gut. Jetzt werden wir noch ein bisschen quatschen, dann knacken wir noch die 4-Stunden-Marke. Was meint dann? Ja, na klar. Aber was lernen wir jetzt daraus? Weiß ich nicht. Wie müssen wir denn noch überbrücken? Ja, komm, 6. Im Schnitt werden es eh noch weniger. nee, aber was lernen wir jetzt eigentlich daraus? Oder was nehmen wir jetzt aus der Figur und deren Leben mit? Frag nicht mich, frag dich selbst. Oh, jetzt wird es aber ganz schön selbstreflektiert. Dann frag den Dominik. Der hat heute gute Einwände. Das stimmt. Wobei, vielleicht kommt er gerade von seinem Zuckerhai runter. Also, was ich tatsächlich jetzt aktuell mitgenommen habe, ist dass ein Kopfschuss doch nicht so effektiv ist, wie ich gedacht hätte. Ja, mit so einer kleinkalibrigen Pistole halt vielleicht, ne? Ja. Also wenn, dann brauchst du was mit mehr. Nein. Jetzt gehen wir nicht hier in den Bereich Selbsttötungsberatung. Also ich habe so mit makabren Themen, da habe ich ja schon so auch ein leises Fable für, irgendwie muss ich zugeben. Ja, ja, klar. Wir nehmen mit, dass es immer wieder Hidden Champions der Geschichte gab. Ja. So, also das ist ja was, das hast du ja eingangs schon gesagt, aber es ist wirklich bemerkenswert, wie viele Geschichten einfach man noch niemals gehört hat. So. Sind die Damen in England bekannter als hier? Ja, ja, definitiv, würde ich schon sagen. Ja, ich habe auch öfter mal an hier Charlie Brown und Franz Stiegler denken müssen, den in den USA jeder kennt und in Deutschland auch niemand. Mhm. Als ob sie jeder kennt, weiß ich nicht, aber schon allein Nancy Mitford ist sehr, sehr bekannt und auch Jessica Mitford ist, glaube ich, ziemlich bekannt. Ich glaube, dass die Geschichte in England wahrscheinlich deutlich, und ich glaube auch, dass bei den Leuten, die uns zuhören, viele, viele sagen werden, ah ja, habe ich schon mal gehört. Also ja, natürlich jetzt nicht in der Detailtiefe, aber. Ja, und ich meine, also das Thema Nationalsozialismus, das haben wir ja schon mal besprochen, dass man gedacht hätte, wenn man einen Geschichtspodcast macht, dass das ständig und überall vorkommt. Und so oft kommt es dann auch nicht vor oder man streift den Zweiten Weltkrieg und letztendlich war das jetzt zum ersten Mal eine Folge, wo du halt quasi Verführungen des Fokus Nationalsozialismus halt wirklich anhand von Lebensgeschichten gut verfolgen konntest. Und ja, genau, so das ist eine Folge, die musste irgendwann kommen und die war überragend gut und ich sage das nicht nur, damit der Jürgen jetzt mir wohlgnädig gestimmt ist und langsam auf die Outro-Taste drückt. Nein. Philipp will noch was loswerden. Ich finde es ja tatsächlich auch ganz interessant. Das ist ja auch ein Vorwurf, den die Nachkriegsgeneration ihren Eltern ganz stark gemacht hat, ganz klar. Wie konntet ihr es nicht wissen, warum habt ihr weggeguckt? Und warum ist es so weit gekommen? Und da finde ich es halt wirklich interessant, weil du in einer Person so richtig personifiziert hast, dieses, auch so die Begeisterung für diesen Aufschwung, für dieses, für, wie du gesagt hast, für diese Verführungen des Faschismus Und was auch viele Leute begeistert hat und viele Leute mobilisiert hat. Und aber natürlich schon auch mit der kleinen Fußnote, dass sie ja trotzdem irgendwie auch eine Außenstehende immer ist, natürlich, ne? Und immer natürlich war so, ne? Ja, ja. Dass sie jetzt nicht so, die ist jetzt nicht der Repräsentant für wie so der Deutsche da irgendwie reingezogen werden konnte, ohne das irgendwie sich dagegen wehren zu können. Ja, aber das ist jetzt sozusagen eigentlich noch viel krasser, weil sie geht von außen rein. Es ist auf die eine Art ist es noch krasser, ja. Auf der anderen Seite ist es aber halt jetzt nicht das Paradebeispiel, aber es ist natürlich trotzdem wahnsinnig spannend. Natürlich. Ein gutes Beispiel dafür, wie sowas grundsätzlich halt vielleicht passieren kann. Und da ist dann halt auch genau eben diese Frage, die wir hatten, hätte sie nicht irgendwann mehr merken müssen? Wer weiß. Ich glaube ja, dass sie wahnsinnig viel gemerkt hat, sie hat nur beschlossen, das zu ignorieren. Ja. Aber da würde ich auch mal sagen, das Urteil können wir unseren Hörerinnen und Hörern überlassen in den Kommentarspalten. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, danke und ciao! Und das war Aach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. War der vorherige Rekord eigentlich ungefähr bei genau 3 Stunden? Haben wir jetzt um eine komplette Stunde eigentlich den Rekord gebrochen? Nein, nach dem Schnitt wird jetzt so viel nicht übrig bleiben. Da fällt schon noch irgendwas raus. Das Witzige ist, dass der Mo, den ich eingangs erwähnt habe, mich gefragt hat, wie denn unser normaler Aufnahmeritus so wäre. Da habe ich gesagt, ja, so wir treffen uns um 6 und bauen halt auf und dann sind wir eigentlich um 10 maximal durch. Ja, Mo. Not today. Not today. Aber um das noch einzulösen, jetzt, Jürgen, darfst du den Spoiler entsprechen, damit ich hier an dieser Stelle genau die Kapitelmarke setze, damit man nach vorne springt, sich diesen Spoiler anhört und dann wieder zurückspringt? Nein, kein Spoiler, ein Disclaimer eigentlich. Ein Disclaimer? Ja, naja, also Nazis sind ja ein heikles Thema, ne? Und da muss man natürlich auch, man muss vieles eigentlich sehr vorsichtig formulieren und ich glaube einfach, es sollte klar sein, wie wir zu dem Thema stehen und mehr will ich, glaube ich, wollte ich dazu gar nicht sagen, sondern auch, dass man darüber Witze reisen kann und trotzdem Nazis scheiße finden kann, so, also. Ich mache mich über Hitler lustig und finde Nazis doof. Das wollte ich mal gesagt haben. Gut. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt hast du die Gelegenheit, wieder zurückzuspringen, damit nicht die Folge als komplett abgespielt gilt. Deswegen sage ich auch noch ein paar abschließende Worte. Zum Beispiel You've lost me. Weißwurst. Er liest jetzt noch aus Krieg und Frieden. Bratpfanne. Das wäre echt geil. Weltraum. Die kaufen wir machen. Anatomie. Gartenbank, Typografie, Zwiebel, Stadtgespräch. Wir können auch Hans Meiser das letzte Wort geben. Na dann. Wer sind Sie denn bitte? Ja, wer wohl, der Bankräuber. Bitte was? Der Bankräuber. Sie sind der Bankräuber? Ja. Können Sie mir sagen, welche Forderungen Sie über die 300.000 Mark hinausstellen? Was für einen Fluchtwagen wollen Sie denn haben? Das soll die 300.000 Mark fordern, Anführern fordern. Wozu brauchen Sie denn Handschellen? Das heißt, Sie wollen Ihre Geisel nicht freilassen, wenn Sie die Forderungen erfüllt haben zunächst? Zunächst nicht, wir wollen Sie mitnehmen. Wo wollen Sie denn hinfahren? Das will ich nur sagen. Na nun gut, man kann Sie ja mit Hubschraubern verfolgen. Gespräch beenden.